Schnappt sie auf! Schlagt sie tot! Auf den Scheiterhaufen mit den Pfaffenknechten! Nieder mit dem Kaiser! Der Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618 war der Auslöser für einen 30-jährigen Krieg. So furchtbar, wie ihn der europäische Kontinent zuvor noch nie erlebt hatte. Er kostete Millionen von Menschenleben und als schließlich Frieden geschlossen wurde, da lag das Deutsche Reich verwüstet und ausgeplündert nieder. Ein Drittel der Bevölkerung hatte das jahrelange Gemetzel mit dem Leben bezahlt. Es dauerte Generationen, bis sich der Kontinent von diesem ungeheuren Aderlass erholt hatte. Über Jahrhunderte blieb in den Köpfen der Menschen die Furcht vor einem Krieg und dessen Folgen. Das Königreich Böhmen war zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein nur kleines, dafür aber reiches Land. Hier reiften frühzeitig die im übrigen Europa sich regenden Bestrebungen nach religiöser Unabhängigkeit, nationaler Geschlossenheit und politischer Freiheit. Die Tschechen, voller Selbstvertrauen und erfinderisch, hatten sich durch wirtschaftliche Tüchtigkeit frühzeitig einen guten Ruf auf dem Kontinent erworben. Im Christentum waren sie von byzantinischen Missionaren unterrichtet worden, hatten aber die Form des Gottesdienstes ihren Bedürfnissen angepasst. Als sie später in der katholischen Kirche aufgingen, behielten sie im Gottesdienst ihre Muttersprache bei und erwählten zu ihrem Schutzpatron nicht einen der berühmten Heiligen des Christentums, sondern ihren eigenen König Wenceslaus, dessen Heiligkeit auf der Liebe seines Volkes beruhte. Die Tschechen gehörten zu den ersten Gegnern des Papstes in Rom. Zwei ihrer großen Kirchenlehrer, Jan Hus und Hieronymus von Prag, wurden 1415 bzw. 1416 in Konstanz als Ketzer verbrannt. Die Reformatoren waren zwar hingerichtet worden, ihre Lehren aber überlebten. Eine Generation später machte Georg von Podjebrad, der erste nicht-katholische König Europas, die hussitische Lehre in Böhmen zur Staatsreligion und ließ über dem Tor jeder Kirche als Sinnbild der Reform einen gemeißelten Kelch anbringen. 50 Jahre später überflutete die deutsche Reformation Europa und brachte das Luthertum nach Böhmen. Danach folgte der Calvinismus. Um diese Zeit fiel das Königreich Böhmen den Habsburgern zu. Ein Edelstein in der Krone, da Böhmen so reich war, dass die von Wien hier eingenommenen Steuern mehr als die Hälfte der Verwaltungskosten des ganzen Reiches deckten. Schwer verständlich, warum die freiheitsliebenden Tschechen sich so lange den habsburgischen Königen fügten. Schließlich war die Monarchie nicht erblich. In Böhmen wurde der König von den Adligen gewählt. Aber das Land war im späten 16. Jahrhundert zerrissen. Während die Anhänger der verschiedenen Glaubensrichtungen untereinander um Privilegien kämpften, setzten die habsburgischen Könige den Katholizismus wieder als Staatsreligion ein und gewährten den anderen Konfessionen lediglich Duldung. Mittlerweile hatte ein Verfall begonnen. Die alte, auf Landsitz beruhende Wertordnung verschwand nur unter Schwierigkeiten in Böhmen, wo sich nicht weniger als 1400 Adelsfamilien das Land teilten und jede von ihnen eine gesellschaftliche Sonderstellung beanspruchte. Die meisten dieser Familien waren lutherisch. Aber aus Furcht vor der fanatischen calvinistischen Minderheit hielten sie sicherheitshalber zur habsburgischen Regierung, obwohl diese katholisch war. Diese inneren Spaltungen signalisierten dem habsburgischen Thron eine trügerische Sicherheit. Dennoch brachte gelegentlich eine Krise alle Böhmen zusammen. Als im Jahre 1609 Kaiser Rudolf versuchte, den Protestanten die Duldung zu entziehen, protestierte sogar der katholische Adel wegen Privilegsverletzung. Ein drohender allgemeiner Aufstand zwang den Kaiser, den sogenannten Majestätsbrief zu gewähren, mit dem der protestantische Gottesdienst verbürgt wurde. Kaiser Rudolf machte Prag zu seiner kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt. Hier verbrachte er inmitten seiner Astrologen und Himmelskarten sowie in der Gesellschaft zahlloser Alchemisten die sich umwölkenden letzten Jahre seiner Regierung. Er füllte seinen Marstall mit Pferden, die er niemals ritt, und die kaiserlichen Gemächer mit Konkubinen, die er selten sah und niemals berührte. Er schloss sich stundenlang mit seinen Astrologen und Astronomen ein, während Verordnungen und Depeschen unter dem Staub vieler Wochen unerledigt auf seinem Schreibtisch lagen. Der lutherische Adel in Böhmen erzwang schließlich seine Absetzung und brachte seinen Bruder Matthias auf den Thron. Die lutherische Partei erwartete von dem neuen Herrscher eine gewisse Dankbarkeit. Schließlich war sie es gewesen, die Matthias auf den Thron geholfen hatte. Allein die katholische Tradition der Habsburger war zu mächtig. Es dauerte nicht lange, bis Matthias gegen den Geist, wenn auch nicht gegen die tatsächlichen Bestimmungen des Majestätsbriefes, verstieß. Inzwischen verlegte er seine Residenz nach Wien und verstärkte so die Empörung seiner Untertanen. Adel und Bürgertum fühlten sich verraten und argwöhnten, dass ihr Land zu einer bloßen Provinz Österreichs degradiert werden solle. Zur Vergeltung erließ der Landtag in Prag Gesetze, die jedermann, der nicht Tschechisch sprach, die Niederlassung im Lande und die Erwerbung der Staatsbürgerschaft verwehrte. Der böhmische Landtag setzte sich aus den drei Gruppen der Adeligen, der Bürger und der Bauern zusammen, von denen nur die ersten das Wahlrecht hatten, während die anderen als beratende Körperschaften fungierten. Der Adel beruhte einzig auf Landbesitz, dessen Verlust die Einbuße aller Beratungs- und Wahlrechte nach sich zog. Umgekehrt erwarb ein Mann zugleich mit Landbesitz auch die Vorrechte des Grundherrn. So bestand der böhmische Landtag aus 1400 adligen Grundherren, die von Ausschüssen der Bürger und Bauern beraten ihre Befugnisse ausübten. England, mit einer weitaus größeren Bevölkerung, hatte ein Parlament, dessen Mitgliederzahl, Lords und Gemeine zusammengenommen, nicht halb so groß war. König Matthias war kinderlos geblieben und sein Nachfolger in Böhmen wie im Reich war voraussichtlich Erzherzog Ferdinand von Steiermark, dessen politische und streng katholische Ansichten berüchtigt waren. Niemand zweifelte daran, dass er mit dem Protestantismus und der volkstümlichen Regierung in Böhmen wahrscheinlich ebenso rücksichtslos verfahren würde, wie er es bereits in der Steiermark, seinem Stammland, getan hatte. Die spanische Linie der Habsburger kritisierte die Kandidatur mit dem Argument, dass die Bewerbung Ferdinands einen Misserfolg heraufbeschwören werde, der die Dynastie schädigen könnte. Allerdings, die Söhne des spanischen Königs, deren Ältester noch ein Knabe war, würden dem protestantischen Böhmen nicht weniger verdächtig sein. Im Juni 1617 erklärte sich die Madrider Regierung mit der Bewerbung Ferdinands also einverstanden, wenn dafür der Erzherzog seinem Anrecht auf die habsburgischen Lehen im Elsass zugunsten der spanischen Krone verzichten wollte. Dies war das berühmte geheime Abkommen, durch welches die gemeinsame Unterstützung der Dynastie für Ferdinand unter der Voraussetzung gewonnen wurde, dass er als König von Böhmen und später als Kaiser spanischen Truppen einen Weg durch Deutschland bahnen würde, damit spanische Feldherren die aufrührerischen Niederländer in ihre Schranken verweisen konnten. So bot die Kandidatur des Erzherzogs Ferdinand den böhmischen Protestanten und den Feinden der Habsburger in Europa die Gelegenheit, gegen diese Übermacht die Zähne zu zeigen. Christian von Anhalt, der einflussreiche Berater des jungen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz und selbst ernannter Führer der Protestanten in Deutschland, witterte eine historische Chance und schickte seine Boten aus, um bei den Böhmen vorzufühlen. Zwar war der Kurfürst Calvinist, noch unerfahren und ohne Ansehen unter den europäischen Fürsten, deshalb war die hauptsächlich aus Lutheranern bestehende protestantische Partei in Böhmen von der Ansicht, ihn zum König zu bekommen, nicht gerade begeistert. Aber der einzig mögliche andere Kandidat war der benachbarte Fürst Johann Georg von Sachsen. Als Lutheraner und gereifter, toleranter Herrscher wäre er annehmbar gewesen. Aber da er alle Angebote unbeachtet ließ, war es unmöglich, ihn vorzuschlagen. Hätte er sich zum König von Böhmen wählen lassen, die Geschichte Europas wäre anders verlaufen. In dieser kritischen Zeit fiel die Lenkung der protestantischen Partei Böhmens in die Hände des Grafen Schlick. Um nicht eine gefährliche Krise heraufzubeschwören, stimmte er ohne Widerspruch für die Wahl Ferdinands zum böhmischen König am 17. Juni 1617 und der protestantische Adel des Landes war bestürzt, folgte ihm aber. Mit Ausnahme von Jaroslav Martinitz und Wilhelm Slavata, die beide fanatische Katholiken waren, forderten die Mitglieder der Stände am nächsten Tag, dass der erwählte König den berühmten, von den Kaisern Rudolf und Matthias bereits anerkannten Majestätsbrief garantiere. Slavata drängte Ferdinand, sich zu weigern, indem er darlegte, dass das außergewöhnliche Verhalten Schlicks nicht der allgemeinen protestantischen Meinung entsprach. Er hielt den Augenblick für gekommen, um den endgültigen, den vernichtenden Schlag gegen die Ketzer in Böhmen zu führen. Kaiser Matthias und sein friedfertiger Berater, Kardinal Klesel, waren anderer Meinung. Beide wollten, dass Ferdinand den Majestätsbrief garantiere. Selbst wenn er die Protestanten später angreifen wolle, sei es nicht nötig, seine Absichten an die große Glocke zu hängen, meinten sie. Ferdinand zögerte. Er dachte nicht einen Augenblick daran, sich an den Majestätsbrief zu halten, aber er war sich nicht sicher, ob der Augenblick für eine offene Konfrontation günstig wäre. Aber der Gedanke, den Ketzern auch nur formale Zugeständnisse zu machen, bereitete ihm Gewissensbisse. Eine Befragung seines Beichtvaters überzeugte ihn, dass die politische Notwendigkeit tatsächlich ein Abweichen von vollkommener Aufrichtigkeit rechtfertigte, und am folgenden Tag garantierte er den Majestätsbrief in aller Form. Im Herbst nach der Wahl Ferdinands wurden zwei Verordnungen erlassen, die beide erkennen ließen, wie sehr der neue König von Böhmen bereits die Regierung beeinflusste. Das erste gab den Königsrichtern das Recht, bei allen provinziellen und allgemeinen Versammlungen anwesend zu sein. Das zweite brachte jedes für den Druck bestimmte Manuskript in Prag unter königliche Zensur. Als Kaiser Matthias kurz nach den erlassenen Verordnungen Prag verließ, ernannte er 5 Statthalter, unter ihnen Slavata und Martinitz. In dieser mit Argwohn aufgeheizten Atmosphäre kamen 2 Fälle zur Entscheidung. In Klostergrab, einem Dorf des Erzbischofs von Prag, bauten die Protestanten eine Kirche, wobei sie sich darauf beriefen, dass sie freie Einwohner eines königlichen Gebietes und nicht Untertanen des Erzbischofs seien. Die Forderung nach Gewissensfreiheit wurde so auf gefährliche Weise mit dem Anspruch auf Bürgerrechte verquickt. Die gleiche Verquickung ereignete sich in dem Städtchen Braunau, wo die Protestanten nicht nur eine Kirche bauten, sondern das Holz dafür von den benachbarten Klostergütern stahlen. In beiden Fällen beriefen sie sich darauf, dass sie Kirchen auf königlichem Boden bauten und dass der Majestätsbrief ihnen dieses Recht ausdrücklich zugesichert hatte. Die Regierung entgegnete, dass es zwar Protestanten gestattet sei, auf königlichem Boden zu bauen, der Majestätsbrief jedoch den König nicht daran hindere, solches Land zu übertragen und dass er tatsächlich diesen Besitz später der Kirche geschenkt habe und daher die Rechte der Protestanten erloschen seien. Der Protest und die Antwort darauf zeigten die gleiche Vermischung der Ideen. Das war nicht nur ein Fall von Protestant gegen Katholik, sondern von Untertan gegen Herrscher. Hatte der König wirklich das Recht, Land ohne Zustimmung der Untertanen zu übertragen? Die protestantischen Böhmen waren der Meinung, dem sei nicht so. Sie waren umso nachdrücklicher dieser Meinung, als Matthias während der letzten 5 Jahre auf diese Weise 132 Pfarrgemeinden allein der Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Prag wieder unterstellt hatte. Bei seiner Abreise nach Wien hatte Matthias befohlen, dass etwaigen weiteren Einwendungen der Einwohner von Klostergrab und Braunau, wenn nötig mit Gewalt, entgegengetreten werden müsse. Die katholischen Statthalter machten sich diese Instruktion sogleich zunutze, um einige der widerspenstigen Bürger einkerkern zu lassen. Wie durch eine magnetische Kraft strömten die ungeeinten Teile der böhmischen Opposition zusammen. Die Protestanten waren ungehalten über die Vergewaltigung ihrer Privilegien. Die Stadtbevölkerung fühlte sich durch einen Angriff auf die Rechte freier Bürger vor den Kopf gestoßen und der Adel stürzte sich auf die Gelegenheit, die grundherrliche Macht der Kirche zu kürzen. Heinrich Matthias Graf Thurn, ein deutschsprachiger Edelmann, der sich inzwischen zum Sprecher der Protestanten aufgeschwungen hatte, berief eine Zusammenkunft von protestantischen Beamten und Vertretern aus ganz Böhmen ein und verlangte die Freilassung der Gefangenen. Als sich diese Kundgebung als wirkungslos erwies, drängte er zu einer noch größeren Protestantenversammlung. Diese zweite Zusammenkunft war für den Mai 1618 anberaumt. Jetzt war es März. In der Zwischenzeit gingen beide Parteien daran, die Stimmung der Bevölkerung, besonders die der Prager, aufzupeitschen. Trotz der kaiserlichen Propaganda versammelten sich die Protestanten am 21. Mai 1618 in Prag. Es war eine bedrohliche Versammlung von Adligen, Gutsbesitzern und Bürgern aus allen Teilen des Landes. Die kaiserlichen Statthalter befahlen vergeblich die Auflösung. Erst jetzt erkannten die Katholiken Slavata und Martinitz die Gefahr, in der sie schwebten. Am Abend des 22. Mai entkam ein verkleideter Schreiber, um in Wien unverzüglich Hilfe zu erbitten. Doch es war zu spät. In der gleichen Nacht forderte Thurn die führenden Adligen auf, einen Aktionsplan zu entwerfen. Er setzte sich über alle Einsprüche hinweg und verlangte die Hinrichtung Slavatas und Martinitz und die Einsetzung einer provisorischen protestantischen Regierung. Die Ereignisse hatten die Menschen in Prag aufgewühlt. Als am folgenden Morgen die Abordnung der Protestanten unterwegs zur königlichen Burg auf dem Hradschin gesehen wurde, folgte ihr eine ungeheure Menge. Durch die Tore, die mit ausgebreiteten Schwingen der habsburgische Adler krönte, strömte die Menge in den Schlosshof und den Vertretern folgend die Treppe hinauf, durch den Audienzsaal und in das kleine Gemach, in dem die Statthalter saßen. Zwischen dem Ratstisch und der Wand eingeschlossen, vor sich die Menge und hinter sich die kahle Mauer, saßen Slavata und Martinitz in der Falle. Keiner von ihnen zweifelte, dass ihre letzte Stunde geschlagen habe. 100 Hände zerrten sie zu dem hohen Fenster, rissen die Flügel auf und hoben sie hinauf. Martinitz kam zuerst dran. »Jesus Maria«, schrie er und stürzte über das Fenstersims. Slavata leistete länger Widerstand, rief die heilige Jungfrau an und krallte sich unter einem Hagel von Schlägen an dem Fensterrahmen fest, bis ein Hieb ihn bewusstlos machte und die blutenden Hände sich lösten. Der zitternde Schreiber der beiden hing sich schutzsuchend an Schlick. In ihrem Wutrausch hob die Menge auch ihn hinauf und warf ihn seinen Herren nach. Einer der Rebellen beugte sich über das Sims und rief höhnisch, »Wir wollen doch sehen, ob ihm seine Maria hilft.« Nach einer Sekunde rief er in einem Gemisch von Zorn und Erstaunen, »Bei Gott, seine Maria hat ihm geholfen!« Denn Martinitz regte sich. Plötzlich wurde eine Leiter aus einem nahen Fenster herabgelassen. Martinitz und der Schreiber strebten unter einem Schauer von schlecht gezielten Wurfgeschossen auf sie zu. Einige von Slavatas Dienern boten dem Mob Trotz und stiegen hinunter, um ihrem Herrn zu helfen. Sie trugen ihn den anderen nach. Er war bewusstlos, aber er war am Leben. Der außerordentliche Zufall, der drei Leben gerettet hatte, war ein Fingerzeig Gottes oder die Inszenierung einer politischen Posse, je nach Betrachtungsweise. Denn die Herren waren relativ weich auf einem Misthaufen gelandet. Martinitz floh verkleidet in der Nacht des 23. Mai 1618, Slavata verblieb krank und gefangen in dem Haus, in das man ihn getragen hatte. Am selben Abend tat seine Frau vor der Gräfin Thurn einen Kniefall und flehte um Sicherheit für das Leben ihres Mannes. Eine Bitte, welche die Dame unter der pessimistischen Bedingung gewährte, dass die Gräfin Slavata ihr nach der nächsten böhmischen Revolution den gleichen Dienst erweisen möge. Mit oder ohne Mord, der Staatsstreich war vollzogen. Es wurde keine Zeit versäumt, den Staatsapparat umzukrempeln. Alle Beamten, die zur Anerkennung der neuen Macht bereit waren, wurden in ihren Stellungen bestätigt. Von der protestantischen Versammlung wurde eine provisorische Regierung von 13 Direktoren eingesetzt, die dann die Aufstellung eines Heeres von 16.000 Mann unter dem Befehl Thurns zu Lasten des Landes beschloss. Nachdem so für die Weiterführung der Zivilregierung und gegen die Möglichkeit eines Überfalls Vorsorge getroffen war, wurde die Versammlung 5 Tage nach dem Aufstand und 10 Tage nach der ursprünglichen Eröffnung aufgelöst. In seiner Schnelligkeit, Wirksamkeit und Mäßigung war es ein geradezu vorbildlicher Aufstand. Aber unter einer glatten Oberfläche verbarg der neue Staat verderbliche Elemente. Zu unterschiedlich waren die Stimmungen in den Parteien, die sich unter Druck zusammengeschlossen hatten. War es nun ein Aufstand für Religionsfreiheit, für die nationale böhmische Freiheit oder für die Rechte der Untertanen gegenüber dem Herrscher? So genau wusste das niemand. Aber jede Partei war bereit, die Interessen der anderen zu opfern, um ihre eigenen zu fördern. Der innere Waffenstillstand mit den Katholiken brach schnell zusammen. Am 9. Juni wurden die Jesuiten aus dem Lande verwiesen und noch vor dem Hochsommer griff Thurn das katholische Krummau an und unterwarf es. Von seinem friedfertigen Ratgeber Klesel bewogen, bot Kaiser Matthias zunächst eine Amnestie und Verhandlungen an. Die Aufständischen lehnten es trotzig ab, die Angebote überhaupt zu erwägen. Damit bestärkten sie ihre Feinde in dem Glauben, dass ihnen Religion nur als Deckmantel für ihre nationalen und politischen Beweggründe diene. In Brüssel und Madrid fühlte man, dass das Ansehen der Habsburger Dynastie auf dem Spiel stand. Eilig wurden Geld und Truppen entsandt, um Erzherzog Ferdinand bei der Verteidigung seines böhmischen Thrones zu helfen, während der päpstliche Nuntius in Paris vom Vatikan den Auftrag erhielt, dem König von Frankreich die Gefahr für die böhmischen Katholiken nahezulegen. Erzherzog Ferdinand, der erwählte König von Böhmen, wäre am liebsten an der Spitze eines Kreuzzugheeres gegen die Aufständischen gezogen. Doch der inzwischen sehr kranke Kaiser Matthias sowie der ständig nach Vergleich strebende Kardinal Klesel hinderten ihn daran. Aber Ferdinand wollte vor Europa nicht das Gesicht verlieren und handelte. Am 20. Juli 1618 ließ er Klesel festnehmen und als Gefangenen auf Schloss Ambras bei Innsbruck bringen. Des Kaisers entrüsteter Einspruch verhallte wirkungslos. Zwar entschuldigte sich Ferdinand höflich, ließ aber den Kardinal nicht frei. Es war noch kein Monat seit Klesels Sturz verstrichen, als das erste kaiserliche Heer die böhmische Grenze überschritt. Es kam mit seinem Feldherrn aus Flandern, ausgerüstet mit spanischem Gold. Thurn bat daraufhin den König von Frankreich um Hilfe, doch der reagierte nicht. Als ergebener Sohn der katholischen Kirche mochte er die protestantischen Rebellen nicht unterstützen. Andererseits beeilte sich Kurfürst Friedrich von der Pfalz bzw. sein Kanzler Christian, der für seinen Schützling Morgenluft witterte, den Aufständischen zu Diensten zu sein. Er schickte Agenten nach Turin, um mit dem Herzog von Savoyen über die Überlassung eines derzeit in seinen Diensten stehenden Söldnerheeres zu verhandeln. Der Herzog, ein erbitterter Feind der Habsburger, ergriff hocherfreut die Gelegenheit, der verhassten Dynastie zu schaden. In aller Eile wurden Abmachungen unterzeichnet, die Kosten für Transport und Unterhalt geteilt. Das militärische Hilfsangebot der beiden Fürsten erreichte Prag keinen Augenblick zu früh. Das erste kaiserliche Heer war bereits in Böhmen eingedrungen, ein zweites stand bereit. Thurns in Eile rekrutierte Truppen waren nicht erfahren genug, um den flämischen Berufssoldaten standzuhalten. Als der Herzog von Savoyen und der Kurfürst von der Pfalz anboten, ein voll ausgebildetes Heer zur Verfügung zu stellen, das unter dem Befehl Ernst von Mansfelds, einem Feldherrn von europäischem Rang, nur noch wenige Tagesmärsche entfernt war, gab es keinen Grund zu zögern. Am 28. August 1618 verließ das zweite kaiserliche Heer Wien. Und zwei Tage darauf nahmen die Böhmen die angebotene Hilfe an. Am 9. September vereinigten sich die zwei unter der Standarte des Kaisers marschierenden Söldnerhaufen und wären gegen Prag marschiert, wenn sich nicht das Gerücht vom herannahen Mansfelds verbreitet hätte. Da Thurn die eingefallenen Truppen durch Scharmützel ständig beunruhigte, zogen sie sich nach Budweis zurück, während Mansfeld mit 20.000 Mann die Grenze überschritt und Pilsen zu belagern begann, den reichsten und bedeutendsten Stützpunkt der katholischen Kaisertreuen. Noch einmal flammte in ganz Böhmen die Begeisterung für die protestantische Sache auf. Nach 15-stündigem verzweifelten Kampf fiel Pilsen am 21. November. Thurn und Schlick, die an der Spitze des heimischen Heeres standen, verwüsteten indessen das österreichische Grenzgebiet im Süden. Böhmen war gerettet. Und im Augenblick des Sieges fragte niemand nach den Kosten. Doch die waren hoch, nicht nur im materiellen Sinn. Hatte das Land de facto doch jetzt neue Herrscher, den Kurfürsten von der Pfalz und den Herzog von Savoyen. Während österreichisches Grenzgebiet in Flammen aufging, berief der Kurfürst von der Pfalz eine Tagung der Protestantischen Union, die zum Schutz der deutschen protestantischen Interessen von seinem Kanzler Christian von Anhalt ins Leben gerufen worden war, nach Rothenburg ein. Doch der Fürst irrte, wenn er glaubte, dort als Triumphator auftreten zu können. Die Fürsten der Union hielten Vorsicht für den besseren Teil der Tapferkeit und missbilligten das Geschehene. Sie wollten weder Mansfeld mitfinanzieren, noch sich auf ein Bündnis mit den Prager Aufständischen einlassen. Sie demonstrierten ihre Unparteilichkeit, indem sie eine Denkschrift veröffentlichten, die sowohl den Kaiser als auch seine Untertanen zu einem Vergleich aufforderte. Wahrscheinlich war niemand von dem Verhalten der Union mehr überrascht als ihr jugendlicher Vorsitzender. Kurfürst Friedrich V. war 1618 gerade einmal 22 Jahre alt und befand sich im 9. Regierungsjahr. Er war schlank und der besondere Reiz seiner Umgangsformen verstärkte doch den angenehmen Eindruck seiner sanften Gesichtszüge und seiner schönen Augen, berichteten Zeitgenossen. Er soll ein freundlicher Gastgeber und guter Kamerad gewesen sein, edelmütig und leicht zu erfreuen. Vornehm, vertrauensvoll, nicht fähig, lange zu zürnen, zu hassen oder sich rasch zu entschließen, bemühte er sich gewissenhaft, seine Pflichten zu erfüllen. Er soll leidenschaftlich gern gejagt, geschwommen und Tennis gespielt haben. Ein ironisches Schicksal hatte ihm keine Laster, aber alle jene Tugenden beschert, die für einen regierenden Fürsten am wertlosesten sind. Er war weder körperlich noch geistig eine starke Natur, und die vornehme Erziehung, die sein eher ängstliches Wesen hätte aufrütteln und ihn fähig machen sollen, für eine große Sache mit Ausdauer einzutreten, hatte das Wenige an Charakter, das ihm gegeben war, restlos zerweicht. Als sein Vater starb, war Friedrich als zurückgebliebener Junge von 14 Jahren vom Hof seines Onkels, des Herzogs von Bouillon, nach Heidelberg heimgekehrt und hatte seine Erziehung unter der Obhut Christians von Anhalt, der seines Vaters und jetzt sein Kanzler war, vollendet. Der anhängliche junge Prinz ließ sich willig nach den Ideen des mäßig begabten Politikers formen. Dessen herausragende Leistung außerhalb Deutschlands war die Einfädelung der Hochzeit Friedrichs mit der einzigen Tochter des englischen Königs Jakob I., Elisabeth. Innerhalb Deutschlands war es die Gründung der Protestantischen Union. Elisabeth, die junge Kurfürstin, war eine vielgerühmte Schönheit. Dazu intelligent, witzig, voller Humor. Ihre erhaltenen Briefe offenbaren in gelegentlichen Streiflichtern eine mutige, leicht beschwingte Natur, Tapferkeit und Stolz. Der aus politischen Gründen zustande gebrachte Ehepakt war binnen kurzem zu einer Liebesheirat gediehen. Elisabeth verachtete die Muttersprache ihres Gatten und lernte sie niemals. Trotzdem lebte sie mit Friedrich in ständigen Flitterwochen, gab ihm fortwährend Kosenamen, sandte ihm oft kleine Geschenke und schwelgte in entzückenden Neckereien und Versöhnungen. Es war aber nicht die Zeit für eine Idylle, und am wenigsten wusste das der Kurfürst von der Pfalz. Die protestantische Partei in Europa hatte ihren Blick auf Friedrich und seinen eleganten Hof in Heidelberg gerichtet. Wer dagegen an die politische und religiöse Sendung der Habsburger glaubte, blickte nach Graz in der Steiermark und nach Wien, wo Erzherzog Ferdinand gerade seinen dahinsiechenden Vetter entmachtet hatte. Der starb in der 9. Morgenstunde des 20. März 1619. Angesichts dieser neuen Lage gewann die radikale Partei in Böhmen sogleich die Oberhand. Das Heer sollte vergrößert, die leeren Kassen gefüllt und Mähren sowie die Lausitz in den Aufstand hineingezogen werden. Die Ländereien aller kaisertreuen Katholiken, von denen einige bereits geflohen waren, wurden von der siegreichen Partei beschlagnahmt. Der Abt von Braunau konnte in letzter Minute sein Leben retten. Diese Entwicklung war umso durchgreifender, als Thurn in tödlicher Angst vor einer Spaltung im Land selbst war. Längs der mährischen und österreichischen Grenze lagen Dörfer und Bauernhöfe verwüstet. Die Bauernschaft verfluchte die Regierung, die ihre Ersparnisse genommen, ihren Besitz verheert und ihre Söhne rekrutiert hatte. Thurns bodenständiges Heer, zwangsweise ausgehoben, dilettantisch befehligt, war ausgehungert, aufrührerisch und nicht bezahlt. Die Stadtbevölkerung war zur Zeichnung von Anleihen gepresst worden und die willkürliche Wertverringerung der Goldmünzen hatte den Handel geschädigt. Prag war von hungrigen und kranken Flüchtlingen überfüllt. Am 27. März 1619 bot Ferdinand den Aufständischen Straflosigkeit und die Bestätigung ihrer Sonderrechte an, falls sie sich seiner Gnade überantworten wollten. Wie bedrängt sie auch waren, so konnten sich die Stände doch nicht entschließen, ihrem König zu trauen. Ihrer Weigerung folgte in wenigen Wochen der offene Aufstand Mährens, das von panischer Angst um seine Freiheit erfüllt war. In den habsburgischen Ländern hatte ein Erdrutsch eingesetzt. Die Protestanten Ober- und Niederösterreichs kritisierten Ferdinand ganz offen. Kärnten, Krain, ja sogar die Steiermark standen vor einer Rebellion. Im übrigen Europa war die Lage für Ferdinand noch düsterer. Die wetterwendische französische Regierung hatte ihr früheres Hilfsangebot zurückgezogen, die Verwandten in Brüssel sich vom Glücklosen abgewandt. Mittlerweile war Thurn, ermutigt durch die aufrührerische Stimmung in den österreichischen Kernländern, mit seinem Heer auf Wien marschiert. Aber Ferdinand bewies eiserne Nerven und einen festen Glauben. Weder wilde Schießereien der Böhmen noch schlimme Nachrichten aus Ungarn, wo sich das Volk ebenfalls in Aufruhr befand, konnten ihm den Schlaf rauben. Wenn es nötig sei, erklärte er seinem Beichtvater, sei er bereit, für eine gerechte Sache zu sterben. So weit musste es nicht kommen, denn das Glück, dieses Fähnchen im Wind des Schicksals, hatte sich gewendet. Am 10. Juni 1619 wurde Mansfeld, als er mit dem größeren Teil seines Heeres auf Budweis marschierte, in der Nähe des Dörfchens Sablat durch kaiserliche Truppen abgeschnitten. Er kämpfte 7 Stunden, schickte verzweifelt Kundschafter nach böhmischen Verstärkungen, die er in der Nähe vermutete, und zog sich erst am Abend zurück. Auf der Schlachtstätte ließ er 500 Tote zurück, dazu den größten Teil seines Trosses. An die Wechselfälle des Krieges gewöhnt, bereitete er sofort einen neuen Marsch auf Budweis vor. Aber die Prager Bürger waren derart verängstigt, die Moral des einheimischen Heeres wie auch die der Söldner so erschüttert, dass den Ständen nichts anderes übrig blieb, als Thurn aus Österreich zurückzurufen. Die beiden Feldherren sahen sich daher zur Verteidigung einer Stadt gezwungen, die jetzt von Furcht und Unzufriedenheit ergriffen war. Die Schlacht von Sablat, der erste katholische Sieg in diesem Krieg, hatte in der Tat große Auswirkungen auch außerhalb von Böhmen zur Folge. Der Kreuzzugsgeist lebte wieder auf und Ferdinand strömte nun eine Gefolgschaft mit viel Begeisterung zu. In Frankreich triumphierten mittlerweile religiöse Überzeugungen des jungen Königs Ludwigs XIII. Über sein politisches Urteil und er war einverstanden, Ferdinands anstehende Wahl auf den deutschen Kaiserthron durch Ausübung des nötigen Drucks auf den Kurfürsten von Trier zu fördern. In Deutschland erklärte sich unter dem Vorsitz Maximilians von Bayern die Katholische Liga, dem Gegenstück zur Protestantischen Union, im böhmischen Streit für Ferdinand. Andererseits erklärten die Lausitz, Schlesien und Mähren ihre nationale Selbstständigkeit, schlossen sich zu einer Konföderation zusammen und bekannten sich zum protestantischen Glauben. Zudem hatte das kleine, aber kriegerische Fürstentum Siebenbürgen an der nordöstlichen Grenze von Ungarn unter ihrem Fürsten Bethlen Gábor zu den Waffen gegriffen. Marodierende Truppen waren ins habsburgische Ungarn einmarschiert. Es dauerte nur wenige Wochen, bis Thurn mit diesem neuen, unerwartet aufgetauchten Freund in Verbindung trat. Und am 20. August unterzeichneten sie ein Angriffs- und Verteidigungsbündnis. Am 26. August 1619 traten die Böhmen endlich zusammen, um ihren neuen König zu wählen. Von den 5 nominierten Kandidaten fanden nur 2, die Kurfürsten von Sachsen und von der Pfalz, ernstliche Beachtung. Graf Schlick drängte seine protestantischen Landsleute, Johann Georg von Sachsen zu wählen. Der hatte zwar wenig Sympathie für den Aufstand gezeigt, aber sein Ansehen und seine Klugheit waren ein Pfund, mit dem sich trefflich wuchern ließ. In einer gefährlichen Lage konnte er mit Ferdinand zu einer Verständigung kommen. Die Wahl Friedrichs musste Feindschaft mit den Habsburgern bis in den Tod bedeuten. Schlicks Rat zur Mäßigung wurde beiseite geschoben. Bethlen Gábor stand gerüstet im Felde und Ferdinand war weit weg, in Frankfurt, bei der Kaiserwahl. Die Radikalen waren wieder oben auf. Friedrich wurde mit 100 gegen 46 Stimmen zum König von Böhmen gewählt. Indessen kam es in Frankfurt am Main zur Kaiserwahl. Die 3 katholischen Kurfürsten gaben ohne Zögern Ferdinand ihre Stimmen. Der Vertreter von Sachsen ebenso, der Vertreter des Kurfürsten von Brandenburg folgte dem Beispiel der anderen. Der pfälzische Vertreter gab seine Stimme für den Herzog von Bayern ab, aber der Erzbischof von Mainz wies darauf hin, dass der Herzog von Bayern sich bereit erklärt habe, auf alle ihm zufallenden Stimmen zugunsten Ferdinands zu verzichten. Dem pfälzischen Vertreter blieb nichts anderes übrig, als seine Stimme zurückzuziehen und sie nochmals abzugeben, diesmal für Ferdinand. Während sich Ferdinand, der neue Kaiser, auf dem Balkon des Rathauses der Menge zeigte, gerieten die Menschen unten in lärmende Erregung. Die Neuigkeiten aus Prag verbreiteten sich in Windeseile. Der neue Kaiser, der Habsburger, war als böhmischer König abgesetzt worden. Die Nachrichten von der böhmischen Königs- und der Kaiserwahl in Frankfurt erreichten den Kurfürsten von der Pfalz kurz nacheinander. Friedrich schwankte. Einerseits rieten ihm seine Ratgeber, auch seine Mutter und selbst der Schwiegervater König Jakob von England, dringend von diesem Abenteuer ab. Andererseits reizte es den jungen Mann, künftig als König auf einem Thron zu sitzen. Sein Hofprediger sah in der Wahl einen Fingerzeig Gottes und bestürmte Friedrich, die Krone anzunehmen. Die junge Kurfürstin soll gesagt haben, dass sie lieber Sauerkraut mit einem König als Braten mit einem Kurfürsten essen wolle. Von Ungarn sandte der unverwüstliche Bethlen Gábor herzhaft ermutigende Botschaften, Ferdinand entgegenzutreten. Am 12. September 1619 trat die Union wiederum in Rothenburg zusammen, wo die Deputierten mit wenigen Ausnahmen Friedrich rieten, sich nicht in die böhmischen Angelegenheiten zu mischen. Am Ende sollten Gewissens, nicht politische Gründe den Ausschlag geben. Friedrich sah sich als deutscher Fürst, der Erwartungen unter den Böhmen geweckt hatte. Er wollte das Volk, das ihm vertraut hatte, nicht im Stich lassen. Am 28. September 1619 unterrichtete er die Aufständischen vertraulich, dass er die Krone annehmen wolle. Bei seinen Erwägungen hatte Friedrich einen der Fürsten vergessen. Seit dem Ausbruch des Aufstandes hatte sein Verwandter Maximilian von Bayern für eine friedliche Beilegung des Konflikts gearbeitet. Friedrichs Annahme der böhmischen Krone hatte diese zarte Hoffnung zunichte gemacht. Sie zerstörte auch den anderen Plan Maximilians, den einer Koalition der katholischen und der protestantischen Fürsten, der Liga und der Union zur Verteidigung der deutschen Verfassung. Der Bayer war aufgebracht. Aber Entrüstung allein trieb ihn nicht in das feindliche Lager. Als Katholik hatte er kein Verlangen nach einem protestantischen König von Böhmen. Als deutscher Fürst wünschte er nicht, Friedrich von Truppen aus Spanien und Flandern geschlagen zu sehen. Er fand nur einen einzigen Ausweg aus diesem Zwiespalt: für die Sache Ferdinands einzutreten und ihn mit den Waffen der katholischen Liga in sein rechtmäßiges Königreich wieder einzusetzen. Auf diese Weise würde die Kirche in Böhmen gerettet und Ferdinand wäre den katholischen Fürsten Deutschlands in Dankbarkeit verbunden. Am 8. Oktober 1619 unterzeichnete Maximilian ein Abkommen mit Ferdinand, das ihm das selbstständige Kommando aller Unternehmungen in Böhmen garantierte und ihm alle eroberten Länder als Pfand für die Vergütung seiner Auslagen sicherte. Außerdem sollte Maximilian bei der Niederlage Friedrichs dessen Kurfürstentitel erhalten. Die Tinte unter diesem geheimen Abkommen war kaum getrocknet, als Friedrich unter den Wehklagen seiner Untertanen aus Heidelberg ausritt. »Ach, nun geht die Pfalz nach Böhmen«, klagte seine Mutter, als sie ihm nachsah. Es ging aber mehr als die Pfalz mit ihm nach Böhmen. Der Waffenstillstand zwischen Spanien und den Vereinigten Niederlanden ging zu Ende. Und da verließ nun der Mann, auf den die Holländer als den Beschützer des Rheins vertraut hatten, seinen Posten, um einem Phantom im fernen Böhmen nachzujagen. Da zog jemand aus, um einen Habsburger zu entthronen und forderte damit die kriegerischen spanischen Verwandten heraus. Da maßte sich ein deutscher Fürst die Führerschaft in einem slawischen Aufstand an. Als Friedrich im regnerischen Nebel eines Oktobertages aus Heidelberg ritt, ging mit ihm mehr als die Pfalz nach Böhmen. Mit seinem Auszug sollte sich die Dunkelheit einer ganzen Epoche über Deutschland und Europa senken. Doch zunächst schien das Glück dem jungen Herrscher hold. Die Vereinigten Niederlande, Dänemark, Schweden und die Republik Venedig erkannten Friedrich als König an. Der Herzog von Bouillon versprach Hilfe und aus Davos, hoch in den Graubündener Bergen, ließen die Schweizer ausrichten, dass sie das strategisch so wichtige Veltlin gegen spanische Truppen halten würden. Dazu war die Situation in Wien angespannt. Mittlerweile fürchtete die mit Flüchtlingen und Verwundeten überfüllte Stadt, in der die Pest wütete und Hungersnot herrschte, den Angriff Bethlen Gabors. Während Ferdinand sich bemühte, seine Wiener zu ermutigen, war Friedrich in Prag begeistert begrüßt worden. Sein Freimut, mit dem er vor Überschreiten der Grenze die böhmische Verfassung garantiert hatte, die Schönheit der jungen Königin und der Umstand, dass sie trotz fortgeschrittener Schwangerschaft die beschwerliche Reise gewagt hatte, um das Kind in Böhmen zur Welt zu bringen, das alles trug dazu bei, einen günstigen ersten Eindruck zu machen. So begrüßte Prag in seiner bekannten Lebenslust den neuen Herrscher und seine Gattin mit allerlei Festlichkeiten. Aber schon bald sollte der junge König erfahren, dass kein Geld für Waffen oder Soldaten vorhanden war, wohl aber, um die ganze Stadt ihm zu Ehren zu schmücken, eine Wache in Kostümen aus der Zeit des ruhmreichen Hussitenführers Giska auszurüsten, Springbrunnen zu errichten, aus denen Rot- und Weißwein floss, sowie Silbermünzen unter die Menge zu werfen. Der freudige Einzug des Königs und der Königin, ihre gesonderten, prächtigen Krönungen und die Fröhlichkeit der Stadt, die über die neuerliche Anwesenheit eines Hofes entzückt war, genügten, um Friedrich zu täuschen. Seine Stimmung war derart gehoben, dass er nur mit Mühe davon zurückgehalten werden konnte, die ganze Stadt mit Freudenglockengeläute aufzuwecken, als in den frühen Morgenstunden des 18. Dezember seine Gemahlin einen gesunden Sohn gebar. Die düstere Dramaturgie der Geschichte wollte es, dass kurz bevor Friedrichs Sohn auf den Namen Rupert, Herzog der Lausitz, getauft wurde, Ferdinands ältester Sohn in Graz verstarb. Diese günstigen Vorzeichen täuschten Friedrich, denn Wochen wurden zu Monaten und noch immer kam es nicht zu einem gemeinsamen Aufstand der protestantischen Mächte. Erst nach langen Überlegungen einigten sich die Fürsten der Union in Deutschland, Friedrichs Souveränität anzuerkennen, machten jedoch keine konkreten Bündniszusagen. Sie wollten nicht auf der Seite eines Verlierers stehen. Dass sie richtig gehandelt hatten, erwies sich im März 1620. Der Kaiser hatte eine Versammlung der katholischen Fürsten und der Vertreter des mächtigen protestantischen sächsischen Kurfürsten Johann Georg einberufen. Der Kaiser erkaufte die vereinte Unterstützung der Lutheraner und Katholiken durch die Zusicherung, sich nicht in die Religionsangelegenheiten der säkularisierten Bistümer des obersächsischen Kreises zu mischen. Als Gegenleistung erklärten sie Böhmen für einen integrierten Teil des Reiches. Damit, und das war ein meisterlicher Schachzug des Habsburgers, hatte Friedrich den Reichsfrieden gebrochen, als er Ferdinand, dem Kaiser, die böhmische Königskrone entriss. Am 30. April 1620 wurde ein kaiserliches Mandat erlassen, das ihn, Friedrich, aufforderte, sich vor dem 1. Juni aus Böhmen zurückzuziehen. Seine Nichtbeachtung dieses Ultimatums war die eigentliche Kriegserklärung. Vom 1. Juni 1620 an musste die Hand eines jeden loyalen Deutschen gegen ihn als den Störer des öffentlichen Friedens erhoben sein. Von nun an konnte der Kaiser alle Truppen, die ihm als Kaiser, als österreichischem Erzherzog und rechtmäßigem König von Böhmen unterstanden, zur Niederwerfung des Usurpators heranziehen. Friedrichs Stellung in Deutschland war schwach. Aber im übrigen Europa war sie noch schwächer. Der König von England würdigte die Thronbesteigung seines Schwiegersohnes in der Form, dass er bei jedem Herrscher Europas in Abrede stellte, das Projekt unterstützt oder auch nur davon gewusst zu haben. Der König von Dänemark ermahnte den Kurfürsten von Sachsen, Friedrich beizustehen, war aber zu sehr in einen Handelsstreit mit der Hansestadt Hamburg verwickelt, um selbst Zeit, Geld oder Truppen zum Eingreifen entbehren zu können. Von Friedrich wärmstens ermuntert, fiel der König von Schweden in Brandenburg ein und nahm die älteste Prinzessin als seine Frau mit sich fort. Aber die Heirat war kein Auftakt zu einem bewaffneten Eingreifen für die protestantische Sache in Deutschland. Auf seine Kriege gegen den König von Polen bedacht, war Gustav Adolf vielmehr darauf aus, Friedrichs Hilfe zu gewinnen, als selbst welche anzubieten. Die Venezianer erklärten sich widerwillig einverstanden, die Verschiffung von spanischen Truppen nach Deutschland so weit als möglich zu verhindern. Allerdings hatten sie wenig Interesse an einer Sache, die keinen Gewinn, sondern nur Ärger versprach. Der Herzog von Savoyen, der insgeheim nach der böhmischen Krone gestrebt hatte, sah sich von Christian von Anhalt getäuscht und entzog dem Heer Mansfelds seine Zuwendungen und gestattete einem Kontingent spanischer Truppen den Durchzug durch sein Gebiet. Unruhen in Siebenbürgen hatten Bethlen Gabor gezwungen, die Belagerung Wiens abzubrechen. Das Schlimmste aber war, dass ein plötzlicher Aufstand in Graubünden das Veltlin den Spaniern erschloss. Als Christians von Anhalt wichtigste Verbündete verblieben die Vereinigten Niederlande. Das waren noch Freunde, die es sich nicht leisten konnten, Friedrich aufzugeben. Sie wären die Ersten gewesen, die unter seiner Niederlage und der Gefährdung seiner Länder am Rhein zu leiden gehabt hätten. Es durfte daher angenommen werden, dass sie die Pfalz für ihn verteidigen würden. Doch auch hier hatte sich der Kanzler verrechnet. Denn die Niederländer waren nicht bereit, den Rhein allein zu verteidigen, falls sich die Spanier zum Einfall in die Pfalz entschließen würden. Sie bewilligten Friedrich zwar eine monatliche Zuwendung von 50.000 Gulden und entsandten ein kleines Kontingent zur Verstärkung des böhmischen Heeres, aber das war kaum die Hilfe, auf die Christian von Anhalt gewartet hatte. Es blieben noch zwei europäische Herrscher, deren Entschluss, zu handeln oder stillschweigend beizupflichten, von entscheidender Bedeutung war. Die Könige von Frankreich und Spanien. Christian von Anhalt hatte ein Eingreifen Philipps III. Für Ferdinand als selbstverständlich vorausgesetzt und daher auch das Eingreifen Ludwigs XIII. Für Friedrich als ebenso gewiss betrachtet. Wieder hatte sich der Kanzler verrechnet. Friedrich verließ sich darauf, dass sein Onkel, der Herzog von Bouillon, ihm die Unterstützung der französischen Regierung sichern werde. Als Protestant, ehemaliger Rebell gegen die Königsgewalt und hartnäckiger, skrupelloser Intrigant, war Bouillon schlecht geeignet, das Vertrauen des jungen Königs, eines frommen Katholiken, zu gewinnen. Der in einer Atmosphäre von Misstrauen aufgewachsene Monarch wachte eifersüchtig über das Ansehen der Monarchie. Unsicher, von einem intrigierenden Hof und einem unzufriedenen Volk umgeben, fühlte der junge französische König, dass die Sicherheit der Regierung auf der Unterdrückung der Forderungen beruhte, welche die protestantischen Untertanen stellten. Er, der fromme Katholik, war im Interesse der Kirche gegen diese neue Königsherrschaft in Böhmen. Außerdem war Friedrichs Gemahlin die zweitnächste in der englischen Thronfolge. Wenn ihr Bruder, der unverheiratete und schwächliche Prinz von Wales, starb, war der König von Böhmen so gut wie König von England. Eine derartige Machtvergrößerung eines benachbarten Herrschers durfte auf keinen Fall geduldet werden. Sollte hingegen der Kaiser oder der König von Spanien den Aufstand Friedrichs zum Vorwand für die Annektierung der Rheinpfalz nehmen, so würde Frankreich die schlimmen Folgen kaum weniger spüren als die Vereinigten Niederlande. Ein Mittelkurs schien das Beste zu sein. Und das war die Mission französischer Diplomaten, die im Frühsommer des Jahres 1620 von Paris nach Deutschland reisten. In Ulm trafen die französischen Abgesandten die Fürsten der protestantischen Union mit ihrem kleinen Heer, die verdrossen und unentschieden waren, was sie tun sollten. Auf dem gegenüberliegenden Flussufer sammelte Maximilian von Bayern die stärkeren und besser ausgebildeten Streitkräfte der katholischen Liga und war bereit, nach Böhmen zu marschieren. Die Situation war gespannt. Keiner der Fürsten wollte in Friedrichs Krieg verwickelt werden, aber auch niemand wollte als wortbrüchig dastehen. Da machten die Franzosen den Vorschlag, die Union solle den Ländern aller katholischen Fürsten die Sicherheit geben, dass sie nicht angegriffen würden. Die Liga sollte sich dagegen verpflichten, die Neutralität der protestantischen Staaten zu respektieren. Maximilian von Bayern unterstützte den Plan wärmstens, und die Fürsten der Union, die nichts sehnlicher wünschten als Sicherheit und keine Verantwortung, wurden leicht zum Nachgeben überredet. Am 31. Juli wurde der Vertrag von Ulm unterzeichnet. Fast gleichzeitig mit dem Abschluss des Vertrages unterrichteten die Statthalter der spanischen Niederlande den König von Frankreich, dass ihr Feldherr Spinola den Marsch auf die Pfalz vorbereite. Ludwig akzeptierte. Seine Ratgeber vertrauten darauf, dass die Union die Gefahr abwenden werde. Erst später erfuhren sie, dass der Kaiser ganz in der Hand des spanischen Botschafters war, ihre eigenen Pläne zur Mäßigung in der böhmischen Frage kaum eine Beachtung fanden. Für eine neue Politik war es nun zu spät, denn der Aufstand der Hugenotten hatte seinen Höhepunkt erreicht. Frankreich verschwand für die nächsten 3 Jahre aus der europäischen Politik. Die letzte hemmende Schranke, die das Vordringen der Habsburger hätte stoppen können, war damit zerstört. Denn mittlerweile hatte sich die Dynastie der Habsburger Schritt für Schritt zur Unterstützung des abgesetzten Ferdinands zusammengeschlossen. Philipp III. Von Spanien zögerte zunächst, da er daran zweifelte, ob Ferdinand Böhmen würde halten können, selbst wenn es für ihn zurückerobert werden würde. Er wollte seine Kräfte für den Wiederbeginn des Niederländischen Krieges aufsparen. In den Niederlanden, die dem Schauplatz näher lagen, hatten Erzherzog Albrecht und seine Ratgeber ein klares Bild. Für sie hatte die Sache Ferdinands ein anderes Gesicht bekommen, als Friedrich nach der böhmischen Krone griff. Ein besserer Vorwand für den Einmarsch in die Pfalz und die Besetzung dieses gefährlichen protestantischen Vorpostens am Rhein konnte sich kaum noch einmal bieten. Der Entschluss, in die Pfalz einzumarschieren, wurde vor Ende 1619 in Brüssel gefasst. Der Vertrag zwischen Ferdinand und der spanischen Regierung im Februar 1620 unterzeichnet. Endlich, am 23. Juni 1620, wurde der vom Feldherrn Spinola so ersehnte Marschbefehl unterzeichnet. Das Rheinland war jetzt eine wehrlose Beute. Während der letzten 10 Jahre hatten die deutschen Fürsten das Anwachsen der kaiserlichen Macht als eine Bedrohung ihrer Freiheit gefürchtet. Christian von Anhalt hatte damit gerechnet, dass diese Befürchtungen die meisten deutschen Fürsten auf Friedrichs Seite bringen würde. Aber nun, wo der Augenblick gekommen war, schienen sie blind zu sein. Oder sie waren wie gelähmt vor Angst. Allein Johann Georg von Sachsen und Maximilian von Bayern wären in der Lage gewesen, Widerstand zu leisten, doch ihr dynastischer Ehrgeiz hinderte sie an einem Bündnis. Maximilian strebte Friedrichs Kurfürstenwürde an, der Sachse wollte freie Hand für sein Eingreifen in Schlesien und der Lausitz haben. Beide erkannten nicht, dass sie Ferdinand durch ihr Schachern um Länder und Titel die gefährliche Befugnis zubilligten, das Reich beliebig zu zerstückeln und neu aufzuteilen. Indessen trieb Friedrichs Herrschaft in Prag ihrem Ende zu. Einige Katholiken hatten hoffnungsvoll prophezeit, dass er nur ein Winterkönig sein werde. Aber obwohl er den Frühling und den Sommer für sich buchen konnte, brachte jeder Monat schlechte Nachrichten. Der junge König ahnte nicht, dass die Hälfte seiner Untertanen in Prag ihn hasste, weil seine Partei ihre Kirchen beraubt und entweiht hatte. Naiv, wie er nun einmal war, beschäftigte er sich damit, künftige Jagdausflüge und Festgelage für die Königin zu planen. Er bedachte nicht, dass seine Untertanen ihn nicht aus Liebe, sondern in der Hoffnung gewählt hatten, er möge ihnen Hilfe bringen. Zunächst genügten seine privaten Mittel, das böhmische Heer um 7000 Mann zu vermehren. Aber schon im März 1620 wandte er sich auf der Suche nach einer Anleihe sogar an London. Und im Hochsommer verpfändete er die Juwelen seiner Frau und verfolgte Juden und Katholiken, um Bargeld aufzutreiben. Der Adel ließ sich von der Finanznot des Königs nicht beeindrucken. In ihren Häusern gab es Bälle und Bankette. Im Winter wurden Schlittenpartien arrangiert, im Sommer Badeausflüge. Der junge König kutschierte in einem grellroten Mantel mit einer kecken gelben Feder am Hut durch die Stadt. Als es wärmer wurde, badete er splitternackt in der Moldau, vor der Königin und ihren Dienstboten. Die Prager waren empört, eilten aber in Scharen herbei, um das lebenslustige junge Königspaar zu begaffen. Selten hat sich ein derart harmloses, von den besten Absichten beseeltes Herrscherpaar so schnell bei seinen Untertanen so unbeliebt gemacht. Friedrichs große Hoffnung war es, die Zuneigung seines Volkes zu gewinnen. Stattdessen erregte er nur die Verachtung seiner Minister und den Hass der Bevölkerung. Argwöhnisch gegen seine Berater, verwirrt durch die Sprache und die Eigentümlichkeiten der Verfassung, die zu verteidigen er gelobt hatte, zeigte er sogar noch weniger Intelligenz als gewöhnlich. Er verärgerte die führenden Staatsmänner und vor allem den böhmischen Adel durch den Vorschlag, die Leibeigenschaft abzuschaffen, sowie den Versuch, einen neuen Huldigungseid zu verlangen. Vor allem aber dadurch, dass er die Stände drängte, seinen kleinen Sohn zu seinem Nachfolger zu wählen. So standen die Dinge, als am 23. Juli 1620 Maximilian von Bayern mit dem Heer der katholischen Liga, das 25.000 Mann stark war und unter dem Oberbefehl des Grafen Tilly stand, die österreichische Grenze überschritt. Die Truppen, Söldner vieler Nationen, wurden auf dem Marsch von Jesuitenpredigern angefeuert. Die 12 größten Kanonen waren nach den Aposteln benannt und die besondere Schutzheilige Tillys war die Jungfrau Maria. Zur selben Zeit brach Spinola ebenfalls mit 25.000 Mann unter Kundgebungen religiöser Begeisterung von Flandern auf, sodass viele den Feldzug mit einem neuen Kreuzzug verglichen. Als die Vorhut sich dem Rhein näherte, wandte sich der Prinz von Oranien, der den Waffenstillstand nicht zu brechen wagte und das vordringende Heer nicht aufhalten konnte, in seiner Verzweiflung an den König von England. Es war schon reichlich spät, als Jakob einem Regiment von 2000 Freiwilligen unter Sir Horace Vere gestattete, von Gravesend nach den Niederlanden zu segeln. Gleichzeitig verlangte er in einem Schreiben an die habsburgische Regierung in Brüssel zu wissen, welches Marschziel Spinolas Heer habe. Der englische König erhielt nur eine ausweichende Antwort. Indessen setzte Spinola bei Koblenz über den Rhein und wandte sich in Richtung Böhmen. Die verängstigten europäischen Westmächte atmeten erleichtert auf. Es war eine glänzende Finte des Spaniers, denn in der dritten Augustwoche machte er einen Schwenk und marschierte wieder auf den Rhein los. Am 19. August wurde Mainz besetzt. Vergeblich bestürmte der Prinz von Oranien die Kurfürstin Mutter, das bedrohte Land zu verteidigen. Vergeblich rief er die Fürsten der Union an. Nur die 2000 englischen Freiwilligen erzwangen sich einen Weg zum Rhein und setzten sich in den Schlüsselfestungen Frankenthal und Mannheim fest. Am 5. September überschritt Spinola den Rhein, am 10. nahm er Kreuznach und 4 Tage darauf Oppenheim. Weit weg in Böhmen blutete Friedrichs Herz für sein Volk, aber er konnte nichts tun. Inzwischen hatte Tilly sich in Linz mit dem Rest des kaiserlichen Heeres vereinigt und überschritt am 26. September die böhmische Grenze. Am 5. Oktober fiel der Kurfürst von Sachsen von Norden her ein und Bautzen, die Hauptstadt der Lausitz, ergab sich ihm fast kampflos. Gleichzeitig forderte Maximilian Pilsen auf, sich zu ergeben, und Mansfeld begann zu verhandeln. Da er einem bankrotten Herrn diente, war er nicht so töricht, sich bei Maximilian unbeliebt zu machen, der ein reicher Fürst und möglicherweise sein künftiger Dienstherr war. Mitte Oktober stieß Maximilian bei Rotkizan, 2 Tagesmärsche vor Prag, auf Friedrichs zusammengewürfelte Truppen. Der König befand sich persönlich im Lager und empfing Mansfeld, der dem Herrscher düster verkündete, dass er, da Friedrich die nötigen Mittel fehlten, den Dienst quittieren werde. Friedrich hoffte noch immer auf Bethlen Gabor, aber die Truppen, die der Fürst von Siebenbürgen zur Verstärkung nach Böhmen schickte, waren mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Denn ihre Zügellosigkeit brachte den König bei den Bauern um die letzte Spur von Beliebtheit. Auf ihren Beutezügen griffen sie nicht nur ihre Verbündeten an, sondern bekämpften sich auch noch untereinander. Mittlerweile war das umliegende Land verödet. Leere Dörfer, ausgebrannte Bauernhöfe und die Kadaver verhungerter Haustiere zeugten vom Durchzug der Truppen. Nach herbstlichen Stürmen brach ein früher Winter herein. Die strenge Kälte sowie die durch Nässe und Lebensmittelmangel geförderten Fieberepidemien dezimierten die Heere beider Lager. Am 4. November feierte das böhmische Heer den Jahrestag der Königskrönung mit erheuchelten Freudenkundgebungen. Die Soldaten hatten mit einer Meuterei gedroht, falls sie nicht spätestens bis Ende Oktober ihren Sold erhielten. Nur die Gegenwart des Feindes hielt sie davon ab, ihre Drohung wahrzumachen. In der Nacht des 5. November zogen sich die Böhmen plötzlich zur Verteidigung der Hauptstadt zurück. Sobald die zahllosen, schwerfälligen Trosswagen Maximilians in Gang gebracht werden konnten, folgten die kaiserlichen und bayerischen Truppen. Fast 36 Stunden marschierten die beiden Heere parallel zueinander. Die Böhmen auf der Heerstraße, ihre Feinde auf den bewaldeten Hügeln, ohne einander durch den feuchten Novembernebel klar sehen zu können. Am Abend des 7. November kam das böhmische Heer nur wenige Meilen vor Prag zum Stehen. Und Friedrich eilte in die Stadt, um die Stände um Geld zur Bezahlung seiner Truppen anzuflehen. Der König war noch nicht lange weg, als Christian von Anhalt das Lager abbrach und unter dem Schutz der Dunkelheit den Gipfel des Weißen Berges erreichte, der eine breite, von Kalkgruben durchlöcherte Erhöhung bildete und die unverteidigte Stadt überragte. Es wurde 1 Uhr, bevor der Kanzler schließlich den Gipfel erreichte. Er hatte dem König gesagt, dass es kaum zu einer Schlacht kommen werde und hatte offensichtlich auch gar keine erwartet, da er seine Leute dort schlafen ließ, wo sie Halt gemacht hatten, ohne ihnen Befehle für den nächsten Tag zu erteilen. Mittlerweile plünderten die undisziplinierten Truppen Bethlen Gabors die Umgebung. Hier und da beleuchteten die Flammen eines in Brand gesteckten Bauernhauses einen Abschnitt des Weißen Berges. In einem solchen Feuerschein beobachteten die katholischen Posten die Bewegungen des feindlichen Heeres. Maximilian und der österreichische General Bucquoy handelten schnell und versetzten ihr Heer in Alarmbereitschaft. Es herrschte dichter Nebel, als das katholische Heer am nächsten Morgen die böhmischen Truppen angriff und in kürzester Zeit überrannte. Vergeblich versuchten die Offiziere, die Mannschaften mit vorgehaltenem Degen in ihre Stellung zurückzutreiben. Die Ungarn hatten schon bei Tillys erstem Angriff die Flucht ergriffen und waren über die Moldau geflohen. Nur die mährische Leibgarde harrte eisern aus und weigerte sich, sich zu ergeben. Sie wurde von den Kaiserlichen niedergemacht. Die Schlacht am Weißen Berg war für Friedrich eine einzige Katastrophe, die Niederlage des Pfälzers total. Das große königliche Banner, 100 Standarten und alle Geschütze wurden von den Feinden erobert. Der tapfere junge Sohn Christian von Anhalts war gefallen. Im Ratschin über Prag saßen indessen der ahnungslose Friedrich und seine nicht minder ahnungslose Königin mit 2 englischen Gesandten beim Mahl. Das Königspaar war guter Laune und Friedrich behauptete zuversichtlich, dass es nicht zum Kampf kommen werde. Der Feind sei zu schwach und werde bald abziehen. Das hatten ihm seine Berater gesagt, und der junge König pflegte zu glauben, was ihm die Berater einflüsterten. Nach dem Essen ließ er sein Pferd satteln, um nach seinen tapferen Kriegern zu sehen. Als er durch das Stadttor ritt, traf er auf die ersten Fliehenden vom Schlachtfeld. Während er vergeblich nach der Ursache ihrer Panik fragte, kam sein Kanzler selbst angeritten, verstört und zerzaust. Nun erst erfuhr der König von der verlorenen Schlacht. Christian von Anhalt riet zur sofortigen Flucht. Friedrich entschloss sich, mit Frau und den Kindern Zuflucht über der Moldau in der Neustadt zu suchen. Den jüngsten Prinzen hätte er in der Eile fast vergessen. Die Kronjuwelen, seine Haupteinnahmequelle in den nächsten Jahren, dagegen nicht. In Prag herrschte Verwirrung und die Einwohner schlossen unerbittlich die Tore vor den zurückweichenden Truppen. Da die Stadt ihre Verteidiger nicht aufnehmen wollte, blieb keine Hoffnung, sie zu retten. Ja, die Bürger machten ihrem Hass gegen den fremden König Luft, der ihre Kirchen verachtet und ausgeraubt hatte. Am Abend nach der Schlacht am Weißen Berg fürchtete Friedrichs nächste Umgebung um das Leben des Königs. Und alle flehten ihn an zu fliehen, bevor die Bürger ihn als Preis für ihre eigene Sicherheit dem siegreichen Feind ausliefern würden. Am frühen Morgen machte sich Friedrich nach Breslau auf, nur von Elisabeth und einigen Beratern begleitet. Gerade noch rechtzeitig, denn der Mob hatte schon beschlossen, ihn dem Feind zu opfern. Es kam wie vorausgesehen. Prag ergab sich, ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. Vergeblich forderte Friedrich die schlesischen Stände auf, ihn zu unterstützen. In seiner Verzweiflung klammerte er sich an Strohhalme. Zunächst versuchte er, sich mit dem Kurfürsten von Sachsen zu einigen und dann den Widerstand in Mähren zu organisieren. Aber am 20. Dezember kam die Nachricht, dass sich auch Mähren ergeben hatte. Um nicht in die Hände seiner Feinde zu fallen, flüchtete Friedrich zwischen den sich nähernden Fronten der sächsischen und bayerischen Heere nach Brandenburg. Untertanen wie Freunde ließen den Flüchtling im Stich. Thurns ältester Sohn hatte sich sogleich nach der Schlacht mit 3000 Mann den Siegern angeschlossen. Christian von Anhalt floh nach Schweden, von wo aus er den Kaiser in Wien um Verzeihung mit der aberwitzigen Begründung bat, er sei von seinem Herrn irregeleitet worden. Mittlerweile hatte der Herzog von Bayern am Nachmittag nach der Schlacht in Prag im Namen Ferdinands die Unterwerfung des böhmischen Direktoriums entgegengenommen. Für die Besiegten gab es keine Gnade. Während einer Woche blieben die Stadttore geschlossen und die Truppen durften ungehindert plündern. Der Raubzug der europäischen Söldner war noch nicht beendet, als Maximilian mit den besten Pferden aus Friedrichs Marstall als seinem Beuteanteil nach München zurückkehrte. Kaiser Ferdinand verlangte von Friedrich eine förmliche Unterwerfung und Abbitte. Der geschlagene König weigerte sich. Seiner Überzeugung nach hatte er den Reichsfrieden nicht gebrochen und war nach wie vor der rechtmäßige böhmische König. Für Ferdinand ein willkommener Anlass, über Friedrich am 29. Januar 1621 die Reichsacht zu verhängen. Damit kam er seinem Ziel näher, dem Sieger Maximilian den versprochenen Kurfürstentitel Friedrichs zu verleihen. Doch mit dem Zusammenbruch der böhmischen Truppen hatten sich die Spannungen in Europa nicht aufgelöst. Die protestantischen Fürsten hatten geglaubt, den Krieg durch die Preisgabe Friedrichs zu beenden. Der kritische Punkt hatte sich lediglich 300 Kilometer nach Westen verlagert. Jetzt waren alle Augen auf des Kaisers spanische Verbündete in der Pfalz gerichtet. In einem Protestbrief wies der König von Dänemark darauf hin, nicht Friedrichs aufgeriebene Streitkräfte, sondern spanische Truppen seien der Unruheherd Europas. Was aber hatte der König von Dänemark damit zu tun? Er hatte Friedrich auf seiner Flucht in Segeberg in Holstein empfangen und die Regierung des niedersächsischen Kreises, in dem Holstein lag, bestürmt, Friedrichs Sache zu verteidigen. Als das fehlschlug, bot er sich an, in Wien zwischen Friedrich und dem Kaiser zu vermitteln. Der König von Dänemark war der erste Fürst, der in Bewegung kam. Die Regierungen der Vereinigten Niederlande, Frankreichs, Englands erkannten jetzt alle mit Bestürzung, dass sie im Wirrwarr des böhmischen Krieges die Besetzung der Pfalz durch spanische Truppen zugelassen hatten. Die Vereinigten Niederlande waren ernster und unmittelbarer gefährdet als Frankreich, England oder Dänemark. Durch einige sorgenvolle Wochen trug sich der Prinz von Oranien mit dem Gedanken, einen ungünstigen Frieden mit der Brüsseler Regierung der Habsburger zu schließen. Aber es gab einen anderen Ausweg. Solange die Holländer ihre Grenzen nach besten Kräften verteidigten, konnten sie Friedrich bei der Rückgewinnung des Rheins unterstützen. In Eile wurde mit dem König von Dänemark ein Bündnis geschlossen und brieflich wurden Mansfeld, der seine Truppen immer noch vor Pilsen liegen hatte, Belohnungen versprochen, falls er zur protestantischen Sache stand. Am 9. April 1621 lief der Waffenstillstand mit Spanien ab. 5 Tage später wurden der König und die Königin von Böhmen in Den Haag mit allen gebührenden Ehren empfangen. Am 27. April setzte Friedrich seine Unterschrift unter einen Vertrag, durch den er die Hilfe der Holländer zur Rückeroberung seiner Länder am Rhein annahm. Kaiser Ferdinand hatte, als Maximilian aus Böhmen abzog, Karl von Liechtenstein zum Statthalter in Prag bestellt. Liechtenstein war ein mittelmäßiger Politiker, zaghaft, vorsichtig, unehrlich, aber ziemlich schlau. Kaum 5 Wochen nach dem Fall Prags waren die Jesuiten zurück im Land, die vertriebenen katholischen Beamten wieder eingesetzt, das Volk entwaffnet, das unter Friedrich geprägte Geld eingezogen und den Rebellen war es verboten, das Land zu verlassen. In der Nacht des 29. Februar 1621 wurden 30 der Hauptrebellen in Prag verhaftet. Thurn war mit dem König geflohen und jenseits der Grenze in Sicherheit. Der unglückliche Schlick jedoch verharrte unschlüssig in Schlesien, wo er auf Milde und Amnestie hoffte. Er wurde in Friedland von sächsischen Soldaten festgenommen und zu seinen Landsleuten in den Kerkern von Prag gebracht. Bald darauf wurde Ferdinands Urteil über das unglückliche Land verkündet. Das Wahlkönigtum wurde abgeschafft und die böhmische Krone von nun an in der Dynastie der Habsburger erblich. Die Urkunde der Religionsfreiheit, der Majestätsbrief, war bei der Plünderung Prags erbeutet und nach Wien geschickt worden, wo sie Ferdinand angeblich eigenhändig in Stücke gerissen haben soll. Ferdinand hatte drei Ziele: die politische und wirtschaftliche Vernichtung aller Teilnehmer an dem Aufstand, die Aufhebung aller nationalen Privilegien und die Ausmerzung der Protestanten in Böhmen. Liechtensteins besorgte Einsprüche, mit Milde oder wenigstens mit Vorsicht zu verfahren, fanden kein Gehör. Das Strafgericht über Böhmen sollte eine neue Politik einleiten, durch die die habsburgischen Länder zu einem religiös geeinigten, von Wien aus regierten Staat zusammengeschweißt werden sollten, der als wesentliche Grundlage für den Wiederaufbau eines katholischen Europas gedacht war. Dazu war es vor allem notwendig, Ferdinands Macht seinen geschlagenen Untertanen drastisch vor Augen zu führen. Die verhafteten Rebellen wurden vor ein Sondergericht gestellt, gegen dessen Entscheidung es keine Berufung gab. Mehr als 40 der Angeklagten wurden zum Tode oder zu Gefängnis verurteilt. In der letzten Maiwoche des Jahres 1621 trafen die Urteile in Wien ein. Ferdinand unterschrieb sie nach einer unruhigen Nacht und befahl ihre unverzügliche Vollstreckung. Während der Hinrichtungen am 21. Juni 1621 auf dem Altstädter Ring zu Prag patrouillierten 700 sächsische Reiter in der Stadt. Doch Kundgebungen der Bevölkerung blieben aus. Die meisten Verurteilten starben schweigend. 12 Köpfe und die rechte Hand des Grafen Schlick wurden auf der Karlsbrücke aufgesteckt und blieben 10 Jahre grausige Mahnzeichen des fehlgeschlagenen Aufstandes. Prag ergab sich in sein Schicksal. Der Wohlstand schwand dahin, sein Handel hörte auf und die ihrer Führer beraubte Bevölkerung lebte in Angst und Furcht. Am 23. September 1620 erstürmten die Truppen Maximilians die Stadt Cham auf Friedrichs Seite der deutsch-böhmischen Grenze. Mansfeld, der gerissene Landsknecht, dem sein Heer Macht gab, der aber in finanzieller Bedrängnis war, beeindruckte das nicht. Nach kurzen Verhandlungen und für eine ansehnliche Summe verpflichtete er sich schriftlich, nicht mehr für Friedrich zu kämpfen. Gleich darauf wandte er sich nach Westen und marschierte unter völliger Missachtung seines Versprechens in die Rheinpfalz, um sich mit dem englischen Verbündeten Friedrichs zu vereinigen. Dieser Vertragsbruch gab Maximilian die ersehnte Rechtfertigung für seinen Einfall in Friedrichs rheinische Gebiete. Noch weniger als Kaiser Ferdinand wünschte er, dass sich die Spanier dort als die alleinigen Machthaber festsetzten, und er entsandte eiligst seinen Feldherrn Tilly zur Verfolgung Mansfelds. Doch die spanischen habsburgischen Truppen dachten gar nicht daran, den Bayern zu unterstützen. Sie konzentrierten sich auf einen Frontalangriff auf die Holländer. Tilly, der Mansfeld nicht allein angreifen konnte, musste enttäuscht Winterquartiere in der Oberpfalz beziehen. Mansfeld setzte ins Elsass über, um für sein Heer Unterkunft und Verpflegung zu finden. Die englischen Truppen verschanzten sich an beiden Rheinufern. Böhmen, die Rheinpfalz, die Oberpfalz, die rheinischen Bistümer und das Elsass. Der Krieg breitete sich allmählich aus. Gott helfe denen, wo Mansfeld hinkommt. Das war um diese Zeit in Deutschland ein wohlbekannter Stoßseufzer. Seine Truppen hatten quer durch das innerste Franken Seuchen verschleppt und das Gift der Ansteckung in Städten und Dörfern zurückgelassen. Ins Elsass brachten sie den Typhus. Von den 20.000, die sich vor ihnen nach Straßburg flüchteten, starb ein Fünftel in den folgenden Monaten. Der Winter brach mit schweren Schneefällen frühzeitig herein und Mansfelds Truppen verwüsteten das Land, verbrannten und zerstörten alles, was sie nicht fortzuschleppen vermochten. Seit der Schlacht auf dem Weißen Berg vor Prag war ein Jahr verstrichen und der Friede immer noch in weiter Ferne. Der neue König in Madrid, Philipp IV., und die Erzherzogin in Brüssel schlossen sich mit dem englischen König zu einer gemeinsamen Front zusammen, um Friedrichs Wiedereinsetzung in der Pfalz zu fördern. Die Spanier hatten vor dem Waffengang mit den Holländern kein Interesse daran, sich mit den Engländern anzulegen. Aber Ferdinand wurde bei seinen Bestrebungen, genau dieses zu verhindern, ausgiebig von Friedrich selbst unterstützt. Der Pfälzer vertraute auf die frischen Streitkräfte, die er mit holländischer Hilfe sammelte, und hielt sich bereit, an der Spitze eines von den Niederlanden bezahlten Heeres als Sieger in sein Land heimzukehren. Er hatte also nicht vor, sich unter spanischem Schutz heimzuschleichen. Er war ebenso gewillt zu kämpfen wie Ferdinand. Der englisch-spanische Vertrag scheiterte am Widerstand der beiden Hauptbeteiligten und der Friede rückte in noch weitere Ferne. Wenn Friedrich und Elisabeth sich mit dem englisch-spanischen Plan abgefunden hätten und unter gewissen Bedingungen nach Heidelberg zurückgekehrt wären, hätte es keinen 30-jährigen Krieg gegeben. Aber das jugendliche Paar, zusammen zählten sie noch keine 50 Jahre, zeigte nicht die geringste Neigung, etwas derartiges zu tun. Wenn Friedrich auch kein starker Charakter war, hatte er doch seine Überzeugungen und Elisabeth hatte ohnehin Mut für zwei. Untüchtig, vertrauensselig, eigensinnig und starrköpfig lenkten der König und die Königin die Aufmerksamkeit des protestantischen Europas auf ihr Schicksal und hielten ihre Sache durch 9 unheilvolle Jahre aufrecht, bis der Franzose Richelieu im Verein mit dem Schwedenkönig Gustav Adolf das Großreich der Habsburger und die Vorherrschaft der Spanier für immer zerstörte. Von dem jungen Paar war Friedrich die Repräsentationsfigur, Elisabeth die Seele. Seine Länder, seine Titel, ob nun noch wirklich oder nur mehr vorgeblich sein eigen, und auch seine Ansprüche waren für Elisabeth Schachfiguren, mit denen sie geschickt spielte. Elisabeth war es, die Bände von Briefen an alle einflussreichen Persönlichkeiten schrieb. Sie war es, die ihre neugeborene Tochter taktvoll Luisa Hollandina taufen ließ und die Niederlande zu Taufpaten bat. Sie war es, die die Gesandten bestrickte und das ihrem Gatten fehlende Geld durch ihre Gunst und Huld ersetzte. Ihr erster Verbündeter von Bedeutung war der jugendliche Prinz Christian von Braunschweig, der sich anbot, ein neues Heer anzuwerben und zu befehlen, für dessen Kosten die Holländer aufkommen sollten. Ohne Verantwortungsgefühl gefiel er sich in soldatischem Gehabe und kam bald in den Ruf rücksichtsloser Grausamkeit und Lasterhaftigkeit. Er soll sogar nach der Plünderung eines Klosters die dortigen Nonnen gezwungen haben, ihn und seine Offiziere nackt zu bedienen. Christian hatte das Zeug zu einem großen Führer und wäre sicher auch einer geworden, wenn er nur mehr Geduld gehabt hätte zu lernen. Fast ohne Geld und mit sehr wenigen Offizieren brachte er im Herbst 1621 ein Heer von mehr als 10.000 Mann zusammen. Wenn seine Truppen auch schlecht bewaffnet und undiszipliniert waren, beweist diese Leistung zumindest eine gewisse Tatkraft. In der Person Georg Friedrichs, des Markgrafen von Baden-Durlach, war gleichzeitig ein weiterer Verbündeter entstanden. Er war ein frommer Calvinist und guter Deutscher, den die bedrohliche Haltung der Spanier am Rhein zum Handeln zwang. Er stellte ein Heer von 11.000 Mann, größtenteils seine Untertanen, auf. So kam es, dass im Frühjahr 1622 für Friedrichs Sache 3 kleine Heere dem Kaiser trotzboten. Das Mansfelds im Elsass, das Christians von Braunschweig in Westfalen und das Georg Friedrichs in Baden. Die Vereinigung dieser Truppen am Rhein hätte Friedrich ein Heer von ungefähr 40.000 Mann gegeben. Genug, um unter geschickter Führung mit Tilly und den Spaniern fertig zu werden. Aber zwischen ihnen lagen außer der großen Entfernung auch der Main und der Neckar, sodass Tilly und die Spanier Zeit hatten, sie an der Vereinigung zu hindern. Zudem ließ die ängstliche Erzherzogin Isabella Mansfeld den Skrupellosen bestechen. Friedrich verließ mittlerweile in Verkleidung heimlich Den Haag und stieß am 22. April 1622 in seiner pfälzischen Heimat in Germersheim zu Mansfeld. Zum Entzücken seiner Untertanen, zum Entsetzen Mansfelds. Er hatte den jugendlichen Herrscher nicht erwartet und war wie gewöhnlich mit den Agenten der Feinde in Verhandlungen über den Preis, den sie zahlen wollten, wenn er sich zurückzog. Das Eintreffen seines Königs ließ ihn aktiv werden. Er setzte auf das rechte Rheinufer über, hinderte Tilly an der Vereinigung mit den Spaniern und warf sie am 27. April bei dem Dörfchen Mingolzheim unter einigen Verlusten zurück. Doch Tilly erwies sich als der bessere Stratege. Denn während Mansfeld auf den Markgrafen von Baden und dessen Heer wartete, umging er ihn ungehindert und vereinigte sich Anfang Mai mit den Spaniern. Friedrichs Verbündete standen nun vor der Aufgabe, den vereinten feindlichen Heeren zuvorzukommen und zu Christian von Braunschweig zu stoßen, der mit reicher Beute beladen von Norden her langsam anrückte. Mansfeld und der Markgraf von Baden hatten zusammen kaum genug Truppen, um Tilly und die Spanier zu binden, brauchten aber vor allem Christians Kriegsschatz, um ihre Truppen zu bezahlen. Der junge Prinz hatte die letzten Monate damit verbracht, von den wohlhabenden Bistümern Münster und Paderborn eine Unmenge an Geld und Edelmetall zu erpressen. Das erste Hindernis zwischen Christian und den Truppen Friedrichs am Rhein war die Neckarlinie. Törichterweise hatten Mansfeld und der Markgraf von Baden beschlossen, jeder für sich den Neckar zu überschreiten. Sie hofften, Tilly und den spanischen Feldherrn Cordoba dadurch zu trennen. Der Plan misslang. Als der Markgraf am 6. Mai bei Wimpfen über den Fluss wollte, fand er sich mit dem größten Teil seiner Truppen durch Tilly und Cordoba abgeschnitten. Doch der Fürst verließ sich auf seine Geschütze und bezog eine Stellung auf dem das flache Land beherrschenden Hügel, wo er seine Artillerie sorgfältig verschanzte. Er wollte die vordringenden spanischen und bayerischen Truppen durch eine von schwerem Artilleriefeuer begleitete Reiterattacke zur Auflösung bringen. Anfangs schien das zu klappen. Cordobas Frontlinie konnte seinen Reitern und dem fürchterlichen Feuer seiner Batterien nicht standhalten. Die Reihen der Spanier gerieten ins Wanken. Doch plötzlich verstummten die mörderischen Geschütze des Markgrafen und seine Truppen wichen verstört zurück. Eine weiß gekleidete Frau, in der rauchigen Luft nur undeutlich sichtbar, schwebte über Cordobas Truppen und einer seiner Leute, von Geburt an stumm, brach in den Schrei »Sieg! Sieg!« aus. So die Legende. In Wirklichkeit war die weiß gekleidete Frau eine Rauchwolke aus Georg Friedrichs Munitionspark, der durch einen Zufallstreffer in die Luft gesprengt wurde. Tilly und Cordoba ergriffen die Gelegenheit, kreisten gleichzeitig den Hügel ein und zwangen den Markgrafen, nach langem mörderischen Widerstand, seine Geschütze im Stich zu lassen und zu fliehen. Militärisch gesehen war das Geschehen von geringer Bedeutung. Während der nächsten Tage wurden mehr als zwei Drittel des Heeres wieder gesammelt. Aber der alte Markgraf von Baden, gebeugt von dem Gedanken an das Gemetzel, in das er seine getreuen Untertanen geführt hatte, brachte es nicht über sich, weiter Krieg zu führen. Als Verbündeter taugte er nicht mehr. Für Friedrich war es jetzt vor allem wichtig, dass Mansfeld und Christian von Braunschweig sich vereinigten. Das Neckartal nun im Rücken, zogen Mansfeld, aber auch Tilly in Eilmärschen zum Main. Der eine, um Christian bei der Überschreitung des Flusses behilflich zu sein, der andere, um ihn daran zu hindern. Tilly und Cordoba erreichten den Main vor Mansfeld und fanden den eben eingetroffenen Christian beim Brückenkopf von Höchst, ein paar Kilometer westlich von Frankfurt. Christians Heer bestand aus ungefähr 12.000 bis 15.000 Mann, war sehr bescheiden ausgerüstet und verfügte über drei Kanonen, von denen zwei nicht zu gebrauchen waren. Er konnte es nicht wagen, sich seinen Feinden zum Kampf zu stellen, wusste jedoch, dass Mansfeld nicht weit weg war. Christians Aufgabe war es nun, mit möglichst vielen Truppen und seiner ganzen Beute über den Main zu kommen. Er schaffte es, aber es kostete ihn 2000 Mann, einen großen Teil seines Trosses und seine drei Kanonen. Aber er kam über den Main und vereinigte sich mit Mansfeld ohne wesentliche Verluste an Reiterei und mit dem Triumph, seinen Kriegsschatz gerettet zu haben. Doch trotz dieses Bravourstücks war die Stimmung zwischen den Feldherren angespannt. Mansfelds Soldaten hatten so wenig Bezahlung bekommen, dass Christians Beute für sie nicht reichte. Und die Sorge um das Pferdefutter in dem besetzten Land wurde für sie ebenso brennend wie für Tillys Truppen. Mansfelds einziger wertvoller Besitz war sein Heer. Und das wollte er nicht in einem gemeinsam mit dem unbekümmerten Christian unternommenen Kampf aufs Spiel setzen. Allein konnte Christian nichts unternehmen. Und Mansfeld bestand darauf, dass sich die vereinigten Heere über den Rhein nach Landau zurückzogen und überließ so dem Feind das rechte Rheinufer. Nach 3 Wochen Rückzug in Gesellschaft von Mansfeld und seiner Soldateska hatte Friedrich von dem Haudegen genug. Auf dem Marsch durch das Elsass legten die Truppen Feuer an eine Stadt und 30 Dörfer. Dieses Vorgehen brachte Friedrich um den letzten Rest seines Ansehens. Es sollte ein Unterschied zwischen Freund und Feind gemacht werden, klagte Friedrich, aber diese Menschen ruinieren beide in gleicher Weise. Ich glaube, sie sind vom Teufel besessen und machen sich ein Vergnügen daraus, alles in Brand zu stecken. Ich werde froh sein, wenn ich sie verlasse. Mansfeld hatte es ebenso satt, in Friedrichs Diensten zu stehen und erlangte am 13. Juli 1622 seine und Christians Enthebung von ihrer Verpflichtung. Darauf zog sich Friedrich, jetzt ohne Heer, ohne Land und fast ohne Dienerschaft, zu seinem Onkel, dem Herzog von Bouillon, nach Sedan zurück und suchte nach neuen Verbündeten. Mansfeld hielt Ausschau nach neuem Kriegsdienst, wie der Chef eines Handwerksbetriebes nach neuen Kunden. Christian war auf der Suche nach einem neuen Weg zur Förderung der protestantischen Sache. Einstweilen wollten sie gemeinsam handeln. Gerüchte, dass die Vereinigten Niederlande in Gefahr seien, bewogen sie nach Norden zu ziehen. Seit dem Ablauf des Waffenstillstandes war den Holländern alles missglückt. Spanische Truppen hatten das benachbarte Herzogtum Jülich überrannt und die Holländer waren kaum in der Lage, die Grenzen zu sichern. Im Sommer 1622 überschritt Spinola die Grenze und belagerte die Schlüsselfestung Bergen op Zoom. Fast noch bevor die Aufforderung dazu kam, machten sich Mansfeld und Christian von Braunschweig auf den Weg zur bedrohten Stadt. Ihr Anmarsch war völlig unerwartet. Cordoba versuchte vergeblich, sie bei Fleurus aufzuhalten. Christian kämpfte in vorderster Front und wurde am rechten Arm verwundet. Wenige Tage später musste der Arm unter Fanfarenklängen amputiert werden, denn der Braunschweiger nutzte die Gelegenheit, um seine Tapferkeit und seinen Mut vor großem Publikum zur Schau zu stellen. Er ließ zur Erinnerung an diesen Tag sogar Gedenkmünzen prägen. Während Mansfeld und Christian in den Niederlanden die Helden gaben, vollendeten Tilly und Cordoba die Unterwerfung der Pfalz. Die Heidelberger Besatzung gab nach 11-wöchiger Belagerung am 19. September 1622 auf. Die Stadt wurde von Tillys Truppen geplündert. Am 5. November gab auch Sir Horace mit seinen britischen Truppen auf. Doch auch diese schlechten Nachrichten konnten Friedrich und Elisabeth nicht brechen. Bethlen Gabor und die Türken, der König von Dänemark, die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, sie alle sollten sich zur Vernichtung der Habsburger zusammenschließen. Doch es waren Fantasiegebilde, an die das Königspaar glaubte. Denn es fehlte vor allem an Geld. Friedrichs Verteidigung war zusammengebrochen und Ferdinand war sich klar, dass er nicht länger zu warten brauchte. Es war an der Zeit, sein Maximilian gegebenes Versprechen einzulösen und ihm die Pfalz auf dem Silbertablett zu überreichen. In der Verfassung war vorgesehen, dass der Kaiser keinen Reichstag eigenmächtig einberufen dürfe. Es war daher kein Reichstag, sondern nur eine allgemeine Kurfürstenversammlung, ein Deputationstag, den der Kurfürst von Mainz widerwillig einberufen hatte und den Ferdinand am 10. Januar 1623 in Regensburg eröffnete. Die Kurfürsten von Mainz, Trier, Köln, Sachsen und Brandenburg, die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel, Pommern und Bayern, der Landgraf von Hessen-Darmstadt sowie die Bischöfe von Salzburg und Würzburg waren teils persönlich erschienen, teils durch Abgesandte vertreten. Ferdinand hatte in der Zwischenzeit die maßgebenden Fürsten bearbeitet, um sie auf die Übertragung der Kurwürde von Friedrich auf Maximilian vorzubereiten. Mit Ausnahme des Kurfürsten von Köln, des leiblichen Bruders von Maximilian, war fast jeder bedeutende Fürst in Deutschland gegen diesen Schritt. Die Kurfürsten von Mainz und Trier erhoben Einspruch aus Verfassungsgründen. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg hatten zudem noch religiöse Beweggründe, da sie außer der Zunahme der kaiserlichen Macht Ferdinands auch die Verschärfung seiner Religionspolitik fürchteten. Doch sie wagten nicht, offen gegen den Kaiser aufzutreten. Anders lagen die Dinge im übrigen Europa. Die Spanier wollten die Kurwürde nicht auf Maximilian übertragen sehen. Erzherzogin Isabella hatte sich im Einverständnis mit Madrid folgende Lösung ausgedacht. Friedrich sollte gezwungen werden, zugunsten seines ältesten, 7-jährigen Sohnes abzudanken, der dann nach Wien gebracht und in der Familie des Kaisers erzogen werden sollte, um schließlich eine der Töchter des Kaisers zu heiraten. Maximilian war jedoch in der Verteidigung seiner Interessen nicht müßig geblieben. Die Eroberung der Pfalz bot ihm Gelegenheit zu beweisen, dass er als Vorkämpfer der Kirche Ferdinand nicht nachstand. Er hatte nichts unterlassen, um die Bevölkerung wieder zum Katholizismus zu bekehren. Sobald Tillys Truppen sich festgesetzt hatten, kam ein Schwarm von Missionaren über die ausgehungerte und von Seuchen geschwächte Bevölkerung und die Auswanderung wurde durch Bekanntmachungen verboten. Die protestantischen Kirchen in Heidelberg waren geschlossen worden, die Universität war aufgelöst und die großartige Bibliothek in Kisten verpackt, auf vielen Wagen als Dankopfer Maximilians für den Vatikan über die Alpen geschafft worden. Es bedurfte jedoch keiner solchen Bestechung, um die Hilfe des Papstes zu gewinnen. Der Plan der Erzherzogin hatte eine Zunahme der habsburgischen Macht bedeutet, die der Papst als italienischer Fürst nicht zulassen konnte. Vom König von England gefördert und vom König von Frankreich, der zum Widerstand nicht stark genug war, nicht gehindert, hätte Spanien wahrscheinlich die unabhängigen niederländischen Provinzen zurückerobern und dadurch wieder zur Blüte kommen können. Falls die Habsburger nicht die Welt beherrschen sollten, musste Maximilian innerhalb des Reiches als Gegengewicht zur Macht Österreichs und im übrigen Europa gegen die Macht Spaniens vorgeschoben werden. Der Deputationstag von Regensburg dauerte 6 Wochen und von den Fürsten und dem spanischen Gesandten wurde jedes Argument benutzt, um die Übertragung der Kurwürde zu verhindern. Aber Maximilian und Ferdinand standen zu ihrem Entschluss. Ferdinand machte den Bedenken der Fürsten bloß ein einziges Zugeständnis. Die Kurwürde wurde nur auf Lebensdauer übertragen und konnte bei Maximilians Ableben auf Friedrichs Kinder rückübertragen werden. Der Herzog von Bayern war schon alt und seine Gemahlin nicht mehr in den Jahren, um noch Kinder gebären zu können. Am 23. Februar 1623 wurde Friedrich abgesetzt und 2 Tage darauf Maximilian mit Friedrichs Kurwürde belehnt. Bei der feierlichen Zeremonie war der große Saal jämmerlich leer, denn weder die sächsischen und brandenburgischen Vertreter noch der spanische Gesandte waren erschienen. Der Kurfürst von Mainz vollzog die Zeremonie in großer Verlegenheit, stockte oft und kratzte sich am Kopf, als wolle er sich aufmuntern. In diesem letzten Moment, als er nicht mehr zurück konnte, dämmerte vielleicht sogar ihm, dass sein dynastischer Ehrgeiz ihn zu weit geführt haben könnte. Morgen befand vielleicht er selbst sich in der Lage, in der Friedrich sich heute befand. Denn er hatte dem Kaiser eine Waffe in die Hand gegeben, die sich auch gegen ihn richten könnte. Er, der mehr als jeder andere auf die Zunahme der kaiserlichen Macht eifersüchtig war, hatte sich dazu hergegeben, die Verfassung zu brechen, die er verfochten hatte. Der Riss zwischen Katholiken und Protestanten hatte sich in Regensburg gefährlich erweitert. Natürlich standen die Katholiken zu Maximilian, ihrem Oberhaupt und Zahlmeister. Einige von ihnen hatten sich sogar törichterweise gebrüstet, dass die Kirche bald ganz Deutschland zurückerobern werde. Dagegen wandten sich die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg in einer Zusammenkunft bei der auf sächsischer Seite davon gesprochen wurde, eine neue protestantische Union zu bilden. Die Brandenburger waren sogar für Waffengewalt. Unterdessen hatte Maximilian die Vertreter der Liga in den Verhandlungspausen des Regensburger Deputationstages überzeugen können, für die weitere Erhaltung von Tillys Armee zu stimmen. Die katholischen Fürsten konnten nicht anders, als aus ihren bereits stark besteuerten Untertanen noch mehr Geld herauszupressen. Ende März 1623 war das ursprüngliche Bündnis zwischen Ferdinand und Maximilian erneuert worden. Schließlich brauchte der Kaiser ein Heer, das nur der Bayer zur Verfügung stellen konnte. Andererseits schuldete Ferdinand seinem treuen Vasallen bereits 16 bis 18 Millionen Gulden. Eine Schuld, die ständig im Wachsen war. Um diese ungeheure Summe abzutragen, verpflichtete sich Ferdinand nun vertraglich, Maximilian die Verwaltung der Einkünfte aus Oberösterreich sowie wenigstens vorübergehend den Vollbesitz der Oberpfalz zu gewähren. In Böhmen litt die Bevölkerung. Der Handel war zum Stillstand gekommen, das Münzwesen zusammengebrochen. Zu diesem Zeitpunkt wurde Ferdinand mit Angeboten auf die enteigneten Güter der protestantischen Adligen bestürmt. Die kaisertreuen Edelleute und viele reiche Kaufleute wollten die Gunst der Stunde nutzen und, griffig gesagt, ein Schnäppchen machen. Dagegen war politisch nichts einzuwenden. Die führenden protestantischen Adligen wurden durch Männer ersetzt, deren katholische Gesinnung einwandfrei und deren Anrecht auf Landbesitz in ihrer Unterstützung einer Regierung begründet war, die ihnen jetzt diese Güter gab. Liechtenstein, der Bevollmächtigte des Kaisers in Böhmen und mittlerweile einer der reichsten Männer Europas, hatte 10 Güter erworben. Der Berater und Freund des Kaisers, Eggenberg, 8. Aber es gab einen Mann, der sich vor allen anderen als bereitwilliger Käufer hervorgetan hatte. Albrecht von Waldstein, oder Wallenstein, wie er auch genannt wurde. Der Militärkommandant von Prag hatte nicht weniger als 66 Besitzungen angehäuft, von denen der Bezirk Friedland und die Stadt Gitschin die bedeutendsten waren. Im Jahre 1623 war Wallenstein 40 Jahre alt. Er war der früh verwaiste Sohn eines kleinen protestantischen Gutsbesitzers, der in der berühmten Schule zu Altdorf lutherisch erzogen wurde, bis die Schulleitung seine Entfernung forderte, da der Knabe an einem mörderischen Streit teilgenommen und ein anderes Mal einen seiner Diener fast getötet hätte. Eine italienische Reise und die Bekehrung zum katholischen Glauben dämpften seinen leicht erregbaren Geist. Erst als er 20 war, ging er ernsthaft daran, sich eine Karriere zu schaffen. Am kaiserlichen Hof hielt er zu Ferdinands Partei. Schon als dieser Erzherzog von der Steiermark war. Dann heiratete er eine reiche Witwe, die kurz darauf starb und ihn als wohlhabenden Mann zurückließ. So war der Grund zum Erfolg im öffentlichen und im Privatleben gelegt. Und Wallenstein musste nur mit seinen Mitteln haushalten, sie vermehren und warten, bis sich ihm eine günstige Gelegenheit bot. In seinen Geldanlagen zeigte er ein gesundes Urteil und Einsicht, die mit seinem Reichtum zunahmen. Zudem war er ein außergewöhnlich tüchtiger Gutsherr. Er förderte die Entwicklungen seiner Besitzungen bis zur Grenze des Möglichen, gründete in den Städten, wo immer er es konnte, Industrien, überwachte die Landwirtschaft sorgfältig, errichtete Speicher für Ernteüberschüsse, führte Produkte aus und steigerte dabei die Tüchtigkeit seiner Bevölkerung, indem er das Erziehungswesen, die Wohlfahrtspflege, das Gesundheitswesen und Vorkehrungen für Zeiten von Hungersnöten organisierte. Der düstere Mann war trotz seiner Tüchtigkeit nicht beliebt. Er war groß, hager und abweisend. Ihm, der wie Elisabeth von England unter eine Konjunktion von Saturn und Jupiter geboren war, gaben die Sterne eine merkwürdige Mischung von Schwäche und Stärke, von Laster und Tugend. Wallenstein befehligte die in Mähren ausgehobenen Truppen, als 1618 der Aufstand losbrach. Da er sah, dass seine Truppen zu den Aufständischen überliefen, brachte er sich mit gewohnter Geistesgegenwart in Sicherheit und nahm die Militärkasse Mährens an sich. Dadurch konnte er Ferdinand die von ihm dringend benötigte finanzielle Hilfe leisten und dem rebellierenden mährischen Heer den Sold rauben. Im folgenden Jahr schoss er dem Kaiser 40.000 Gulden aus seinem Vermögen vor und bot an, 1.000 Mann in Flandern anzuwerben. 1620 lieh er dem Herrscher abermals Geld, das Vierfache des ersten Betrages, und schließlich im Jahre 1623, als er die meisten seiner Güter erwarb, eine 500.000 Gulden. Das waren alles gute, alte Gulden, nicht die minderwertigen der Prager Prägung, die kaum noch jemand akzeptierte. Wallenstein war nicht der Mann, der sein Geld verschleuderte. Jede Anleihe brachte den Kaiser tiefer in seine Schuld, für die Wallenstein zur geeigneten Zeit jeden Kreuzer an Zinsen einfordern würde. Wenn nicht in Geld, so in Erkenntlichkeit. Der zweisprachige Wallenstein herrschte jetzt über ein Viertel von Böhmen und war der Lehensherr von mehr als 300 Vasallen, vereinigte also in seiner Hand mehr Macht als jede der aufständischen Parteien im Lande, die Ferdinand entthront hatten. Indessen hatte Wallenstein Ende 1623 eine zweite Ehe mit Isabella von Harrach geschlossen, einer vornehmen Dame, die er wie seine erste Frau mit vollendeter Ritterlichkeit und Achtung behandelte. Die Bedeutung dieser Heirat lag in dem Umstand, dass Isabella von Harrach die Tochter eines der vertrautesten Ratgeber Ferdinands war. Die Belohnung kam rasch. Kurz nach seiner Hochzeit wurde Wallenstein zum Grafen von Friedland erhoben. Indessen war Christian von Braunschweig trotz seiner spektakulären Armamputation noch nicht kampfesmüde geworden. Er marschierte in den niedersächsischen Kreis ein. Dieser Kreis war jener hauptsächlich sich zwischen Weser und Elbe erstreckende Reichsteil, in dem das Bistum Halberstadt lag, das Ferdinand bereits seinem Sohn Leopold zugedacht hatte. Dieses Gebiet war von Friedrichs Ratgebern als Basis für ihren erneuten Angriff auf den Kaiser ausersehen. Als einige ihrer Briefe Ferdinand in die Hände fielen, ergriff er die willkommene Gelegenheit, den Krieg nach Norden zu tragen und drängte Maximilian, seine Truppen sofort in das bedrohte Gebiet zu entsenden. Die vor Angst schlotternden Herrscher des niedersächsischen Kreises kamen dadurch in eine zwiespältige Lage. Auf der einen Seite wurden sie von Christian von Braunschweig aufgefordert, sich zur Verteidigung der deutschen Libertät zu erheben, auf der anderen wurden sie von Tilly, der das bayerische und ligistische Heer befehligte, zu einer Neutralitätserklärung gedrängt. Die Fürsten und die Bevölkerung waren neutral und wollten es bleiben, hatten aber keine Wahl. Christian ließ sich mit Gewalt als Protektor im Gebiet seines älteren Bruders, des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel, nieder, marschierte ungehindert durch das Land und sandte Mansfeld die Aufforderung, sich ihm anzuschließen. Tilly forderte die Ausweisung Christians. Ein Verlangen, dem die Kreisstände nur zu gern entsprochen hätten, wenn es in ihrer Macht gelegen hätte. Am 13. Juli 1623 überschritt Tilly die Grenze und sandte nach 3 Tagen Christian ein Ultimatum, das ihm jede Hoffnung auf einen Pardon des Kaisers absprach, falls er sich nicht sofort zurückzöge. Christian wies das Ansinnen unter einigen saftigen Flüchen zurück und schickte Mansfeld einen Boten mit dem nochmaligen Vorschlag, Tilly vereint anzugreifen. Aber schließlich ließ Christian von Braunschweig seine versprengten Banden zusammentrommeln, verpackte seine Beute und machte sich mit 15.000 Mann nach den Niederlanden auf. Er überließ das Domkapitel von Halberstadt dem dänischen König oder dem Kaiser als Beute. Am 27. Juli 1623 überschritt Christian die Weser bei Bodenwerder und am 30. Juli setzte ihm Tilly wenige Meilen südlicher bei Corvey nach. Aber der tolle Halberstädter, wie man ihn in Deutschland jetzt nannte, verlor Zeit, weil er 3 Tage vergeblich auf Mansfeld wartete. Und so kam es in den Mittagsstunden des 6. August 1623, keine 15 Kilometer vor der rettenden holländischen Grenze, zum Kampf mit den Verfolgern. Tilly hatte mit seinen überlegenen Truppen leichtes Spiel. 6.000 Kämpfer Christians fielen, 4.000 wurden gefangen genommen. Spät nachts überschritt Christian mit nur 2.000 Mann ohne Artillerie und Tross die holländische Grenze. Diese vernichtende Niederlage ließ Friedrichs Luftschlösser krachend einstürzen. 3 Wochen nach dieser Katastrophe überredete der englische König den Pfälzer, seine Pläne vorläufig zu begraben und mit dem Kaiser einen Waffenstillstand zu schließen. Der Waffenstillstand wurde ohne jede Rücksicht auf Mansfeld geschlossen. Der hatte die ganze Zeit über sein Heer in Ostfriesland zusammengehalten, zum Ärger der dagegen machtlosen holländischen Regierung. Wieder plagten den alten Haudegen Geldnöte. Seine Soldaten plünderten, wann immer sie dazu Gelegenheit hatten. Der von ihnen angerichtete Schaden wurde auf ungefähr 10 Millionen Taler geschätzt. Aber jetzt schickte sich Tilly an, mit ihm und seiner Soldateska kurzen Prozess zu machen. Sein ganzes Ansehen aufs Spiel setzend, gab Mansfeld sein Heer einem ungewissen Schicksal preis, verließ Ostfriesland und ging daran, bei den politischen Mächten Nordeuropas für sich Stimmung zu machen. Am 24. April 1624 traf er in London ein, wo die protestantische Bevölkerung ihn als den Vorkämpfer für ihre Prinzessin begrüßte und der Prinz von Wales ihm hochherrschaftliche Gemächer zur Verfügung stellte. Gnädig gestattete ihm der englische König, auf seine Kosten 12.000 Mann anzuwerben. Zur selben Zeit machte sich ein politischer Umschwung in Frankreich bemerkbar. Dort war ein Minister an die Macht gekommen, der mehr als nur Kenntnis in der Falkenjagd besaß. Armand Jean Duplessis, Herzog von Richelieu, Bischof von Lucon und später Kardinal, erlangte langsam Macht über König Ludwig XIII., die nur der Tod lösen sollte. Als Sohn einer adligen, aber nicht sehr erfolgreichen Familie im Poitou war er zunächst für die militärische Laufbahn bestimmt gewesen, wurde aber infolge des Todes eines älteren Bruders in Eile zum Priester geweiht, damit er in dem kleinen Bistum Lucon, das seit langem eine Nebeneinkunftsquelle der Familie war, Nachfolger werden konnte. Richelieus Ehrgeiz war niemals auf das begrenzte Gebiet seines Bischofssitzes beschränkt gewesen. Er schloss sich zuerst der Partei der Königin Mutter an und erlangte im Jahr 1616 seinen ersten Ministerposten. Danach gelang es ihm, sich auf der glatten Bahn des Emporsteigens aufrechtzuhalten. Der nationale Egoismus des glühenden Patrioten mischte sich in ihm mit dem Glauben an die Monarchie als die für Frankreich wesentliche Regierungsform. Für ihn war das Haus Habsburg der gefährliche Umklammerer seines Landes. Sein Ehrgeiz war es, ein Frankreich zu schaffen, das frei von dieser ständigen Bedrohung seine naturgegebene Rolle als Beschützer des europäischen Friedens spielen werde. Kardinal Richelieu war 1624 kaum 40 Jahre alt. Ein schlanker, brünetter Mann von eindrucksvollem Auftreten und gepflegten Manieren. Seine Interessen beschränkten sich nicht auf Politik. Er fand Zeit, sich als Kenner von Juwelen, Antiquitäten, Kunstwerken und Musik zu betätigen. Seine Hauptleidenschaft war das Theater. Er gefiel sich sogar als Dichter. Als Richelieu das Vertrauen des jungen, verschlossenen Königs erworben hatte, ging er daran, seine Visionen zu verwirklichen. Nach dem missglückten spanischen Heiratsprojekt, der kränkliche Prinz von Wales sollte eine Habsburger Prinzessin heiraten, schlug Richelieu sogleich Madame Henriette, die Schwester des französischen Königs, als Braut für den englischen Prinzen vor. Die in Fahrt gekommene Politik der französischen Regierung löste nicht nur in England, sondern auch in den nördlicheren Ländern sofortige Gegenwirkungen aus. Der König von Schweden richtete seine Aufmerksamkeit plötzlich auf Deutschland, verlängerte einen bestehenden Waffenstillstand mit Polen, um freie Hand zu haben. Er wollte auch den Dauerstreit mit Dänemark beilegen. Christian von Dänemark hatte ebenfalls sein Augenmerk auf Deutschland gerichtet. Er hoffte, die Bistümer Halberstadt und Osnabrück für seinen Sohn zu gewinnen, hatte als Vorbereitung dafür den niedersächsischen Kreisstädten bereits seinen Schutz angetragen. In ihrer Wehrlosigkeit gegen das herannahende katholische Heer hatten die hilflosen Fürsten dieses Angebot begrüßt. Als sie aber in aller Unschuld beim Kaiser darum baten, dass er den Sohn des dänischen Königs als Bischof von Halberstadt bestätigte, antwortete Ferdinand trocken mit einem Befehl an Tilly, er solle sein Winterquartier im niedersächsischen Kreis aufschlagen. Christian von Dänemark, dem damit unmissverständlich bedeutet wurde, dass sein Sohn das Bistum Halberstadt nur über die Leiche Ferdinands oder wenigstens Tillys erhalten könne, nahm daraufhin begeistert ein Angebot französischer Unterstützung an und ging daran, für die deutsche Libertät, die protestantische Sache und für das angestrebte Bistum in die Schranken zu treten. Über dem Reich zogen die Geier immer engere Kreise. Richelieu hatte indes nicht die Absicht, den Krieg auf Norddeutschland zu beschränken. Sein Feind war das Haus Habsburg. Sein Ziel war, Österreich in Deutschland in Schach zu halten, während der Hauptschlag gegen Spanien am Rhein und in Norditalien geführt wurde. Die Annäherung an Savoyen und Venedig war schon erfolgt, bevor Richelieu zur Macht gekommen war, und er setzte diese Freundschaft fort. Vor allem mussten die Vereinigten Niederlande der Koalition beitreten. Das vertriebene Königspaar, Friedrich und Elisabeth, das durch Heiraten mit fast allen protestantischen Herrschern Europas verwandt war, wurde zum Hauptglied der Kette, die England, Dänemark, Schweden und die Vereinigten Niederlande in eine große Allianz mit Savoyen, Venedig und Frankreich zusammenschließen sollte. Bethlen Gábor war dazu ausersehen, Ungarn anzugreifen, sodass die habsburgische Macht gleichzeitig in den Flanken, an der Front und im Rücken angegriffen werden konnte. Richelieu hatte den Luftschlössern, die Friedrich und seine Minister Jahr für Jahr vergeblich gebaut hatten, endlich feste Gestalt gegeben. Maximilian war beunruhigt. Er hatte Nachrichten, dass England, Dänemark, Savoyen und Venedig rüsteten und dass England, Dänemark und Schweden heimlich mit den norddeutschen Fürsten verhandelten. Falls dies eine Gefahr für Habsburg bedeutete, waren auch seine unrechtmäßig erworbenen Titel gefährdet. Er konnte sich nur dadurch sichern, dass er die dem geschlagenen Friedrich neu erstandenen Kampfgefährten bekriegte. Im Frühjahr 1624 berief er eine Versammlung der katholischen Liga nach Augsburg ein und überredete seine Ligagenossen, Tillys Heer gegen eine mögliche Gefahr zu stärken. Dieser Schachzug bewog den spanischen Minister Olivares und auch Richelieu, sich zu Maximilian herabzulassen. Spät, zu spät boten ihm die Konkurrenten Freundschaft und Unterstützung an. Mit Ausnahme Bayerns schloss sich der Kreis von Richelieus Bündnissen um den gemeinsamen Feind. Am 10. Juni 1624 unterzeichneten die Regierungen Frankreichs und der Vereinigten Niederlande in Compiègne einen Freundschaftsvertrag. Damit waren die wichtigsten Rivalen und Hauptgegenspieler der Habsburger endlich verbündet. 5 Tage später schloss sich England dem Bündnis an. Am 9. Juli einigten sich die Könige von Schweden und Dänemark. Am 11. Juli beschlossen Frankreich, Savoyen und Venedig ein gemeinsames Einschreiten im Veltlin. Am 23. Oktober verbündete sich der Kurfürst von Brandenburg mit den Vereinigten Niederlanden und am 10. November wurde Henriette von Frankreich dem Prinzen von Wales angetraut. Mittlerweile hatten sich die Protestanten in Graubünden erhoben und Erzherzog Leopold, den Bruder Ferdinands, verlustreich geschlagen. Vor Weihnachten nahmen sie Tirano und sperrten das Veltlin. Zur Zeit der Schneeschmelze im Frühjahr 1625 führte der Herzog von Savoyen französische und einheimische Truppen aus seinem unfruchtbaren Gebirgsland ins Tal hinab, fiel in Asti ein und um Schloss Genua auf den steilen Höhen, die seine Gebirgstruppen so trefflich bewachen konnten. Die lebenswichtige Verbindungslinie der Spanier war damit abgeschnitten. Die Sperrung des Veltlins und die Überwachung des Ärmelkanals durch englische Schiffe machten es dem König von Spanien unmöglich, zu Wasser oder zu Land Gold nach Flandern und Österreich zu schicken. Der Streit, dessen Ursachen außerhalb Deutschlands lagen, schien sich auch außerhalb Deutschlands zu entscheiden. Spinola hatte sich vergeblich des Rheins bemächtigt und Richelieus Diplomatie hatte die Siege Tillys wertlos gemacht. Aber ganz so einfach war die Situation nicht. Der Krieg, der 30 Jahre dauern sollte, war noch lange nicht zu Ende. Die voneinander abgeschnittenen Teile des Habsburger Reiches in Flandern und Österreich waren nun wieder auf ihre eigenen Hilfsquellen angewiesen, während Mansfelds in England angeworbenes Heer an der holländischen Küste landete und die Könige Nordeuropas einen Einfall an der Ostseeküste planten. Im Winter 1624-25 war Albrecht von Wallenstein in Wien gewesen und hatte dem spanischen Botschafter angeboten, ein Heer aufzustellen, das den spanischen Interessen in Italien dienen sollte. Als das Veltlin verloren ging, wiederholte er seine Offerte, diesmal an den Kaiser gerichtet. Er wollte 50.000 Mann auf eigene Kosten aufstellen und Quartiere sowie Verpflegung für sie durch bloße Waffengewalt beschaffen. Er verlangte vom Kaiser lediglich die Bezahlung des Soldes. Ferdinand wagte nicht, diesen Vorschlag abzulehnen. Ihn anzunehmen allerdings bedeutete, Wallenstein eine gefährliche Macht in die Hand zu geben. Aber in seiner gegenwärtigen Lage blieb ihm keine andere Wahl. Maximilian war des Kaisers einziger Bundesgenosse und er stand schon tief, allzu tief in der Schuld des bayerischen Kurfürsten. Trotzdem ging Ferdinand vorsichtig vor, setzte die Zahl der ihm angebotenen Soldaten von 50.000 auf 20.000 herab und beschränkte Wallensteins Wirkungskreis vorläufig auf die habsburgischen Länder. Während sich Ferdinand der Loyalität eines seiner Untertanen bediente, verdoppelte der spanische Feldherr Spinola seine Bemühungen in den Niederlanden und versuchte, den holländischen Krieg zu beenden, bevor der Verlust des Veltlins sich auf seine Truppen und den Nachschub schädlich auswirken konnte. 1625 begann der Spanier mit der Belagerung Bredas, der an der Grenze von Brabant gelegenen Schlüsselfestung, die die Straßen nach Utrecht und Amsterdam schützte. Um diese Zeit starb Moritz von Oranien in Den Haag. Auf dem Totenbett sandte er nach seinem jüngeren Halbbruder, dem Prinzen Friedrich Heinrich, der ihm in seinen Ämtern als Statthalter von 5 Provinzen und als Oberbefehlshaber des Heeres nachfolgen sollte. Moritz erlebte noch, wie Friedrich sich mit Amalia von Solms verheiratete. Die Braut entstammte einer vornehmen deutschen Familie, die auf der Seite des abgesetzten Friedrich von der Pfalz stand und würde ihren Gatten eng an die Rheinische Allianz binden, die wahrscheinlich das einzige Mittel war, um die spanische Macht am Rhein zu brechen. Kurz nach dem Tod von Moritz von Oranien verließ der junge Ehemann die Hauptstadt an der Spitze eines nach Breda marschierenden Heeres. Der militärische Ring, den Spinola um Breda gezogen hatte, erwies sich für die Angriffe der holländischen Entsatztruppen als zu stark. Der Prinz hoffte vergeblich, dass Mansfeld ihm mit seinen frischen englischen Truppen zu Hilfe kommen würde, denn Jakob I. wünschte, dass sie vor allem in Norddeutschland verwendet werden sollten. So musste Breda nach 6-monatiger Belagerung am 5. Juni 1625 kapitulieren. Es sah also gar nicht so schlecht für die Habsburger aus, zumal Wallenstein sein Versprechen gehalten hatte und an der böhmischen Grenze mit einem gut ausgerüsteten Heer bereitstand. Im Spätsommer 1625 marschierte er, nachdem seine militärischen Befugnisse auf das gesamte Reich erweitert wurden, nach Norden, um sich mit Tilly zu vereinigen. Er war kurz zuvor zum Pfalzgrafen des Reiches erhoben worden, wodurch er das Recht erhielt, nach eigenem Gutdünken Adelungen vorzunehmen. Während des Sommers hatte er sich stillschweigend den Titel eines Herzogs von Friedland zugelegt. Das neue kaiserliche Feldheer und der Fall Bredas machten für Frankreich die Lage im Veltlin unhaltbar. Richelieus Regierung verfügte nicht über die notwendigen Hilfsmittel, um dieses Tal auf unbestimmte Zeit besetzt zu halten. Mittlerweile bekam im Norden der große Bogen der von Richelieu geplanten Bündnisse Sprünge. Der König von Dänemark und der König von Schweden brannten gleichermaßen darauf, in Deutschland einzugreifen. Jeder der beiden Herrscher nahm an, dass der andere unter seinem Oberbefehl stehen werde. Frankreich war für den König von Schweden, die englische Regierung unentschlossen, entschied sich schließlich für die dänische Variante und forderte Gustav Adolf auf, einen Pakt zu unterschreiben, der Christian IV. Alle Macht gab. Die Erbitterung, mit der Gustav Adolf von diesem Ansinnen hörte, war nicht unbegründet. Er traute Christian nicht und fürchtete, dass, falls nicht er selbst die volle militärische Gewalt hatte, seine Heere und sein Geld zum Vorteil anderer ausgenutzt werden könnten. Aus der ansehnlichen Gruppe der in Aussicht genommenen Verbündeten war im Sommer 1625 nur ein einziger, der König von Dänemark, ins Feld gezogen, um in Deutschland zur protestantischen Sache zu stehen. Christian IV. War nicht zu unterschätzen. Sein Unglück war es, zur selben Zeit zu regieren wie Gustav Adolf, einem strahlenden Rivalen. Zur Zeit seines Eingreifens in Deutschland stand der Dänenkönig im 48. Lebensjahr und war seit 37 Jahren König. Er war ein breitschultriger Mann von aufrechter Haltung und blühender Gesichtsfarbe. Ein Leben voll angespannter körperlicher Betätigung, in dem schwere Zechgelage nicht fehlten, hatte ihn nur tüchtiger gemacht. Monogamie hatte seiner kraftstrotzenden Natur niemals zugesagt, und die Anzahl seiner unehelichen Kinder wurde mit der Zeit in Dänemark zu einem Problem und im übrigen Europa zu einem Witz. Aber er war begabt und gebildet, führte sogar eine gelehrte Korrespondenz in Latein mit dem Schulmeister unter den Königen, Jakob I. in London. In Kopenhagen förderte er Kunst und Wissenschaft wie wenige vor ihm, und seine Schlösser in Kronborg und Kopenhagen spiegelten in ihrer üppigen Ausschmückung, ihren überladenen Goldornamenten und rundlichen, realistisch rosa gefärbten Gipsputten etwas von der warmblütigen, lebensstrotzenden Persönlichkeit ihres Besitzers wider. Unterdessen hatte sich an der militärischen Lage der unglücklichen Herrscher des niedersächsischen Kreises nichts geändert. Sie waren noch immer nicht gewillt, ihre Neutralität aufzugeben, hatten aber nicht die Macht, sie aufrechtzuerhalten, als Tillys Truppen in ihrem südlichen Grenzgebiet ihr Lager aufschlugen und der König von Dänemark seine Truppen im Norden sammelte. Christian hatte mit seinen Einschüchterungen mehr Erfolg, und im Mai 1625 wählten ihn die bestürzten Stände zuerst zum Obersten des niedersächsischen Kreises und entschlossen sich dann widerwillig zu rüsten, was nur bedeutete, dass es Christian jetzt freistand, innerhalb ihrer Grenzen Rekruten anzuwerben. Bisher war es zu keiner Kriegserklärung zwischen König Christian und Kaiser Ferdinand gekommen, sodass Tilly dem dänischen König lediglich eine Note sandte und nach seinen Absichten fragte. Christian antwortete in einem beschwichtigenden Schreiben, dass er als Oberst des niedersächsischen Kreises es für notwendig erachtet habe, Vorkehrungen für die Verteidigung des Kreises zu treffen. Es wurden nun den gesamten Sommer und Winter über zwischen Ferdinand und der Kreisständeversammlung äußerst höfliche Briefe gewechselt, in denen der Kaiser die Stände von ihrer Anhänglichkeit an den König von Dänemark abzubringen versuchte. Aber der Stillstand blieb. Auch Wallensteins Ankunft mit 30.000 Mann änderte nichts. Lediglich wurde die Verpflegung noch knapper. Auf einen kalten Frühling folgte ein rauer Sommer. Im Juni fiel Schnee, das durchweichte Getreide verfaulte, bevor es geschnitten war. Die Pest fegte über Europa und legte das politische und wirtschaftliche Leben lahm. In Österreich und der Steiermark, in Mecklenburg und Preußen, in Würzburg und zu beiden Seiten des Rheins, von Württemberg bis nach Aachen, wütete die Seuche den ganzen Sommer über. In Prag starben 16.000 Menschen. Bis zum Oktober waren von Tillys 18.000 Mann 8.000 erkrankt, die übrigen in einem erbarmungswürdigen Zustand. Wallenstein hatte mehr Glück. Der Name des Kaisers flößte mehr Furcht ein als der der Liga, und Tilly musste mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, wie Städte, die seinen Truppen den Einlass verweigert hatten, Wallenstein ihre Tore öffneten. Der Feldherr des Kaisers bemächtigte sich der besseren Quartiere. Wallensteins Leute waren zudem weniger zerstörungswütig als die Tillys. Aus den ungeheuren Kontributionen, die er im besetzten Land einforderte, zahlte er seine Truppen immer pünktlich und sammelte eine Reserve an, um die Artillerie zu ergänzen und zu verbessern. Als Sicherung gegen jeden Notfall standen ihm zudem in Böhmen seine eigenen Getreidespeicher zur Verfügung. Den trostlosen Sommer und Herbst des Jahres 1625 über bemühte sich der dänische König, den Ring seiner Bündnisse fester zu ziehen. Im Dezember unterzeichnete er einen Vertrag mit England und den Vereinigten Niederlanden, da er hoffte, dass diese zwei reichen Staaten seine Truppen mit Geld versorgen würden. Das waren optimistische Erwartungen, denn nicht die Regierungen, sondern Einzelpersonen besaßen die vollen Truhen. Die holländischen Stände bewilligten ihm weniger, als er erwartet hatte. Das englische Parlament gar nichts. England hatte 1624 Mansfeld und 1625 Christian von Braunschweig Geld gegeben und begnügte sich damit, ein kleines Regiment gewaltsam rekrutierter Soldaten unter dem Befehl des Obersten Morgan, dem König von Dänemark, zu Hilfe zu senden. Schließlich kam es zur Katastrophe, als Frankreich seine Unterstützung einstellte. Richelieu war der Riese Atlas, der diese wackelige Welt von Verbündeten trug. Im Frühjahr 1625 brach in Frankreich ein Hugenottenaufstand aus und Richelieu musste seine Truppen aus dem Veltlin zurückberufen, um der daheim drohenden Gefahr zu begegnen. Der unterbundene Blutkreislauf des Habsburgischen Reiches kam wieder in Bewegung. Zur Verteidigung der protestantischen Sache verblieben Christian von Dänemark, Christian von Braunschweig und Ernst von Mansfeld. Der König von Dänemark hatte das größte Heer und war der gegebene Führer des Krieges, aber Mansfeld, dessen Streitkräfte durch neuerliche Rekrutierung wieder aufgefüllt waren, hielt sich für den eigentlichen Oberbefehlshaber, der die Lage wie kein zweiter verstehe. Andererseits war Christian von Braunschweig, der ein Heer von schlecht bewaffneten Bauern gebildet hatte, keinesfalls bereit, sich Mansfeld unterzuordnen. Es waren also keine guten Voraussetzungen, um gegen Tilly und Wallenstein anzutreten. Der böhmische Edelmann bewies in diesem Krieg zum ersten Mal seine überragenden Feldherrenqualitäten und schlug Manstein, den Veteranen, an der Elbbrücke von Dessau schwer. Ein Drittel des mansteinschen Heeres blieb tot auf dem Schlachtfeld zurück. Christian von Braunschweigs Bauern mit ihren eisenbeschlagenen Stöcken sollten, während die Schlacht an der Elbbrücke von Dessau tobte, Tilly umgehen und dem Bayern anschließend in den Rücken fallen. Dieses Manöver schlug völlig fehl und endete in einer Katastrophe. Der schwerkranke Christian zog sich nach Wolfenbüttel zurück und starb dort am 16. Juni 1626. Anfang August machte sich Wallenstein an die Verfolgung Mansteins und überließ es Tilly, mit Christian von Dänemark allein fertig zu werden. Diese Teilung der Heerhaufen gab den Ausschlag, denn der dänische König hielt jetzt die Gelegenheit für gekommen, auf die er den ganzen Sommer über gewartet hatte. Er verließ seinen Standort im Herzogtum Braunschweig und marschierte südwärts gegen Thüringen, mit der Absicht, zwischen den voneinander getrennten feindlichen Heeren ins Innere des unbeschützten Süddeutschlands vorzustoßen. Doch Tilly bekam Wind von Christians Plänen, schickte Wallenstein Melder nach. Der stellte sofort 8000 Mann für ihn zur Verfügung. Da machte der Dänenkönig wieder kehrt und eilte zu seiner Operationsbasis in Braunschweig zurück. Am 24., 25. und 26. August verteidigte die Nachhut seines Heeres die Straße gegen den schnell nachdrängenden Feind und wehrte jeden Angriff ab. Am 27. sah Christian jedoch ein, dass er nicht darauf hoffen konnte, die restlichen 30 Kilometer nach Wolfenbüttel ungefährdet zurückzulegen, und bezog am Rande des befestigten Dörfchens Lutter quer über die Straße gegen das vordringende feindliche Heer Stellung. Obwohl seine Truppen gut gesichert waren, hatte er gegen Tillys entschlossenen Angriff keine Chance. Am Abend wurde die Zahl der Gefangenen auf 2500 geschätzt, die der dänischen Gefallenen auf 6000. Christian hatte mehr als die Hälfte seiner Armee verloren. Zudem seine gesamte Artillerie. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich nach Norden, gegen die Küste zurückzuziehen und sein Winterquartier in Stade, im Flachland südwestlich der Elbemündung, aufzuschlagen. Dabei konnte sich der dänische König noch glücklich preisen, mit dem Leben davongekommen zu sein. Nur mit Mühe hatten ihn seine Offiziere aus dem Schlachtengetümmel befreien können. Die Kaiserlichen schienen auf der ganzen Linie gesiegt zu haben. Christian von Braunschweig war tot. Mansfelds Heer in Schlesien löste sich auf. Der Feldherr zog im Spätherbst mit einem kleinen Trupp Getreuer nach Südwesten zur dalmatinischen Küste. Niemand hat je erfahren, was er dort eigentlich wollte. In den Bergen oberhalb von Sarajevo starb er. Bethlen Gabor, der ewige Unruhestifter, schien plötzlich sehr gealtert und war müde geworden. Er trat mit dem Kaiser in Verhandlungen über einen endgültigen Frieden ein. Trotzdem sollte es noch lange dauern, bis die Waffen endgültig schwiegen. Noch war Deutschland kein ruiniertes Land, musste es aber bald werden, falls der sich ausbreitende Krieg nicht eingedämmt werden konnte. Nach der Niederlage Christians von Dänemark und der Herstellung friedlicher Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien schien es, als ob die Feindseligkeiten zu Ende gehen müssten. Von allen deutschen Herrschern verharrten nur die Herzöge von Mecklenburg, der protestantische Administrator von Magdeburg und der vertriebene Friedrich von der Pfalz in ihrer unversöhnlichen Haltung gegen die kaiserliche Macht. Eigentlich gab es nichts, was den Frieden verhindern konnte. Dennoch entsandte im neuen Jahr 1627 Wallenstein, der sein Heer auf fast 140.000 Mann kämpfender Truppen gebracht hatte, seine Werbeoffiziere bis ins Rheinland. Das alles war kein Zufall. Wallenstein hatte Gefallen an den spanischen Plänen gefunden, für die spanische Flotte in der Ostsee Stützpunkte zu schaffen und so die Holländer durch einen Angriff von beiden Seiten niederzuwerfen. Daher rührte seine vorläufige Besetzung der Mark Brandenburg und seine Absicht, im kommenden Frühjahr den Krieg auf der einen Seite nach Mecklenburg und auf der anderen nach Holstein vorzutragen. Im Frühjahr 1627 eröffnete der böhmische Herzog seinen Feldzug mit einer weiteren schamlosen Verletzung fürstlicher Rechte. Georg Wilhelm von Brandenburg war der harmloseste Fürst Deutschlands. Sein einziger Wunsch war, zeitlebens Kurfürst zu bleiben und seinen Sohn als Nachfolger zu haben. Noch vor dem Sommer waren Wallensteins Truppen unter dem Befehl eines seiner besten Offiziere, Hans-Georg Arnim, in das Land des Kurfürsten eingedrungen. Der unglückliche Georg Wilhelm versuchte vergeblich, eine Streitmacht aufzustellen. Dem Herrscher blieb nichts anderes übrig, als im ganzen Land verkünden zu lassen, dass die Eindringlinge als Freunde empfangen werden sollten. Die Besetzung Brandenburgs erleichterte es Wallenstein, mit den versprengten protestantischen Truppen fertig zu werden. Der König von Dänemark hatte den Winter mit vergeblichen Versuchen verbracht, neue Hilfe zu gewinnen. Die englische Regierung, seine einzige Hoffnung, als Richelieu ihn im Stich ließ, sandte ihm weder Schiffe noch Geld. Friedrich von der Pfalz hatte nichts zu senden, denn die Holländer zahlten ihm nur widerwillig eine Pension. Sein Haus war von Kaufleuten belagert, denen er Geld schuldete. Am 4. August 1627 ergaben sich die Überreste des Mansfeldschen Heeres in Bernstein, soweit sie nicht ohnehin geflohen waren. Im September vereinigten sich Wallenstein und Tilly auf dem Marsch die Elbe abwärts, und im Oktober verringerte Tilly die in Deutschland verbleibenden Besatzungen, während Wallenstein König Christian über die holsteinischen Grenzen verfolgte. Der Rest der dänischen Reiterei ergab sich weit im Norden, in Halborg, und Wallensteins Heer schickte sich an, in den verschont gebliebenen Dörfern Jütlands Winterquartiere zu beziehen. Während Wallenstein im Norden Eroberungen machte, fuhr Ferdinand fort, seine Stellung im Süden zu festigen. Er ließ in Böhmen eine neue Verfassung verkünden, die lange Bestand haben sollte. Den Buchstaben nach war das Land immer noch autonom, aber die Krone war erblich. Der König ernannte seine eigenen Beamten und die Stände verloren ihre Rechte. Der neuen Verfassung folgte im Sommer ein Erlass, der alle, die noch immer im protestantischen Glauben beharrten, nötigte, unverzüglich zwischen der Bekehrung und der Landesverweisung zu wählen. Noch einmal wurden 27.000 Untertanen aus dem Land getrieben. Auch im Norden schuf der Kaiser Fakten. Am 11. März 1628 unterschrieb er ein Patent, mit dem die mecklenburgischen Herzogtümer samt allen damit verbundenen Titeln und Privilegien auf Wallenstein übertragen wurden. Europa war vor den Kopf gestoßen. Seine Staatsmänner waren schon empört gewesen, als der Herzog von Bayern zum Kurfürsten erhoben wurde, aber er war wenigstens ein regierender Fürst. Wallenstein aber war von Geburt nur ein böhmischer Adliger, ein Untertan der Krone. Er sollte nun als unabhängiger Fürst neben den Herrschern von Württemberg und Hessen seinen Platz haben? Wenn des Kaisers Wort genügte, um einen regierenden Fürsten abzusetzen und eine seiner Kreaturen an dessen Stelle zu bringen, würde bald ganz Deutschland eine Provinz Österreich sein. Der Herzog ist so mächtig, schrieb der spanische Botschafter, dass man fast dankbar sein muss, wenn er sich mit einem Land wie Mecklenburg begnügt. Der Kaiser hat in seiner Güte allen Warnungen zum Trotz dem Herzog solche Gewalt gegeben, dass es einen mit Sorge erfüllen muss. Aus diesem Bericht geht eindeutig hervor, dass Ferdinand sich wieder einmal geweigert hatte, auf den spanischen Rat zu hören. 17 Tage nach der Erhebung Wallensteins zum Herzog von Mecklenburg richtete der Kurfürst von Mainz im Namen aller seiner Kollegen eine Beschwerde an Ferdinand, in der er nachdrücklich erklärte, dass er, solange die kaiserlichen Heere unter Wallensteins Oberbefehl stünden, die Wahl des Erzherzogs, also Ferdinands Sohn, zum künftigen deutschen Kaiser nicht gewährleisten könne. Es war nicht schwer zu erraten, wer hinter dem Kurfürsten von Mainz stand. Es war Maximilian, der eindeutig signalisierte, bis hierher und nicht weiter. Jetzt hing alles von der Entscheidung Kaiser Ferdinands ab. Er hatte die Wahl, entweder Maximilian und den katholischen Fürsten nachzugeben und so zu erreichen, dass sein Sohn ihm auf dem kaiserlichen Thron nachfolgen würde, oder er konnte sich rückhaltlos Wallenstein in die Hand geben, es auf die offene Feindschaft eines immer größeren Kreises von Fürsten ankommen lassen und sich darauf verlassen, dass er sich mit Waffengewalt eine Souveränität schaffen werde, wie sie seit langem keinem Kaiser beschieden war. Das Ultimatum der Kurfürsten zeigte Ferdinand klar, dass er durch die Opferung Wallensteins die Wahl seines Sohnes zum Kaiser erkaufen konnte. Aber noch hielt der Kaiser den Zeitpunkt für dieses Manöver nicht für gekommen. Er hatte mit seinem gefürchteten Feldherrn noch einiges vor. Der Ostseeplan näherte sich seiner Vollendung. Ferdinand bot Lübeck und Hamburg Bündnisse an. Als seine Angebote keinen begeisterten Widerhall fanden, führte Wallenstein ein zweites Argument ins Treffen, indem er ein Heer gegen Stralsund sandte. Diese Kundgebung von Gewalt scheuchte die Hanse auf, hatte aber nicht die gewünschte Wirkung. Denn statt die kaiserliche Freundschaft anzunehmen, machten die Abgesandten der Hanse Wallenstein nur ein Angebot von 80.000 Talern für den Fall seines Rückzuges. Der Böhme erwies sich allerdings nicht als käuflich, zumindest nicht für diese Summe, und traf am 6. Juli 1628 selbst vor Stralsund ein. Die Stadt besitzt durch ihre Lage an der pommerschen Küste gegenüber der Insel Rügen einen natürlich geschützten Hafen. Die Einbuchtung der sandigen Küste an dieser Stelle ist so beschaffen, dass Stralsund selbst fast eine Insel ist. 3 Tage vor Wallensteins Eintreffen unterzeichneten die Stadtvertreter einen Vertrag mit dem König von Schweden, laut welchem der König ihnen auf 30 Jahre seinen Schutz zusagte, während sie ihm über den gleichen Zeitraum einen Landungsplatz und eine Operationsbasis in Deutschland bereitstellten. Im Bewusstsein dieses Vertrages lehnten der Bürgermeister und die Räte der Stadt Stralsund Wallensteins Forderung nach Übergabe ab. Er wolle die Stadt einnehmen und wenn sie mit Ketten an den Himmel angeschlossen wäre, soll der Feldherr in steigendem Zorn ihnen herausfordernd zugerufen haben. Allerdings musste er nach 2 vergeblichen Angriffen erkennen, dass die Stadt uneinnehmbar war. Wallenstein verfügte noch immer über keine Flotte, während die Schiffe des Königs von Schweden in der Nähe der Küste vor Anker lagen und der König von Dänemark mit einem neuen Heer zur Landung bereit war. Am 28. Juli verließ Wallenstein seine Männer, eine Woche später brach sein Heer das Lager vor den Festungsmauern ab. Zum ersten Mal war der Unbezwingbare bezwungen worden. Erst der ewige Optimismus des Königs von Dänemark machte es Wallenstein möglich, sein Ansehen wiederherzustellen. Der König war südöstlich von Stralsund in den Dünen gelandet, hatte die Stadt Wolgast überfallen und Anstalten zum Einfall in Mecklenburg getroffen. Am 2. September 1628 überraschte Wallenstein die dänischen Truppen in der Nähe von Wolgast und ließ alle Männer niedermachen, die sich nicht ergaben oder versuchten zu fliehen. König Christian entkam zu seiner Flotte, segelte heim nach Dänemark und bat um Frieden. Der wurde ihm gewährt in Lübeck. Fortan spielte er im großen Krieg keine Rolle mehr. Ferdinand hätte jetzt in Ruhe seine Macht in Deutschland ausbauen können, wenn seine spanischen Verwandten stillgehalten hätten. Sie taten es aber nicht. Sie waren es, die Ferdinand veranlassten, das relativ unwichtige Herzogtum von Mantua zu beschlagnahmen, um den Franzosen zu zeigen, wer in Italien das Sagen habe. Der Vormarsch der kaiserlichen Truppen versetzte Papst Urban den VIII. In Sorge. Er protestierte heftig. Als das keinen Erfolg hatte, weigerte er sich, Wenzel von Böhmen und Stefan von Ungarn heilig zu sprechen. An und für sich ohne Bedeutung war die Krise in Mantua der Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges. Die spanischen Interessen in Mantua brachten Ferdinand in Gegnerschaft zum Papst. Spanische Interessen in den Niederlanden zwangen ihn, seine eben erst geschaffene kaiserliche Macht in einem holländischen Krieg aufs Spiel zu setzen. Und zwar vergeblich. Während er in Deutschland erfolgreich gewesen war, hatten seine spanischen Verwandten in Flandern nur Misserfolge zu verbuchen. Sie wandten sich an ihn um Hilfe, die sie weniger erbaten als erpressten. Denn in den Niederlanden schritt Friedrich Heinrich von Oranien, ein vom Volk verehrter Feldherr, von Erfolg zu Erfolg. Am 19. August 1629 eroberte er die deutsche Grenzfestung Wesel, kaum einen Monat später die große Stadt Hertogenbosch an der Grenze von Brabant. In Flandern demoralisierten die dauernden Niederlagen das Heer und die Zivilbevölkerung, untergruben so die Autorität der Erzherzogin Isabella. Inzwischen machten holländische Schiffe den Ärmelkanal unsicher und verhinderten die Goldtransporte in die flämischen Häfen. Die schlechte Stimmung entlud sich in einer Meuterei der spanischen Soldaten, die unter erbärmlichen Umständen ihren Dienst zu versehen hatten. In dieser kritischen Lage konnte nur Ferdinand helfen. Die spanische Regierung forderte ihn ultimativ auf, die Holländer durch die Erklärung zu brandmarken, dass sie durch die Grenzüberschreitung beim Kampf um Wesel den Reichsfrieden gebrochen hätten. Damit sollten die deutschen Fürsten gezwungen werden, gegen sie vorzugehen. Die Spanier verlangten, dass Wallensteins Heer zu ihrer Verfügung gestellt werde. Was habe diese große Streitmacht an der Ostsee für einen Zweck, da der einzige übrig gebliebene Feind der bedeutungslose König von Schweden sei? Ferdinand fügte sich. Im Mai 1630 verlangte der Kaiser, Wallenstein solle 30.000 Mann nach Italien senden. Nicht unter dem persönlichen Befehl des Feldherrn, sondern unter dem des italienischen Söldnerführers Collalto, zu dessen Gunsten die spanische Partei in Wien schon längst Wallenstein verdrängen wollte. Wallenstein lehnte ab. Die Krise zwischen Ferdinand und dem Mann, dem er seine Stärke verdankte, war da. Zu Beginn desselben Monats hatten die Räte des Königs von Schweden sich von ihrem Herrscher überzeugen lassen, dass Schwedens weiterer Bestand von einem raschen Einfall in Deutschland abhänge. So segelte Gustav Adolf am 29. Mai von Stockholm ab, nachdem er sein einziges Kind, Prinzessin Christine, ihrem Schutz empfohlen hatte. Wenn es nach Wallenstein gegangen wäre, hätte er die Landung Gustav Adolfs verhindert. Aber Ferdinand sah die Gefahr nicht, lehnte diesen Plan ab und bestand auf die 30.000 Soldaten, die dann auch nach Italien abmarschierten. Im März 1630 war in Deutschland kein Krieg. Mit dem Ausscheiden des Königs von Dänemark endete der letzte bewaffnete Widerstand der Protestanten. Es hätte die Aufgabe der in Regensburg versammelten Kurfürsten sein sollen, diesen Frieden durch die Bereinigung der noch anstehenden Streitfragen und die Abrüstung des Heeres gutzuheißen. Es war höchste Zeit. In 12 Kriegsjahren hatte mehr als die Hälfte des Reiches das unmittelbare Elend von Truppenbesetzungen und Truppendurchzügen ertragen, dem ein Rattenschwanz von Übeln gefolgt war. Tierseuchen, Hungersnot für Menschen und Tiere sowie die unausrottbaren Pestkeime. 4 Missernten in den Jahren 1625 bis 28 hatten das Maß des deutschen Jammers vollgemacht. Die Pest forderte unter der Bevölkerung schreckliche Opfer. Armut und Hungersnot raubten einem von Natur aus fleißigen Volk Hoffnung und Scham. Es war nicht länger eine Schande zu betteln. Ausgewiesene Pastoren irrten im Land umher und suchten nach Menschen, die sie aufnehmen konnten. In Tirol wurden gemahlene Bohnenstängel zum Brotbacken hergenommen. In Bayern lagen die Leichname Verhungerter unbegraben auf den Straßen. Aber die Not der Bevölkerung hinderte die Soldaten nicht daran, ihre Erpressungen fortzusetzen und den hilflosen Menschen unter der Folter auch noch das letzte Gut abzunehmen. Der maßlose Hass zwischen Soldaten und Zivilisten, der sich fast zum Wahnsinn steigerte, verschärfte die Gräuel des Krieges. Doch es gab 1630 keinen Fürsten oder regierenden Machthaber, der ernsthaft an eine Beendigung des Krieges dachte. Im Gegenteil, Ferdinand forderte die Fürsten zur Kriegserklärung gegen Holland auf. Schließlich seien sie es, die rechtlich noch immer zum Reich gehörten, die die Einheit gefährdet hätten. Unter Führung des Bayern Maximilian erwiderten die Kurfürsten, nichts besprechen zu können, bevor nicht Ferdinand den Stand seines Heeres herabgesetzt und für den Herzog von Mecklenburg einen neuen Oberbefehlshaber gefunden habe. Was die Feindseligkeiten der Holländer betreffe, so hätten sie davon nichts bemerkt. Hingegen würden sich die Spanier in unverzeihlicher Weise deutschen Gebietes für ihre militärischen Operationen bedienen. Das war Angriff und Gegenangriff. Ferdinand erwiderte, dass er immer auf Disziplin in seinem Heer bestanden habe und versprach, sich einen neuen Feldherrn zu suchen. Die Antwort, unbestimmt, wurde übel aufgenommen. Am 29. Juli reichten die Kurfürsten eine zweite Liste von Beschwerden nach. In der Zwischenzeit waren zwei französische Abgesandte in Regensburg eingetroffen. Der eine von ihnen war Pater Josef, die graue Eminenz der französischen Politik. Die Neuankömmlinge bestärkten die Fürsten in ihrem Entschluss, weder einem Krieg gegen die Holländer zuzustimmen, noch den jungen Erzherzog zum deutschen Kaiser zu wählen. Da beschloss Ferdinand zu handeln und Wallenstein zu opfern. Am 24. August 1630 trafen die Abgesandten des Kaisers in Memmingen ein, wo der Feldherr sich mit großem Gefolge aufhielt. Zu ihrer Überraschung empfing sie Wallenstein mit düsterer Würde und verabschiedete sie mit seinem formellen Rücktritt. Er hatte ihnen eine Sternenkarte gezeigt, aus der zu ersehen war, dass das Schicksal Ferdinands während mancher Krisen unter dem Einfluss Maximilians stand. Denn innerhalb gewisser Grenzen ließ sich der Herzog in seinem Handeln von den Ratschlüssen des Himmels leiten. Seine Entlassung beraubte die französischen Abgesandten der weiteren Unterstützung durch die Kurfürsten von Bayern. Nach dem Rücktritt Wallensteins sah Maximilian den Weg offen, um über Ferdinand ein militärisches Übergewicht zu erlangen. Zudem hatte der Einfall der Schweden begonnen, was eine Stärkung seiner Position bedeutete. Jeder Tag brachte neue Gerüchte über das Vordringen Gustav Adolfs. Am 4. Juli 1630 hatte die Flotte des Königs von Schweden vor Usedom Anker geworfen. Zur Zeit der Landung war Gustav Adolf 36 Jahre alt. Er war hochgewachsen und hatte männlich schöne Züge, einen rötlich-blonden Spitzbart und kurzgeschorene Haare. Er schwitzte, hungerte, fror und dürstete mit seinen Soldaten und saß bisweilen 15 Stunden ohne Unterbrechung im Sattel. Blut und Schmutz kümmerten ihn nicht. Die königlichen Stiefel hatten oft bis über die Knöchel in beiden gewartet. Der schwedische König galt als erfolgreichster Herrscher Europas. Er hatte die Finanzangelegenheiten seines Landes in Ordnung gebracht, Wohlfahrtseinrichtungen, Spitäler sowie das Post- und Erziehungswesen ausgestaltet und ein sorgsam ausgearbeitetes, erfolgreiches Militärpflichtsystem geschaffen. Überdies hatte er den Handel gefördert und die Nutzung der Naturschätze Schwedens und Finnlands zur Entfaltung gebracht. Schweden war unter seiner Herrschaft zu einem Musterstaat geworden. Der König bewunderte den Prinzen Moritz von Oranien und hatte dessen Taktik weiterentwickelt, um aus seinen Truppen das Äußerste an Beweglichkeit und Tüchtigkeit herauszuholen. Aber das alles erklärt nicht seine Macht über seine Zeitgenossen. Der Grund lag vielmehr in seiner überwältigenden, selbstbewussten Persönlichkeit. Er hatte schlicht die Aura eines Herrschers. Sein bester Freund war sein grauhaariger Kanzler Axel Uxenscherner, eine schweigsame Gelehrtennatur, von dem allein er Rat und Tadel annahm. Gustav Adolf war von den impulsiven Leidenschaften des Genies erfüllt, während Oxenstierna der kühl denkende Tatsachenmensch war. Niemals zuvor hatte Deutschland ein Heer gesehen wie das, mit dem Gustav Adolf landete. Vor der pommerschen Küste ankerten 28 Kriegsschiffe und ebenso viele Transportschiffe mit 16 Schwadronen Reiterei und 22 Kompanien Infanterie samt starker Artillerie, insgesamt 13.000 Mann. Es war ein kleines Heer, aber der König warb bereits Rekruten in Deutschland. Im Gegensatz zu den im Krieg üblichen zusammengewürfelten Söldnerhaufen war sein ganzes Heer sich eines gemeinsamen Zweckes bewusst. Die Stärke der Reiterei und Artillerie, deren Mannschaften größtenteils seine eigenen Untertanen waren, lag darin, dass sie sich als nationale Einheit fühlten. Die Fußtruppen hatten nur einen schwedischen Kern, die übrigen waren meistens Schotten und Deutsche sowie andere während des Krieges angeworbene Abenteurer. Die disziplinären Vorschriften im Heer waren streng. Angriffe auf Spitäler, Kirchen, Schulen waren jederzeit untersagt. Auf einem Viertel der im Militärgesetzbuch des Königs angeführten Disziplinarvergehen stand die Todesstrafe. Nur im äußersten Fall gestattete Gustav Adolf seinem Heer, innerhalb gewisser Beschränkungen die Lebensbedürfnisse durch Plünderung zu befriedigen. Bei seiner Landung erließ der König eine Kundmachung, in der er erklärte, dass er vergeblich versucht habe, sich mit dem Kaiser friedlich auseinanderzusetzen. Aber in Lübeck wie auch in Stralsund seien seine Abgesandten abgewiesen worden. Und als er schließlich gesehen habe, dass die deutschen Kurfürsten ihre eigene Kirche nicht verteidigen wollten, habe er zu den Waffen gegriffen, um es selber zu tun. Am 20. Juli zog er in Stettin, der Hauptstadt Pommerns, ein und bestand darauf, mit dem unkriegerischen alten Herzog Bogislaw zu sprechen. Er zwang ihn, sein Verbündeter zu werden und Geld aufzubringen. Gustav Adolf überwinterte in Pommern und der Mark Brandenburg, aber der Mangel an Nachschub zwang ihn, frühzeitig ins Feld zu ziehen. Auf dem Marsch nach Frankfurt an der Oder, dem nächsten Ziel seines Feldzuges, lagerte er am 23. Januar in Bärwalde. Dort empfing er die Abgesandten Richelieus und unterzeichnete den seit langem geplanten Bündnisvertrag. Dieses Abkommen legte den wechselseitigen Schutz Frankreichs und Schwedens fest. Gustav Adolf sollte ein ständiges Heer von 30.000 Fußsoldaten und 6.000 Reitern halten, ganz oder teilweise auf Kosten Frankreichs, während Richelieu sich verpflichtete, an jedem 15. der Monate Mai und November den Gegenwert von 20.000 Reichstalern an das schwedische Schatzamt zu zahlen. Dagegen sollte Gustav Adolf für diese Unterstützung den Katholiken Deutschlands Glaubensfreiheit zusichern und sich außerdem verpflichten, die Länder Maximilians von Bayern, des Freundes Frankreichs, unbehelligt zu lassen und keinen Sonderfrieden zu schließen. In seinem Kampf gegen die Habsburger beabsichtigte Richelieu, sich die überschüssige Tatkraft des Königs von Schweden nutzbar zu machen und war bereit, dafür auch zu bezahlen. Der Beitritt zum Vertrag von Bärwalde stand jedem deutschen Fürsten offen, der mithelfen wollte, das kaiserliche Joch abzuschütteln. Es war eine unverblümte Aufforderung an die Protestanten, sich gegen Ferdinand mit Waffengewalt zu erheben. Vor 11 Jahren, als Böhmen im Aufstand war, hatte sich ihnen eine ähnliche Gelegenheit zum Zusammenschluss gegen den Kaiser geboten. Jetzt, 1631, war sie wiedergegeben. Im Jahre 1619 trat Johann Georg von Sachsen für die Festigung der Verfassung gegen diejenigen ein, die sie zu Fall bringen wollten. Er, der einst das Gleichgewicht zwischen Ferdinand und Friedrich gehalten hatte, hielt es nun zwischen Ferdinand und Gustav Adolf. Zudem hatte der habsburgische Angriffsgeist das katholische Frankreich zum Bündnis mit den Protestanten getrieben. Der sächsische Kurfürst sah auf der einen Seite Ferdinand mit seinen verfassungswidrigen Forderungen und auf der anderen den Ausländer Gustav Adolf mit seiner drohenden Macht und zwischen beiden eingezwängt die vergessenen Belange Deutschlands als Reich und Volk. Johann Georg, konnte sich unbedenklich sogleich gegen Gustav Adolf entscheiden, aber es war zweierlei, sich zu entscheiden und zu handeln. Gustav Adolf, so aufrichtig seine religiöse Überzeugung auch war, kämpfte für die materielle Erstarkung Schwedens und um die Ostseeküste. Seine Feinde waren nicht die Katholiken, sondern alle, die für die Festigung Deutschlands eintraten. Ihr Führer war Johann Georg. Im Winter 1630/31 entstand ihm ein unerwarteter Bundesgenosse. Georg Wilhelm, der stattliche, von guten Absichten beseelte Kurfürst von Brandenburg, hatte die 11 Jahre seiner Regierung in niedergeschlagener Fassungslosigkeit verbracht. Unter dem Einfluss seines ersten Ministers, des Katholiken Schwarzenberg, hatte dieser calvinistische Fürst eines lutherischen Staates sich bemüht, neutral zu bleiben. Das war nicht einfach, denn er hatte eine Schwester Friedrichs von Böhmen geheiratet und beherbergte in Berlin seine Schwiegermutter, die ihm ständig zusetzte, für ihren entthronten Sohn etwas Entscheidendes zu unternehmen. Auch war es peinlich, dass Gustav Adolf seinerzeit seine Schwester gewonnen und geheiratet hatte und er so in ein aggressiv-protestantisches Bündnis gezerrt worden war. Trotz alledem blieb Georg Wilhelm bei seiner Kaisertreue, wofür er den Vorwand geltend machte, er halte sie für die beste Sicherung seiner Dynastie. Doch das brachte ihm keinen Vorteil. Wallenstein benutzte seine Länder für den Feldzug gegen die Dänen, Gustav Adolf bediente sich ihrer als Stützpunkt gegen die Polen. Endlich, 1630, krümmte sich der getretene Wurm. Bei ihren Zusammenkünften in Annaburg im April und Dezember desselben Jahres überredete ihn Johann Georg von Sachsen, einen protestantischen Konvent nach Leipzig einzuberufen, um Ferdinands Politik zu besprechen. Am 28. März 1631 veröffentlichten die Teilnehmer am Leipziger Konvent eine Erklärung, die den Charakter eines Ultimatums hatte. Sie beklagten den Verfall der fürstlichen Rechte, die Missachtung der Verfassung und das Elend, in welches der Krieg und das strenge kaiserliche Restitutionsedikt das Land gebracht hatte. Falls Ferdinand sich ihnen nicht ungesäumt zur Beseitigung dieser Übel anschlösse, könnten sie für die Folgen keine Verantwortung übernehmen. Das Manifest war tatsächlich eine Art Kriegserklärung. Unterzeichnet hatten es der Kurfürst von Sachsen, ferner der Kurfürst von Brandenburg, die Vertreter von Anhalt, Baden, Hessen, Braunschweig-Lüneburg, Württemberg und Mecklenburg, viele unabhängige Adlige, die protestantische Äbtissin von Quedlinburg, die Städte Nürnberg, Lübeck, Straßburg, Frankfurt am Main, Mühlhausen und Nordhausen, sowie die kleineren, unabhängigen Städte Schwabens. Unstreitig hatte Johann Georg sein Bestes gegeben, um Deutschland zu retten. Er war mit seinem Kollegen aus Brandenburg als der Verteidiger des Protestantismus und der Verfassung aufgetreten. Calvinisten und Lutheraner standen endlich Schulter an Schulter. So verblieben nur Magdeburg, der Herzog von Pommern und Friedrich von Böhmen als bedingungslose Verbündete Gustav Adolfs. Für Gustav Adolf hing alles davon ab, wie er in Deutschland aufgenommen wurde. Falls die Aufstellung des Heeres, die Johann Georg nun mit allen Mitteln vorantrieb und für das er sich Wallensteins besten Feldherren, den Brandenburger und Protestanten Hans-Georg von Arnim gesichert hatte, gelingen sollte, dann würde Gustav Adolf vermutlich gezwungen sein, wieder nach Schweden zurückzukehren. Arnim war ungefähr 40, Soldat aus Neigung, nicht aus Notwendigkeit. Der siegreiche schlesische Feldzug im Jahr 1627, in dem Wallenstein sich einen Namen gemacht hatte, war größtenteils sein Verdienst. Bevor Ferdinand allerdings auf das Leipziger Ultimatum antworten konnte, trieb Gustav Adolf längs der Oder die kaiserlichen Truppen in die befestigte Stadt Frankfurt an der Oder zurück. Die Schweden bemächtigten sich der Stadt durch einen Angriff am 13. April 1631, füllten ihre im Schwinden begriffenen Vorräte durch Plünderung der Stadt auf. 4 Tage später erwiderte Ferdinand unzulänglich auf den Leipziger Protest. Er wusste noch nicht, dass Frankfurt gefallen war, denn kurz darauf mäßigte er sein Vorgehen und schickte einen Gesandten mit einer versöhnlichen Botschaft nach Sachsen. Das umstrittene Restitutionsedikt, das der katholischen Kirche die Rückgabe aller enteigneten Güter im Reich zusprach und für viel Empörung gesorgt hatte, wollte er allerdings nicht zurücknehmen. Mittlerweile hatte der König von Schweden seine Stellung in Deutschland verbessert. Seine Truppen hatten Pommern überrannt und Greifswald sowie Demmin genommen, sodass er nun das Hinterland der Ostseeküste von Stralsund bis Stettin und die Oderlinie auf 130 Kilometer von der Mündung an besetzt hielt. Er hatte Brandenburg an seinen Nord- und Ostgrenzen eingeschlossen. Die Herzöge von Mecklenburg schickten sich an, ihr Land mit schwedischen Waffen vom Meer her zurückzuerobern. Magdeburg war bereits sein Verbündeter, und er musste nur Brandenburg erobern und der ganze nordöstliche Teil des Reiches würde ihm gehören, samt den Unterläufen der Elbe und Oder, welche die Einfallswege ins Innere der Ferdinandschen Länder waren. Der Kurfürst von Brandenburg war sicher der unglücklichste Mann Deutschlands, denn im Frühjahr 1631 wurde er sowohl vom Kaiser als auch von Gustav Adolf zum Opfer auserkoren. Beide erkannten, dass sie seine Tätigkeit für die Verfassungspartei sofort unterbinden mussten. Der Kaiser musste den König von Schweden durch die Besetzung Brandenburgs beeindrucken und der König von Schweden musste Johann Georg von Sachsen, seines besten Helfers, berauben und jeden der beiden getrennt zur Annahme seiner Bundesgenossenschaft zwingen. Gustav Adolf war in einer günstigeren Lage, denn im Winter war ein unerwartetes Missgeschick über Tilly hereingebrochen. Es traf ihn durch den Mann, den er überflügelt hatte. Wallenstein wusste aus den Sternen, dass er zurückberufen werden würde, war aber nicht so einfältig, dies nur den Sternen zu überlassen. Er hatte gewisse Vorkehrungen getroffen, um sich als unersetzlich hinzustellen. Während ihrer Einquartierung in Mecklenburg und im Odertal waren Tillys Truppen auf Nachschub aus den gut versorgten Speichern Friedlands und Sargons, wie auch aus Mecklenburg selbst angewiesen. Das waren jedoch Wallensteins Gebiete, und der Friedländer sah nicht ein, warum er jetzt das Heer eines anderen verpflegen sollte. Er lieferte nur so viel Proviant aus Böhmen, wie auch bar bezahlt wurde. Das kam fast einer völligen Verweigerung gleich. Selbst in Mecklenburg gab er seinen Beamten die vertrauliche Weisung, der Einquartierung von Tillys Truppen die größtmöglichen Schwierigkeiten zu bereiten. Die hungrigen Soldaten liefen zu Arnims neuem Heer über. Die Pferde verendeten und das von Wallenstein geschaffene Heer schmolz unter seinem Nachfolger zusammen. Vergeblich bat Tilly um Hilfe. Wallenstein wollte und Ferdinand konnte nicht helfen. In dieser verzweifelten Lage gab Tilly dem Drängen seines Stellvertreters Pappenheim nach und setzte seine Hoffnung auf die Bezwingung Magdeburgs. Magdeburg war der wichtigste strategische Punkt an der Elbe, und Tilly glaubte auch, dass die Stadt mit Vorräten gut versehen sei. Er unternahm einen gewaltsamen Versuch, zwischen Gustav Adolfs Stellungen an der Oder und dessen Basis an der Ostseeküste vorzustoßen, nahm Neubrandenburg unter grausamem Gemetzel ein, zog sich aber zurück, da seine Truppen nicht schlagkräftig genug waren, um weiter vorzugehen. Im April 1631 schloss er sich mit dem größten Teil seines Heeres Pappenheim an, der Magdeburg belagerte. Ende April verständigte der schwedische König den Verteidiger Magdeburgs, Dietrich von Falkenberg, dass er weitere 2 Monate aushalten müsse. Anfang Mai schlug er gegen den Kurfürsten von Brandenburg los, bemächtigte sich seiner Festung Spandau und jagte ihm solche Angst ein, dass der Herrscher einen provisorischen Bündnisvertrag abschloss. Der erste Schritt, die Trennung der protestantischen Verbündeten, war getan. Aber dann erregte das Schicksal von Magdeburg Mitgefühl in ganz Europa. Das katholische Heer war so erschöpft, dass es vernichtet werden würde, falls die Stadt nicht erobert werden konnte. Vom 17. Mai 1631 an wurde die Stadt 2 Tage hindurch vergeblich bestürmt, bis die Bürger Falkenberg anflehten, zu verhandeln, da sie die Plünderung befürchteten, die einer Einnahme mit Waffengewalt folgen musste. Aber Falkenberg blieb standhaft. Er war von der Stärke seiner Verteidigung überzeugt. Am 20. Mai zwischen 6 und 7 Uhr an einem windigen Morgen begannen neue Sturmangriffe. Pappenheim hatte seine Truppen ohne Befehl Tillys zum Angriff geführt. Die Verteidiger wurden in einem für sie ungünstigen Zeitpunkt überrascht und nach übermenschlichem Widerstand, bei dem Falkenberg fiel, brachen die Angreifer auf 2 Seiten durch. Magdeburg war erobert. Pappenheim hatte während des Angriffs eines der Magdeburger Tore in Brand geschossen und ein starker Wind trieb die Funken über die Stadt. Gegen Mittag schossen plötzlich an 20 verschiedenen Stellen fast gleichzeitig Flammen empor. In wenigen Minuten war die Stadt ein Glutofen. Die Holzhäuser stürzten in Flammen und Rauchwolken krachend zusammen. Bis tief in die Nacht hinein brannte die Stadt und schwelte noch 3 Tage lang. 24.000 Frauen und Männer starben. Vielleicht in Kauf genommene Opfer des Dietrich von Falkenberg, der möglicherweise das Feuer geplant und die Ausführung seinen Anhängern vor seinem Tod befohlen hatte, um Tilly zu schaden. Um einen Ausbruch der Pest zu verhindern, ließ Tilly die Leichen in die Elbe werfen. 4 Tage nach dem Fall Magdeburgs flehte Tilly Wallenstein vergeblich um Proviant für seine Soldaten an. Indessen schlugen die Schweden zu. Am 22. Juli nahmen sie Havelberg ein und überrannten Mecklenburg. Tilly hatte gehofft, dass Wallenstein in dieser Notlage seine Länder und Hilfsquellen lieber ihm zur Verfügung stellen, als sein Herzogtum an den Feind verlieren werde. Aber er hatte sich getäuscht. Auf seiner verzweifelten Suche nach Verpflegung und Quartieren schwenkte Tilly von der sächsischen Grenze ab und marschierte nach Südwesten, gegen Hessen. Der Landgraf schloss daraufhin sofort ein Bündnis mit dem König von Schweden und forderte Hilfe an. Tilly, der eine Verfolgung fürchtete, machte nochmals Kehrt und hatte jetzt keine andere Wahl mehr, als gegen Sachsen zu marschieren. Die Fleischtöpfe Sachsens lockten. Am 4. September 1631 überschritten Tillys Truppen die Grenze und nahmen die reiche Stadt Merseburg beim ersten Angriff. Am 6. September waren sie schon auf dem Weg nach Leipzig, verwüsteten das umliegende Land. Ihr Vormarsch wurde nur durch das Gewicht der mitgeschleppten Beute verlangsamt. Jetzt war Johann Georg in höchster Not. Er unterschrieb am 11. September 1631 ein Bündnis mit Gustav Adolf, versprach, sich mit all seinen Truppen dem schwedischen König anzuschließen, ihm Unterkunft und Verpflegung in seinem Land zu gewähren, sowie die Elbe für ihn zu halten. Er verpflichtete sich auch, keinen Sonderfrieden zu schließen und den Oberbefehl dem schwedischen König zu überlassen, solange die Notlage dauere. Als Gegenleistung verpflichtete sich Gustav Adolf, in seinem Heer Zucht zu halten, die Kriegshandlungen in Sachsen so weit wie möglich einzuschränken und das Kurfürstentum von Feinden zu säubern, bevor er zu weiteren Unternehmungen schritt. 3 Tage darauf, am 14. September 1631, eroberte Tilly in einem Sturmangriff die Feste Pleißenburg, die Leipzig schützte. Am nächsten Tag zog er in die Stadt ein und seine Soldaten machten ungeheure Beute. 40 Kilometer nördlich, in Düben, vereinigten sich die Heere des Königs von Schweden und des Kurfürsten von Sachsen und wandten sich südwärts. Für Tilly konnte das nur Vernichtung bedeuten. Ein Rückzug kam nicht in Frage, selbst wenn es ihm möglich gewesen wäre, seine unwilligen Truppen ohne Meuterei aus dem Schlaraffenland herauszubringen, in das sie nach Monaten des Elends gekommen waren. Tillys einzige Hoffnung war, sich in Leipzig zu verschanzen und Zeit zu gewinnen, bis General Aldringer mit den Verstärkungen einträfe, deren Aufstellung der Kaiser unter größtem Zeitdruck betrieb. Aber es kam anders, weil sein ungeduldiger Stellvertreter Pappenheim wieder einmal, wie schon vor Magdeburg, auf eigene Faust gehandelt hatte. Am 16. September verließ er das Lager mit einem Kundschaftertrupp und sandte spät in der Nacht die Meldung, dass er den Feind gesichtet habe, weshalb er ohne schwere Gefährdung nicht zurückkehren könne und dort unterstützt werden müsse, wo er Stellung genommen habe. Pappenheim hatte eine Schlacht herbeigeführt, und Tilly blieb nichts anderes übrig, als ihm nachzumarschieren. Gegen 9 Uhr am Mittwoch, dem 18. September, stießen die vorsichtig vorrückenden protestantischen Truppen beim Dorf Breitenfeld, 6 Kilometer nördlich von Leipzig, auf das kaiserliche Heer. Es war ein heißer Tag und Windstöße wirbelten den Staub des ausgetrockneten Bodens auf. 7 Stunden kämpften die Truppen erbittert, dann flohen die kampfunerprobten sächsischen Soldaten vom Kampfplatz, an ihrer Spitze Kurfürst Johann Georg. Jetzt mussten die Schweden allein dem Druck der Kaiserlichen standhalten. Sie schafften es, Tillys erschöpfte Soldaten in die Flucht zu treiben. Maximilians Feldherr war verwundet, sein rechter Arm zerschmettert. Pappenheim sorgte für einen geordneten Rückzug, aber Leipzig konnte nicht gehalten werden. Die katholischen Truppen zogen sich nach Halle zurück. Mehr als 20 Kanonen, die gesamte Artillerie sowie fast 100 Standarten waren verloren. Von seinem Heer lagen 12.000 Mann auf dem ausgedörrten Schlachtfeld von Breitenfeld und längs der Straße nach Leipzig. 7.000 gerieten in Gefangenschaft. Vor 13 Jahren hatte der Krieg begonnen. Und das Blatt hatte sich für die Protestanten nun endlich gewendet. Was die deutschen Fürsten nicht für sich selbst tun konnten, hatte der König von Schweden für sie erreicht. Wieder einmal sah es schlecht für die Habsburger aus. Denn knapp eine Woche zuvor war eine spanische Flotte mit einem landungsbereiten Heer von den Holländern an der Küste von Seeland vernichtet worden. Die Überreste des kaiserlichen Heeres trennten sich. Tilly wich gegen Süden nach Nördlingen zurück, Pappenheim marschierte an die Weser, um den Vormarsch der Hilfstruppen des schwedischen Königs längs der Nordseeküste zum Stillstand zu bringen. Gustav Adolf zwang den sächsischen Kurfürsten, dessen Stellung sich nach seiner unwürdigen Flucht vom Schlachtfeld im Breitenfeld wesentlich verschlechtert hatte, im Oktober die Grenze zu Schlesien zu überschreiten. Am 25. Oktober marschierte das Heer unter Arnims Befehl in Böhmen ein. Am 15. November besetzten die Sachsen Prag. Mittlerweile zog der König von Schweden triumphierend in den Westen. Am 2. Oktober war er in Erfurt, am 14. erschien er vor Würzburg, das er nach 4 Tagen im Sturm nahm. Am 11. November besetzte Gustav Adolf Hanau, am 22. Aschaffenburg und am 27. zog er in Frankfurt am Main ein, dem verfassungsmäßigen Mittelpunkt des Heiligen Römischen Reiches. Dorthin berief er seinen Kanzler Axel Oxenscherner, damit er die Verwaltung der eroberten Gebiete übernehme. Bei Höchst schloss sich ihm der Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel mit Verstärkungen an. Gemeinsam wurde der Main überschritten und gegen Heidelberg marschiert. Aber der Winter war nicht mehr fern, und so kehrte der schwedische König um und besetzte 5 Tage vor Weihnachten Mainz. Der Kurfürst floh und die spanische Besatzung ergab sich der schwedischen Übermacht. In Wien betete der Kaiser in seiner Hofkirche um Hilfe. Doch woher sollte sie kommen? Die spanischen Verwandten besaßen keine Reserven mehr. Der Papst erklärte, dass der Krieg in Deutschland kein Religionskrieg sei. Auf seine eigenen Hilfsmittel beschränkt, blieb Ferdinand nichts anderes übrig, als wiederum Wallenstein ins Auge zu fassen. Die Freunde des Böhmen hatten seit dem Frühjahr auf seine Rückberufung hingearbeitet. 3-mal schrieb der Kaiser flehentlich an ihn, er möge zurückkommen. Am 10. Dezember 1631 sandte er eine Abordnung, um herauszufinden, welche Bedingungen der Feldherr stellen würde. Erst am letzten Tag des Jahres gab Wallenstein nach. Aber er versprach nur, bis Ende März 1632 ein neues Heer aufzustellen, erklärte sich jedoch nicht bereit, es zu bezahlen oder zu befehligen. Die Lage der Spanier am Rhein war noch gefährlicher. Waren Mainz und Mannheim doch verloren und die Franzosen am linken Rheinufer ohne Kriegserklärung bedrohlich vorgerückt. Noch schlimmer, die katholischen Kurfürsten von Trier und Köln stellten sich rückhaltlos unter den Schutz Frankreichs. Der Kurfürst von Köln ging sogar noch weiter und verweigerte den zur Verstärkung nach den spanischen Niederlanden gesandten Truppen den Durchzug. Zu allem Unglück zog der schwedische König am 2. März 1632 wieder ins Feld. Er ließ Bernhard von Sachsen-Weimar zum Schutz des Rheins zurück und marschierte nach Schweinfurt, um sich mit seinem Marschall Horn zu vereinigen. Von dort zog er nach Nürnberg, um seine Streitkräfte zu sammeln. Er wurde von der Bürgerschaft Nürnbergs jubelnd empfangen und von der Stadtverwaltung mit Geschenken überhäuft. Nachdem er 40.000 Mann zusammengezogen hatte, machte er sich fertig, um nach Süden zu marschieren. Sein Ziel war Augsburg und damit unvermeidlich Bayern. Zwischen Vertrauen auf Richelieu und Furcht vor Gustav Adolf schwankend, hatte Maximilian dem König in die Hand gespielt. Der Bayer hatte nie den Versuch gemacht, von Tilly abzurücken und im März an Ferdinand geschrieben und ihn flehentlich gebeten, Wallenstein zurückzurufen. Obwohl ihn der französische Gesandte beschwor, neutral zu bleiben, schloss er sich am 1. April Tillys Heer in Ingolstadt an und lieferte damit Gustav Adolf den erwünschten Vorwand, in Bayern einzufallen. Tilly, der von Wallenstein nach langer Weigerung eine neue, ihm nur ungern zugestandene Verstärkung von 5000 Mann erhalten hatte, zog sich nach Osten zurück, um die Lechlinie zu halten. Am 7. April überschritt Gustav Adolf die Donau bei Donauwörth und marschierte gegen Osten, wobei er das Gebiet, durch das er zog, derart ausraubte, dass kein zweites Heer sich darin erhalten konnte. Seine Truppen rissen sogar das junge Getreide mit der Wurzel als Pferdefutter aus und hinterließen Felder, die schon im Frühjahr kahl waren. Die ganze Zeit über lag Wallenstein mit einem Heer von 20.000 Mann, das er aufgestellt hatte, aber nicht befehligen wollte, an der böhmischen Grenze. Am 14. April 1632 erreichte Gustav Adolf den Lech. Jenseits des Flusses, auf einer bewaldeten Anhöhe, lag Tillys Lager. Während der Nacht ließ der König eine Pontonbrücke schlagen und schickte am Morgen eine ausgewählte, 300 Mann starke finnische Abteilung unter anhaltendem feindlichen Feuer über den Fluss, um Schanzen für seine Batterien zu graben. Unter ihrem Schutz überschritt der Rest des Heeres den Fluss, da Tilly es nicht wagte, durch einen Angriff seine Stellung zu gefährden. Sobald die Schweden am anderen Ufer gelandet waren, stürmten sie den Hügel. Die Taktik des Königs war exzellent, aber noch mehr kam ihm zustatten, dass Tilly, der zu Beginn des Kampfes einen Beinschuss erlitten hatte, zurückgetragen werden musste und sein Stellvertreter Aldringer wenige Minuten darauf mit einer Schädelwunde bewusstlos zusammenbrach. Angesichts dieses Schocks zog Maximilian die Reste seines Heeres schnellstens zurück. Der größte Teil des Trosses und der Geschütze blieb auf dem Kampfplatz zurück. 400 Kilometer entfernt, in Göllersdorf in Österreich, waren Wallenstein und der Kaiser endlich über die Bedingungen seiner Rückkehr einig geworden. Was dort genau vereinbart wurde, ist nie veröffentlicht worden. Angeblich soll Wallenstein nicht nur unbeschränkte Gewalt über das Heer, sondern auch die Entscheidung über alle Friedensverhandlungen und das Recht beansprucht haben, Verträge zu schließen, wann und wo er wolle. Außerdem soll er als Belohnung einen Teil der habsburgischen Länder und die Kurfürstenwürde, Böhmen und das brandenburgische oder pfälzische Kurfürstentum gefordert haben. Historische Gerüchte, die einen wahren Kern haben. Aber welche Bedingungen sich auch an Wallensteins Rückkehr knüpften, er kam ganz sicher mit vollen Machtbefugnissen ausgestattet zurück. Schließlich war er der einzige europäische Fürst, der über einen ausschließlich für Kriegszwecke organisierten Staat herrschte. Allerdings, seine Rückkehr bedeutete noch nicht, dass der Vormarsch des Königs von Schweden sogleich zum Stillstand gebracht werden konnte. Zuerst musste Böhmen von den Sachsen befreit werden. Aber Wallenstein ließ sich Zeit. Er, der die Lage auf katholischer Seite völlig beherrschte, war sich klar, dass er die Stellung des Königs am besten durch Bestechung Johann Georgs untergraben könne. Daher griff er Sachsen nicht an, sondern ermöglichte es den Truppen, sich über die Grenze zurückzuziehen. Diese Aktion trennte zwar Johann Georg nicht vom schwedischen König, aber Wallenstein erreichte damit zumindest teilweise seinen Zweck. Denn Gustav Adolf hatte damit gerechnet, dass das sächsische Heer Böhmen halten würde, und der Rückzug dieses Heeres ließ ihn nun an der Treue seines Verbündeten Zweifel hegen, die noch vor Ende des Jahres in den Tod locken sollte. Vorläufig ging der Triumphzug des schwedischen Königs weiter. Am 24. April zog er unter dem Beifall der protestantischen Bürger in Augsburg ein und richtete vom Balkon des Fuggerhauses am Weinmarkt eine in den wärmsten Worten gehaltene Ansprache an die Bevölkerung. Er verlangte jedoch von den führenden Bürgern einen Huldigungseid und eine ungeheure monatliche Kontribution von 30.000 Talern. 5 Tage später erschien er vor dem stark befestigten Ingolstadt, wo der verwundete Tilly inmitten einer kleinen, aber treuen Besatzung im Sterben lag. Als der alte, ruhmreiche Feldherr von Wallensteins Ernennung hörte, brachte er noch genug körperliche und moralische Kraft auf, um dem Mann, der ihn zugrunde gerichtet hatte und jetzt über seinen sterbenden Körper zur Rettung der kaiserlichen Sache schritt, ein Glückwunschschreiben zu senden. Währenddessen traf Gustav Adolf den französischen Gesandten, der ihn wieder einmal an Maximilians Neutralität erinnerte. »Der bayerische Kurfürst solle seine Neutralität haben«, tobte der schwedische König, wenn er sogleich, ohne weitere Fragen, die Waffen strecke. Andernfalls werde Bayern niedergebrannt werden, damit der Kurfürst seine Feinde von seinen Freunden unterscheiden könne. Der nun aufgebrachte Franzose erinnerte Gustav Adolf an das Versprechen Richelieus, Maximilian zu Hilfe zu kommen, falls er angegriffen werde. Wie wenn ihm nun 40.000 Franzosen geschickt würden. Vor Zorn zitternd erklärte der König, dass er gegen sie alle kämpfen werde, denn Gott sei mit ihm. Am 3. Mai setzte der König seinen Vormarsch fort. Er hatte keine Zeit für lange Belagerungen und entschied sich für das Wagnis, Ingolstadt nicht einzunehmen. Währenddessen verfolgte Marschall Horn die Reste der geschlagenen tillischen Truppen in Richtung Regensburg und verheerte das Land. Maximilian stand jetzt vor einer erbarmungslosen Alternative. Er konnte entweder sein Heer nach München marschieren lassen und seine Hauptstadt retten oder Regensburg, das ihm nicht gehörte, verteidigen. Er entschied sich für Regensburg, eilte aber selbst nach München, gab der Stadt eine Garnison von 2000 Reitern, raffte seine Schätze zusammen und floh nach Salzburg. Gerade noch zur rechten Zeit, denn Mitte Mai stand der König von Schweden vor den Toren Münchens. Die Verteidiger, die einsahen, dass Widerstand nutzlos war, zogen sich über die Isar zurück, wobei sie die Brücken sprengten. Aber das nutzte natürlich nichts. Bürgerschaft und Geistlichkeit erkauften sich mit der beachtlichen Summe von 250.000 Talern vom Eroberer die Schonung. Es hatte geheißen, dass der König nach Überschreiten des Lechs 3 Wochen brauchen werde, um Wien zu erreichen. Aber das war im April gewesen und Ende Mai war er noch in Bayern. Johann Georg hielt ihn zurück. Die Nachrichten aus Böhmen waren rätselhaft, widerspruchsvoll und verdächtig. Am 25. Mai besetzte Wallenstein erneut Prag. Da konnte Gustav Adolf nicht auf Wien marschieren. Er ritt nach Nürnberg und enthüllte dort seinen Plan für Deutschland. Die Bedingungen des einzigen Vertrages, den er mit dem Kaiser schließen wollte, umfassten die Duldung der protestantischen Religion im ganzen Reich, die Rückgabe aller protestantischen Länder und die Abtretung der Nordküste von der Weichsel bis zur Elbe an Schweden, wofür der Kurfürst von Brandenburg mit Schlesien entschädigt werden sollte. Allerdings hatte der König keine Zeit, um auf die Reaktion aus Wien zu warten. Wallenstein hatte endlich die böhmische Grenze überschritten und war auf dem Vormarsch, um sich Maximilian anzuschließen. Am 11. Juli traf er in Schwabach mit dem bayerischen Kurfürsten zusammen. Der Schwede zog sich nach Fürth zurück. Wallenstein folgte ihm, errichtete ein festes Lager auf einem langgestreckten, das Flüsschen Rednitz überragenden Hügelrücken und bedrohte so Gustav Adolfs Stellung. Am 16. August trafen die Verstärkungen des Königs ein und endlich, am 3. und 4. September, griff er die feindliche Stellung an. Es war vergeblich, denn auf dem unebenen, mit Gestrüpp überwucherten Boden konnte er seine gefürchtete Reiterei nicht entfalten. Sie musste sich mit schweren Verlusten zurückziehen. Damit erlitt auch der Siegernimbus des schwedischen Helden einen schweren Schlag. Im September bot der König Wallenstein Friedensbedingungen an. Er verlangte, dass alle Länder, die jemals von Protestanten besetzt gewesen waren, protestantisch bleiben, dass das Restitutionsedikt bedingungslos zurückgezogen und in allen Ländern des Reiches freie Religionsausübung gewährt werden sollte. Außerdem, dass Wallenstein Franken anstelle Mecklenburgs nehmen, Maximilian Oberösterreich gegen die Pfalz austauschen, er selbst Pommern und der Kurfürst von Brandenburg Magdeburg und Halberstadt erhalten sollte. Aber Wallenstein, der sich jetzt auf seine militärische Überlegenheit verließ und wusste, dass die Bündnisse des Königs zusammenbrachen, war gegen den Abschluss des Vertrages. Zudem verschärfte der Mangel an Nahrung und Quellwasser die Seuchen, die schon immer im Lager geherrscht hatten. Am 18. September beschloss der König, die Stellung zu räumen. Als Gustav Adolfs Heer abzog, drängte Maximilian Wallenstein, den König anzugreifen. Aber der Böhme hörte nicht auf ihn. Er hatte einen besseren Plan. Er wollte mit den vereinten Heeren in Eilmärschen nach Sachsen marschieren und so über Johann Georg und Arnim herfallen und sie zu Vereinbarungen zwingen und damit Gustav Adolf von Österreich weglocken. Aber Maximilian hatte genug von Wallensteins Plänen und zog sich mit den schäbigen Resten seines Heeres verdrossen zurück, um das geschundene Bayern zu verteidigen. Am 6. November 1632 vereinigten sich die Heere Wallensteins und Pappenheims, der sich zuvor an der Weser aufgehalten hatte. Gustav Adolf zögerte. Er hatte nicht viel mehr als 16.000 Mann, seine Reiterei war schwach und Johann Georg machte keine Anstalten, sich ihm anzuschließen. 4.000 Pferde waren allein in den letzten 3 Monaten verendet. Die Kaiserlichen hingegen zählten 26.000 Mann. Am 15. November berichteten jedoch kroatische Gefangene dem König, dass Wallenstein, offenbar in der Annahme, dass die Schweden keine Schlacht wagen würden, Pappenheim nach Halle gesandt habe. Diese Gelegenheit durfte sich Gustav Adolf nicht entgehen lassen. Er rückte eilig vor und überraschte spät am Abend die Truppen des Kaisers, die sich in dem Städtchen Lützen, 24 Kilometer vor Leipzig, verschanzt hatten. Es war zu dunkel, um einen Angriff zu wagen, und Wallenstein, der erst am späten Nachmittag vom Anmarsch des Königs erfahren hatte, sandte eiligst einen Kundschafter aus, um Pappenheim zurückzuholen. Seine Leute arbeiteten die Nacht durch, brachten in den Obstgärten, welche die Stadtwälle flankierten, Batterien in Stellung und warfen hastig Erdschanzen auf. Sie bezogen ihre Stellungen bei Fackelschein in den frühen Morgenstunden, als Gustav Adolf und seine Leute ungefähr 1,5 Kilometer südlich von Lützen unter freiem Himmel auf den kalten Novemberfeldern noch schliefen. Der Morgen des 16. November brach klar an. Aber gegen 10 Uhr zog sich über dem feuchten, flachen Land dichter Nebel zusammen und hielt sich während des ganzen Tages. Die Gegend war völlig eben. Die Straße verlief ungefähr in ostwestlicher Richtung. Nördlich von ihr war ein Graben und in einiger Entfernung davon standen 3 Windmühlen. Zwischen diesem Graben und den Windmühlen, mit Lützen zu seiner Rechten, ließ Wallenstein seine Truppen aufmarschieren. Eine Abteilung Musketiere postierte er in dem Graben, von wo aus sie nach oben auf die Bäuche der Pferde schießen konnten, wenn es zu einem schwedischen Reiterangriff kam. Er wich von der überlieferten Formierung nicht ab und stellte seine eigene Reiterei auf den Flügeln, sein Fußvolk im Zentrum und seine Geschütze vor dem Fußvolk auf. Da Pappenheims Truppen fehlten, hatte er nur zwischen 12 und 15.000 Mann zur Verfügung, die, wie er nach der Schlacht eingestand, sehr schlecht bewaffnet waren. Der König entfaltete seine Truppen auf der Südseite der Straße und hatte so Lützen links vor sich. Er befehligte selber den rechten Flügel und Bernhard von Sachsen-Weimar den linken. Aber die Leitung der Schlacht war völlig in seiner Hand. Wie immer betete der König angesichts des ganzen Heeres und er flehte den Segen Gottes für die protestantische Sache. Das war gegen 8 Uhr, das Feuer hatte schon begonnen. Gegen 10, als es neblig wurde, griff Gustav Adolf am rechten Flügel an. Auf der anderen Seite des Schlachtfeldes hatte Wallenstein mittlerweile Lützen in Brand gesteckt und der Rauch trieb über die Linien Bernhards von Sachsen-Weimar. So geschützt gingen die kroatischen Reiter auf diesem Flügel zum Angriff gegen Bernhards halbblinde Truppen vor. Seine Leute waren tapferer als die Sachsen bei Breitenfeld und hielten Stand. Es war gegen Abend, als Pappenheim auf Wallensteins linkem Flügel eintraf, die siegreichen Schweden sogleich in der Flanke angriff und sie über den Graben zurückdrängte, den sie so schwer erobert hatten. Bei diesem Angriff erhielt Pappenheim einen Lungenschuss, an dem er bluterstickt in seiner Kutsche auf dem Weg nach Leipzig starb. Gegen Mittag wurde das herrenlose Pferd des Königs von Schweden gesehen, das wild ausschlagend und durch eine Halswunde vor Schmerz wie toll über das Schlachtfeld raste. Die Kaiserlichen brachen bei diesem Anblick in Triumphgeschrei aus. Bernhard von Sachsen-Weimar übernahm in dieser Situation den Befehl. Seine Truppen auf dem rechten Flügel gingen wieder vor und trieben Wallensteins Leute gegen das brennende Lützen zurück. Sie machten eine Schwenkung, griffen das Zentrum an und nahmen die Batterien bei den Windmühlen. Auf der Rechten eroberten die Schweden, die über den Tod ihres Königs außer sich waren, den heiß umkämpften Graben zurück und schlugen Pappenheims wilde, aber unverlässliche Reiter in die Flucht. Als die Nacht hereinbrach, zog sich Wallenstein, von Gicht gelähmt und vor Schmerz und Erniedrigung tobend, unter dem Schutz der Dunkelheit nach Halle zurück. Seine erschöpften Leute schliefen am Weg ein, gerade dort, wo sie sich ausruhen wollten. In der nasskalten Novembernacht suchten die Schweden nach dem Leichnam ihres Königs. Sie fanden ihn endlich. Er war an einer Schusswunde zwischen dem rechten Ohr und Auge gestorben. Gustav Adolf wies aber noch andere Wunden auf: einen Dolchstoß und einen Schuss in die Seite, zwei Kugeln im Arm und eine, was wilde Gerüchte von Verrat zur Folge hatte, im Rücken. Er lag auf der feindlichen Seite, nackt, unter einem Haufen Toter. Er glaubte, dass das Schiff, das ihn trägt, nicht untergehen kann, hatte Sir Thomas Rowe gesagt. Und im letzten sieggekrönten Jahr war ganz Europa vom gleichen Glauben besessen. Freunde wie Feinde konnten es nicht fassen, dass der schwedische König tot sei. Bernhard von Sachsen-Weimar meldete absichtlich nur, dass der König verwundet wäre. Als der schwedische Kanzler Oxenstierna am 21. November endlich die Wahrheit erfuhr, verbrachte er zum ersten Mal in seinem Leben eine schlaflose Nacht. In Wien empfing Ferdinand die Nachricht unter Tränen mit einem Gemisch von Erleichterung und Trauer. Denn insgeheim hatte er den schwedischen König bewundert. Beim Trauergottesdienst in Straßburg schluchzten Männer und Frauen, die den König nie im Leben gesehen hatten. Es ging sogar das Gerücht, dass Richelieu einen Mord angestiftet habe. Andere erkannten das unmittelbare Eingreifen Gottes. Sie sagten, der Allmächtige habe seine schützende Hand von ihm genommen, als er vom Befreier zum Eroberer Deutschlands geworden war. Wenige Tage nach der Schlacht von Lützen ritt Friedrich, der nun schon lange weder Kurfürst von der Pfalz noch König von Böhmen war, in Bacharach am Rhein ein. Er war mit 36 Jahren ein gebrochener Mann, vorzeitig gealtert und so von Sorgen aufgerieben, dass ihn sein eigener Bruder nicht erkannte. Am Rhein herrschte Hungersnot und in Bacharach wütete die Pest. Auf allen Seiten sah er die gespenstischen Folgen des Krieges, den er selbst verursacht hatte. Er hätte sich in Bacharach nicht aufhalten sollen, aber die Pest befiel ihn, bevor er fliehen konnte. Es war nur ein leichter Fall und er hätte ihn überstehen können, aber die Nachricht von Lützen und vom Tod des Königs von Schweden erreichte ihn am Wendepunkt des Fiebers. Friedrich versank in schweren Trübsinn und starb am 29. November 1632. Die letzte bekannte Zufluchtsstätte des verachteten Heimatlosen war der Keller eines Weinhändlers in Metz. So waren innerhalb von 14 Tagen der erfolgreiche und der erfolglose Vorkämpfer der protestantischen Sache dahingegangen. Der Tod Gustav Adolfs entfachte in Deutschland wieder einen Funken Friedenshoffnung, der nur kurz aufflackerte, um dann umso unbarmherziger erstickt zu werden. Der Krieg hatte jetzt mehr als 14 Jahre gedauert und nahezu jeder Friede wäre fast jedermann im Reich willkommen gewesen. Aber diejenigen, die es in der Hand hatten, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen, waren geteilten Sinnes. Hätte es nur von Ferdinand abgehangen, er war bereit, die vielversprechende Gelegenheit zu ergreifen. Ebenso wie Johann Georg von Sachsen, auch Georg Wilhelm von Brandenburg. Aber seiner Friedenssehnsucht haftete die Furcht an, Schweden könne sein pommersches Erbe als Preis für den Abzug verlangen. Einflussreicher als sie alle wachte Wallenstein für kurze Zeit über die kaiserliche Politik. Falls ihm wirklich am Frieden gelegen war, stellte er sich ganz besonders töricht an. Er erwartete von seiner im Krieg gemachten Kapitalanlage einen Nutzen und setzte dafür den Frieden und sein Leben aufs Spiel. Außerhalb des Reiches wollten drei Herrscher eine Beendigung des Krieges: die Erzherzogin Isabella, der Prinz von Oranien und der Papst. Richelieu, Oxenstierna und der spanische Kanzler Olivares waren es, die für die Fortsetzung des Krieges waren. Richelieu brauchte den Krieg, um seine Macht am Rhein aufrechtzuerhalten, und Oxenstierna weil der Feldzug bisher solche Auslagen verursacht hatte, dass er ohne ausgiebige Entschädigung nicht nach Schweden zurückkehren konnte. Pommern, den Preis seines Abzugs, konnte er nicht ohne weiteren Kampf bekommen. Olivares war für eine Weiterführung des Krieges, weil der Tod des Schwedenkönigs ihn wieder auf ein Vordringen der Habsburger in Deutschland und einen erfolgreichen Angriff auf die Vereinigten Niederlande hoffen ließ. Dem schwedischen Kanzler Oxenstierna gelang geradezu mühelos die Führung der protestantischen Partei im Reich. Er galt als legitimer Nachfolger Gustav Adolfs. Er brauchte für den schwedischen Adel einen spektakulären Erfolg. Mittlerweile hatte 1632 der Prinz von Oranien Venlo, Roermond und schließlich die große Festung Maastricht erobert. Mit Richelieu war ein geheimes Abkommen getroffen worden, die ganzen spanischen Niederlande zu spalten. Frankreich sollte sich die südliche und Holland die nördliche Hälfte einverleiben. Das konnte nicht ohne den Widerstand der spanischen Habsburger geschehen. Oxenstierna und Richelieu genügten, um die Friedenspartei im protestantischen Deutschland und im übrigen Europa zu vernichten. Olivares konnte Isabella in Brüssel und Ferdinand in Wien weiter in finanzieller Abhängigkeit halten. Von Anbeginn seiner Laufbahn war sich Wallenstein der Feindschaft Wiens bewusst und seit seiner Entlassung im Jahre 1630 hatte Rachsucht seine Politik beherrscht. Er scheint zeitweise sogar erwogen zu haben, sich mit den Sachsen zu vereinigen, einen seinen Zwecken dienenden Sonderfrieden mit Johann Georg zu schließen und einen Aufstand in Böhmen anzuführen. Aber Wallensteins Gesundheit brach nach der Schlacht von Lützen, wo er einen schweren Gichtanfall erlitten hatte, zusammen. Der Feldherr verfiel, sowohl körperlich als auch geistig. Die Handlungen Wallensteins, von der Schlacht bei Lützen bis zu seiner Ermordung in Eger, sind die eines alten, kranken Mannes, der sich nicht länger von seinem Verstand, sondern von den Enthüllungen der Astrologie leiten lässt. Der schwerste Verlust, den Wallenstein bei Lützen erlitten hatte, war der Pappenheims. Rücksichtslos gegen die Mannschaft, anmaßend und unbotmäßig, war Pappenheim doch der Abgott der Soldaten. Er war der Erste beim Angriff und der Letzte beim Rückzug. An den Lagerfeuern der Soldaten wurden Geschichten von seinem unglaublichen Mut erzählt. Pappenheim hätte es nicht zugelassen, dass Wallenstein gleich nach Lützen 13 Offiziere und 5 Mann wegen Feigheit und Verrats aburteilen ließ. Vergeblich beschworen ihn seine führenden Offiziere, die Urteile zu revidieren, denn die Verfahren hatten das Heer keineswegs eingeschüchtert, sondern eine meuterische Stimmung erzeugt. Aber Wallenstein ließ sich weder durch Vernunft noch durch Mitleid abhalten. Am 14. Februar 1633 wurden die Verurteilten mit allen Zeremonien militärischer Entehrung in Prag öffentlich hingerichtet. Der böhmische Feldherr wurde immer wunderlicher. In den ersten Wochen des Jahres 1633 schloss er sich von der Welt ab und ließ niemanden vor. Ausgenommen seine Diener, seinen Schwager Tritschka und den von ihm so geschätzten General Holk. Mittlerweile war der Bayer Maximilian in fieberhafter Erregung. Seit Januar hatte er Wallenstein vergeblich um Verstärkungen ersucht. Im Mai wandte sich der Kurfürst unmittelbar an Holk. Der leitete allerdings den Brief bloß weiter. Doch Wallenstein schickte seinen General und seine Truppen nicht nach Bayern, sondern gegen die Sachsen. Es wurde ein trostloser, ein verlustreicher Feldzug. Unter der Last nutzloser Beute fast zusammenbrechend schleppten sich die schlecht versorgten Söldner durch den Schlamm und starben unterwegs massenhaft in Straßengräben und Scheunen. Der Typhus wütete im Heer, aber es gab noch Schlimmeres. Die Beulenpest breitete sich mit rasender Geschwindigkeit unter der Truppe aus. Auch Holk starb daran. Im September 1633 hatte Wallenstein wieder einmal einen Waffenstillstand angeregt und wieder einmal zerschlugen sich die Verhandlungen. Niemand auf protestantischer Seite glaubte noch daran, dass der Böhme noch von Wien unterstützt werde. Zu Recht. General Aldringer scherte sich nicht um Wallensteins Befehle. Trotz des Verbots des Oberbefehlshabers zog er mit seinen Soldaten nach Ravensburg, um sich mit dem spanischen Herzog von Feria zu vereinigen. Ein Erdrutsch im Machtgefüge Wallensteins hatte begonnen und der Fürst von Friedland konnte nichts dagegen tun. Am 3. Oktober befreiten Aldringer und der Herzog von Feria die Stadt Konstanz von protestantischer Besetzung, am 20. Breisach. Inzwischen hatte Wallenstein im Osten einen ungeschickten Versuch unternommen, seine frühere Stellung wiederzuerlangen. Blitzartig in Schlesien einfallend, überraschte er die schwedischen Truppen und besetzte in wenigen Tagen das ganze Land. In Wien jedoch machte die Freude darüber ärger Platz, als bekannt wurde, dass der Erzrebell Thurn freigelassen worden war. Wallenstein erklärte, Thurn habe seine Freiheit durch die Übergabe aller Festungen in Schlesien erkauft. Vom militärischen Standpunkt war die Begründung einwandfrei, aber in Verbindung mit den Gerüchten von Wallensteins Einverständnis mit dem böhmischen Rebellen war Thurns Freilassung verdächtig. Inzwischen war Bernhard von Sachsen-Weimar nach dem Abmarsch Aldringers über das unverteidigte Bayern hergefallen. Ferdinand und Maximilian beschworen, Wallenstein zu Hilfe zu kommen, erhielten aber nur die zynische Antwort, dass zweifellos Aldringer ihnen helfen werde. Er selbst jedoch könne an der böhmischen Grenze keinen Mann entbehren. Am 14. November 1633 zog Bernhard in Regensburg ein. Der Herzog von Friedland machte im November 1633 Pilsen zu seinem Hauptquartier. Er war nur noch eine Ruine von einem Mann, lahm, gebeugt und zerfahren. Die Klagen über ihn rissen nicht mehr ab. Die Mannschaften waren unzufrieden und die höheren Offiziere witterten Verrat. Tritschka, der Schwager, hatte nach Dresden an Kinski, den Führer der aus Böhmen Verbanden, geschrieben, dass der Feldherr bereit sei, sich mit Brandenburg, Sachsen, Schweden und Frankreich zu verständigen, dass jetzt die Zeit gekommen sei, die Maskerade ganz abzulegen. Richtig, die Zeit war gekommen, aber nicht dafür, dass Wallenstein die Maske fallen ließ, sondern dass andere sie ihm herunterrissen und ihm sein Spiegelbild vorhielten. Das Spiegelbild eines Mannes, der trunken war von der Macht, die er nur noch in seiner Einbildung besaß. Schon im Mai 1633 hatte Wallenstein durch Kinski in Dresden obskure Verhandlungen über die böhmische Krone begonnen. Im Juli hatte der französische Diplomat Fouquier versprochen, dass Frankreich ihn als König anerkennen würde, wenn er den Kaiser verriete. Im Dezember scheint Wallenstein aus seinem Schwanken zum Entschluss gekommen zu sein, das Angebot anzunehmen. Inzwischen beschlossen am 31. Dezember 1633 der Kaiser und seine Räte, sich Wallensteins ein für allemal zu entledigen. Indessen tastete sich Wallenstein zum offenen Verrat vor. Er beabsichtigte, mit seinem ganzen Heer zum Feind überzugehen und berief am 12. Januar seine führenden Obersten nach Pilsen und erpresste von ihnen einen Ergebenheitseid. 49 Oberste unterzeichneten. Jetzt fühlte sich der Feldherr sicher. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass einem Abenteurer, einem gedungenen Söldner eine Unterschrift wenig bedeutete. Am 24. Januar 1634 setzte der Kaiser seine Unterschrift unter ein Dekret, mit dem Wallenstein entlassen wurde, und wies den Grafen Gallas an, sich mit Octavio Piccolomini, Pappenheims Nachfolger, zu beraten, wie man des Feldherrn lebend oder tot am besten habhaft werden könne. Geschickt ausgestreute Gerüchte hatten Wallenstein in seinem Heer isoliert. Endlich wurde sich Wallenstein der Gefahr bewusst. Es dämmerte ihm, dass er sich nicht mehr auf das Heer verlassen konnte. Der Feldherr floh am 22. Februar 1634 mit seinem getreuen Tritschka und dem Quartiermeister Christian Ilo, 100.000 Gulden im Gepäck, aus Pilsen. Wallenstein war auf dem Weg nach Eger, um sich dort mit Arnim und Bernhard von Sachsen-Weimar zu vereinigen. Doch die Flucht war vergeblich. Die Häscher waren ihm zu dicht auf den Fersen. Am 25. Februar 1633, drei Tage nach seiner Flucht aus Pilsen, wurde Wallenstein ermordet. Unter dem Kommando eines Engländers, des Hauptmann Devereux, drangen Söldner in sein Quartier ein und erdolchten den Feldherrn. Ein riesiger Ire hob den zusammengekrümmten Körper auf und wollte ihn aus dem Fenster werfen. Aber ein Rest von Menschlichkeit hinderte Devereux daran, und er ließ den Leichnam schnell in den blutbefleckten Teppich rollen, auf den er gefallen war. Eine spontan ausgebrochene Meuterei unter den Soldaten wurde auf der Stelle unterdrückt, die verdächtigen Offiziere in Gewahrsam genommen und das gesamte Heer, mit Ausnahme einer Minderheit, erklärte sich kaisertreu. Die Mörder wurden nach Wien gebeten und mit Beförderung, Geld und Land belohnt. Das Schreckgespenst Wallenstein hatte sich als Albtraum erwiesen. Seine Größe, die Europa geblendet und Wien in Furcht versetzt hatte, war unter dem Stoß eines Mörders in nichts zerstoben. Nach dem Tode Wallensteins wurde der 26-jährige Sohn des Kaisers, Erzherzog Ferdinand, König von Ungarn und Böhmen, zum Generalissimus ausgerufen. Viel hing davon ab, welchen Gebrauch der junge Mann von seiner Stellung machen würde. Die erste Bewährungsprobe hatte der König von Ungarn, der Sohn des Kaisers, schon bald zu bestehen, und sie sollte ihn auf einen Schlag berühmt machen. Das vom jungen Ferdinand geführte kaiserliche Heer und die schwedischen Truppen unter Horn und Bernhard von Weimar trafen in der von den Schweden besetzten Stadt Nördlingen aufeinander. Bernhard hoffte anfangs, dass Hunger den Feind zur Aufgabe zwingen werde. Als es offenbar wurde, dass Ferdinand auf das Eintreffen spanischer Verstärkungen spekulierte, zog er alle verstreuten Truppen, die er erreichen konnte, in der Hoffnung zusammen, dass Ferdinand bei deren Anblick kampflos abziehen würde. Doch diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Der König von Ungarn dachte nicht daran zu weichen, und am 2. September erschienen die spanischen Verstärkungen, ungefähr 20.000 Mann, vor den Mauern von Nördlingen. Die Gegend südlich von Nördlingen mit ihren sanft gerundeten Höhenzügen war für eine regelrechte Schlacht, wie die Taktiker des 17. Jahrhunderts sie liebten, nicht geeignet. Die kaiserlichen und spanischen Truppen hielten das flachere Gelände vor der Stadt besetzt und hatten eine Vorhut auf einem Hügelrücken, der die Straße zur Stadt beherrschte. Die schwedischen Truppen lagen ungefähr einen Kilometer südwestlich auf einem anderen niedrigen Hügelzug. Bei einem Versuch, die eingeschlossene Stadt zu befreien, mussten sie in das Tal hinabmarschieren und die bedrohlichen Vorposten des Feindes passieren. Obwohl es Bernhard von Weimar und Horn nicht glauben wollten, waren sie in der Minderheit. Die vereinigten protestantischen Truppen beliefen sich auf wenig mehr als 16.000 Fußsoldaten und 9.000 Reiter, die zudem unter Nachschubmangel litten. Die kaiserlichen Truppen zählten nunmehr 33.000 Mann, davon ungefähr 20.000 Fußsoldaten, einschließlich der vorzüglich ausgebildeten spanischen Infanterie und 13.000 Reiter. Die Schlacht wurde zur Katastrophe für das deutsch-schwedische Heer. Zahlenmäßige Überlegenheit, verlässliche Offiziere und die prachtvolle Disziplin der spanischen Truppen gaben den Ausschlag. Dazu der Mut des Königs von Ungarn und seines Vetters aus Spanien, Ferdinand des Infanten, der, da er auch die Kardinalswürde besaß, allgemein Kardinalinfant genannt wurde. Die Sieger schätzten die gefallenen Feinde auf 17.000, die Gefangenen auf 4.000 Mann. Alles, was bei Lützen verloren worden war, bei Nördlingen wurde es wieder gewonnen. Die Habsburger standen so glänzend da wie seit langem nicht. Nördlingen war das Ende des schwedischen Siegeszugs in Deutschland. Politisch aber brachte die Schlacht Richelieu die Lenkung der protestantischen Sache ein und ließ den Vorhang zum letzten Akt der deutschen Tragödie hochgehen, indem die Bourbonen und die Habsburger endlich ihren Kampf bis zum unvermeidlichen Ende offen ausfochten. Der Winter 1634-35 war die letzte Atempause vor dem offenen Zusammenstoß der Bourbonen und Habsburger. Der letzte Augenblick, in dem es wenigstens theoretisch für das Reich noch die Möglichkeit eines wirklichen Friedens gab. Doch Europa war noch immer nicht so weit, um endgültig die Waffen zu strecken. Der Kampf zwischen der Dynastie der Habsburger und ihren Gegnern hörte auf, ein Streit zwischen zwei Religionen zu sein, und wurde zu einem Kampf der Nationen um das europäische Gleichgewicht. Das Kreuz wich der Nationalflagge, die Sancta Maria-Rufe vom Weißen Berg, dem Viva España von Nördlingen. Die jetzt folgenden Verhandlungen, die einerseits zum Frieden von Prag führten, andererseits zur Kriegserklärung Frankreichs an Spanien, bedeuteten den Beginn einer neuen Epoche. Der alternde Kaiser, die Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg und Bayern, der schwedische Kanzler und Richelieu hielten noch ihren Kurs. Aber um sie herum war ein neues Geschlecht von Kriegsleuten und Staatsmännern herangewachsen. Diese Männer trugen in sich den Zynismus und die Verachtung sittlicher und geistiger Ideale, die ihren Vätern noch heilig waren. Der Friedensvertrag von Prag war vor allem das Werk des Königs von Ungarn. Die Bedingungen waren für fast alle verführerisch. Sie erhielten volle Amnestie für jedermann, ausgenommen die Böhmen im Exil und die Familie Friedrichs. Das Bistum Magdeburg sollte Johann Georg unterstellt werden. Vor allem wurden Sonderbünde unter den deutschen Fürsten für die Zukunft als ungesetzlich erklärt. In seiner ruhigen und verständigen Behandlung der Schwierigkeiten war es das beste Stück Friedensarbeit, das bisher geleistet worden war. Die Richtigkeit in den Grundzügen bewies schließlich die Annahme eines großen Teils der Vorschläge beim Westfälischen Frieden. Ihre Unzulänglichkeit für die Umsetzung trat jedoch in den Ereignissen zutage, die der Ratifikation auf dem Fuße folgten. Die kaiserlichen Unterhändler hielten nämlich die Möglichkeit der Weiterführung des Krieges schlau im Auge. Falls die Abmachungen fehlschlugen, würden sie doch wenigstens dazu dienen, Johann Georg und alle, die ihm folgen wollten, an die kaiserliche Sache zu binden. Der Vertrag stand allen offen. Und falls ihn alle Kämpfenden unterzeichneten, würde er wirklich den Frieden bringen. Eine Verweigerung der Unterzeichnung musste als völlig unvernünftig und alle, die weiterkämpften, die Franzosen, die Schweden und ihre zusammenschrumpfenden Verbündeten, mussten als Feinde des Gemeinwohls erscheinen. So war es gedacht. Der König von Ungarn unterzeichnete am 28. Februar 1635 in Laun einen vorläufigen Waffenstillstand mit den Sachsen, der später zu einem endgültigen wurde. Der Abfall des Kurfürsten von Sachsen von der protestantischen Sache war nunmehr Realität. Johann Georg würde wahrscheinlich Georg Wilhelm von Brandenburg mit sich ziehen, der von den Schweden keine Zusicherung erlangt hatte, dass sie in Pommern verbleiben würde. Es wurde eng für Oxenscherner. Richelieu war seine einzige Hoffnung. Denn Bernhard von Sachsen-Weimar setzte ihm auf schamlos opportunistische Söldnerart mit Erpressungen zu. Doch der Schwede einigte sich mit dem Kardinal. Und am 30. April 1635 wurde der Vertrag von Compiègne unterzeichnet, der die Schweden als gleichberechtigte Verbündete anerkannte und ihnen die Herrschaft über Worms, Mainz und Binfeld sicherte. Ohne die Schweden sollte kein Frieden geschlossen und Spanien offen der Krieg erklärt werden. Am 21. Mai 1635 verkündete ein Herold feierlich auf dem Großen Platz zu Brüssel, dass der allerchristliche König Ludwig XIII. Von Frankreich seiner katholischen Majestät Philipp IV. Von Spanien den Krieg erkläre. Der praktische Vorwand für diesen Schritt war der, dass spanische Truppen in Trier eingefallen waren und den Kurfürsten, der unter dem besonderen Schutz Frankreichs stand, als Gefangenen fortgeführt hatten. 9 Tage später wurden in Wien die Bedingungen des Friedens von Prag veröffentlicht. Der Beitritt stand, wie gesagt, jedem Herrscher frei, der sie annehmen wollte. Aber das Erscheinen Frankreichs als des Bundesgenossen Schwedens am linken Rheinufer und die Kriegserklärung Frankreichs an Spanien änderten die Lage. Die sich für den Frieden erklärt hatten, erkannten, dass sie nicht die schwedischen, sondern auch die französischen Heere aus Deutschland vertreiben mussten. Wenn sie mit Frankreich aneinander gerieten, mussten sie mit dem König von Spanien gemeinsame Sache machen. Der Friede von Prag verwandelte sich in ein Kriegsbündnis. Seine Unterzeichner verpflichteten sich, die Schlachten des Hauses Österreich zu schlagen. Der letzte Akt der deutschen Tragödie hatte begonnen. Am 22. Dezember 1636 wurde der König von Ungarn in Regensburg einstimmig zum deutschen Kaiser gewählt. 2 Monate später starb sein Vater Ferdinand in Wien. Er wurde nur 59 Jahre alt. Der große europäische Krieg, der das Reich verwüstete und Spanien auf Jahrzehnte ruinierte, sollte aber noch über 11 Jahre dauern. 1644 begannen in Münster und in Osnabrück die Friedensverhandlungen. Ein endloses, zänkisches Feilschen. Allein über die Sitzordnung wurde ein halbes Jahr gestritten. Währenddessen marodierten die Söldner weiter durch Europa, plünderten auf der Suche nach Schätzen inzwischen sogar die Gräber in den Klöstern. Unvorstellbarer Kannibalismus machte sich unter der Bevölkerung breit. Hin und wieder wurden sogar noch Schlachten geschlagen. Erst als im August 1648 Erzherzog Leopold bei Laon mit seinem Heer eine vernichtende Niederlage erlitt, war auch der Kaiser in Wien bereit, Frieden zu schließen. Es dauerte noch weitere 3 Wochen, bis sich die Delegierten über die Reihenfolge ihrer Unterschriften einigen konnten. Dann, am 24. Oktober 1648, wurden die Friedensverträge endlich unterzeichnet. Das Ereignis wurde durch 3 Salven aus 70 Kanonen begrüßt, die auf den Wällen postiert waren. Es waren nicht die letzten Schüsse des Dreißigjährigen Krieges. Während all dieser Wochen wurde im von den Schweden belagerten Prag, wo das Unheil begonnen hatte, noch gekämpft. Erst als dort die Nachricht vom Frieden eintraf, läuteten die Kirchenglocken und gaben das Signal für das Ende des Krieges. Nach 30 Jahren war in Deutschland Friede geworden. Aber erst 5,5 Jahre nach Unterzeichnung des Friedens, im Mai 1654, zog die letzte feindliche Besatzung aus Deutschland ab. Schwedische Soldaten räumten Vechta. Der Schaden, den das Reich in diesen 30 Kriegsjahren erlitten hatte, war ungeheuer. Allein die Schweden wurden beschuldigt, fast 2000 Schlösser, 18.000 Dörfer und über 15.000 Städte geplündert und zerstört zu haben. Bayern behauptete, 80.000 Familien und 900 Dörfer verloren zu haben, Böhmen 5/6 seiner Dörfer und 3/4 seiner Bevölkerung. In Württemberg war angeblich die Zahl der Einwohner auf 1/6 gefallen, in Nassau auf 1/5 und in der verwüsteten Pfalz auf 1/50 der ursprünglichen Zahl. München zählte 1620 etwa 220.000 Einwohner, 1650 nur noch 17.000. Die Bevölkerung Marburgs, das 12-mal besetzt war, zahlte noch 200 Jahre später Zinsen für die während des Krieges gemachten Anleihen. Der tatsächliche Bevölkerungsverlust kann nur geschätzt werden. 1618 zählte das Reich ohne die Niederlande und Böhmen 21 Millionen Einwohner. 1648 waren es weniger als 13 Millionen. Der Westfälische Frieden beendete in Europa die Zeit der Religionskriege. Vielleicht verdammte Papst Innozenz X. in Rom deshalb den Frieden von Münster und Osnabrück in einer Bulle feierlich als null und nichtig, ungültig, unbillig, ungerecht, verdammenswert, verwerflich, nichtssagend, inhalts- und wirkungslos für alle Zeiten. Nach 30-jährigem Kampf, nach unglaublichem Blutvergießen und nie dagewesenen Zerstörungen gab es noch immer einen Fürsten, der vom Frieden nichts wissen wollte. Ausgerechnet der Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden, gefiel sich in der Rolle des Unbarmherzigen. Der Westfälische Frieden lief den Interessen der katholischen Kirche zuwider. Sie hatte gehofft, den evangelischen Glauben in Mitteleuropa für immer zu unterdrücken. Jetzt aber ging es wieder um die Seelen der Menschen, nachdem ihre Leiber geschunden und geschändet worden waren.